Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Guten Abend. Jo, hallo. Was ist da los? Ich bin auch hier. Da sind wir wieder, gell? Einmal die Woche reden wir uns unseren ganzen Frust von der Seele und ihr müsst zuhören. Ich finde das eine super Einrichtung. Der Thilo-Jung Echt sagt ja, das nett sind von alles euch. Schwarzhörer, ne? So. Ja. Den Thilo-Jung sind das alles Schwarzhörer, ne? Schwarzhörer. Ja. Ist das Oder nicht Ausdrücken. rassistisch? Irgendwie, Schwarzhörer? Ja, das vielleicht auch, ja. Ayaan Hirsi Ali, die berühmte antimuslimische Ja, die Propagandaschleuder. hat in dem Artikel hat sie die Woke Religion mit den Islamisten verglichen. Deren Ideologie hat viele Namen: Cancel Culture, soziale Gerechtigkeit, kritische Rassentheorie, Intersektionalität. Der Einfachheit halber nenne ich all das Wokismus nach dem Wort Woke, was das für ein oft übermäßig geschärftes gesellschaftliches Problembewusstsein steht. Und sie hätte damals einen Ehrendoktortitel verliehen bekommen, das war 2014, von der Brandeis University. Und dann haben aber lokale Linke, also eine Allianz von Campuslinken und Islamisten, haben sich halt dafür entschieden, Druck auszuüben, dass sie den nicht bekommen. Und sie wurde dann ja halt wieder ausgeladen. Und die Ayaan Hirsi Ali, die war ja auch in Niederlanden zeitlang im Parlament und ist dann aber in die USA, weil halt in Europa das mit der Meinungsfreiheit und Freiheit generell nicht so gut bestellt ist, sagen wir jetzt mal so. Also in dem Artikel vergleicht sie auch die Autonomous Zone Capitol Hill mit halt ISIS. Oh. Also, wo ich mir halt auch Mit dachte, Ali, ich hab dich ja lieb und ich bin ein Fan von dir, du bist die Beste und so, Godspeed und so. Aber wenn du halt ISIS und CHAP und also die autonome Zone vergleichst, natürlich sind die Seattle Leute da Atom. getriggert. Also das musst du halt auch sehen können, wollen dürfen. Also. Naja, andererseits hast du ja eben vorgelesen, dass sie gesagt hat, dass das irgendwie ein überzeichnetes Bewusstsein für gesellschaftliche Unterschiede und das würde ich auch ausschließen. Also da ist sie auch zu nett zu den Woken-Leuten. Wokismus ist Narzissmus. Beide Ideologien wollen das bestehende System zerstören und es mit Utopien ersetzen, die sich dann immer als höllische Anarchien erweisen. Die sogenannte Islamische Staat in Raqqa, die autonome Zone Capitol Hill, die während den Black Lives Matter-Protesten Seattle ausgerufen wurde und nach einer Reihe von Gewalttaten durch die Polizei geräumt werden musste. Beide sind kollektivistisch, Gruppenidentität geht vor Individualität, beide tolerieren und glorifizieren häufig Gewalt im Namen ihrer Sache. Versenkt. Ja, kann man schon sagen, dass sie da recht hat. Deleted Big Tech's Battle to Erase the Trump Movement and Steal the Election. Also gelöscht die Großkonzerne der Technologieindustrie, deren Krieg, die Trump-Bewegung zu löschen und die Wahl zu stehlen. Das war ein Buch, wo ich mir eigentlich so gedacht hatte, dass es einen starken rechten Bias, das ist ein Right-Wing-Bias hat. Ich fand das Buch aber eigentlich ziemlich ausgeglichen und fair. Also von allem hatte ich da deutlich weniger erwartet. Also ich habe auch von Ben Shapiro das The Right Side of History, How Reason, Moral Purpose Made the West Great gelesen, was ich nicht so krass fand. Und von Dave Rubin, Don't Burn This Book, Thinking for Yourself in the Age of Unreason war furchtbar. Und das hier, das war einfach nice. Sie erzählt von Alt-Tech, also von alternativen technologischen Projekten, von Gamergate, von Culture Wars, geht auch darauf ein, dass es halt in die 90er zurückgeht und hau halt, also wie die großen Tech-Companies halt ihren Bias haben und ist deutlich aus der Sicht von einem Cultural Libertarian. Also einfach jemand, der sagt, ich möchte halt mehr Freiheit für die Leute. Also sehr positiv überrascht. Also. Ja, in Amiland ist das so ein bisschen hin und her mit den Vorwürfen, dass sie sich gegenseitig die Wahl klauen wollten. Ne? Also das machen ja beide Seiten momentan so ein bisschen, beziehungsweise erst haben sie es dem Trump jetzt hauptsächlich unterstellt und je mehr sie es dem Trump unterstellen, deswegen desto mehr glaubt man irgendwie oder hat man den Eindruck, dass sie es dann eben selber vielleicht auch vorhaben oder so. Ganz komisch, wahrscheinlich wird es dann wieder ein Gericht entscheiden oder so. Weil wir den Bush ja auch. Weil wir Bush ja auch mal. Ja, gut, bei Bush, da war aber auch. Also genau dasselbe, wie sie jetzt mit dem Trump machen, kenne ich auch noch vom Bush, wo man seine Rede da mit der Achse des Bösen, wie man das mit Hitler vergleicht und tralala und so. Also wo die Linke einfach so komplett irgendwie ihren Kontakt zur Realität verliert, weil halt jetzt mal ein Nicht-Linker irgendwie an der Macht hockt. Wo ich mir halt auch denke, ja, Leute, ich weiß nicht, ich bin jetzt selber eher konservativ, aber jetzt auch kein super Fan von den Konservativen selber. Man muss sich nicht einnässen, nur weil die an der Macht sind. Die machen schon auch Unfug und das hat auch nicht alles Hand und Fuß, was die machen. Aber es gibt einen Unterschied zwischen halt das normal kritisieren und direkt Hitler auspacken oder Stalin. Also Argumentum ad Stalinum oder so. Weiß ich nicht. Ja, stimmt schon. Wir treiben das ganz schön. Ja, man sieht man auch daran, dass diese Inauguration, wie hieß das, in Impeachment, dass es so lange gelaufen ist und trotzdem nichts gebracht hat. Ne? Also die kratzen und kratzen, aber das bringt halt nichts. Ne? Bei mir ist der Bukhari ja so ein bisschen unten durch. seit er da mal irgendwie Panik geschoben hat mit diesem einen Google-Papier, was sich dann die Leute mal angeguckt haben, eigentlich nur, um da auch Panik drüber zu schieben und dann gemerkt haben, dass das gar nicht so war, wie er irgendwie gesagt hat. Also irgendwie letztes Jahr oder so. Ich weiß ja auch nicht mehr genau, wie das war, aber auf jeden Fall hat er da mal Bullshit geredet. Ja, ganz koscher ist er natürlich auch nicht. Ich meine, der hat auch die Laura Loomer verteidigt und mit allem Respekt, aber die Laura Loomer ist schon durch. Also, keine Ahnung. Aber ja, also für einen Right-Winger war das Buch natürlich noch, also ganz in Ordnung. Also, aber ja. The Cult of Trump, a leading cult expert, explains how the president uses mind control. Das war letzte Woche, hatten wir ja auch das Buch, wie hieß es noch gleich, Combating Cult Mind Control, was ziemlich interessant und cool war, so von den Infos, die drin vorkommen. Und hier in diesem Buch hat er irgendwie in meinen Augen sich einfach nur seinen Ruf kaputt gemacht. Ich meine, Trump kann man jetzt nicht mögen, kann man mögen, was auch immer, aber irgendwie die Idee, dass die Trump-Bewegung wie ein Kult aufgebaut ist, weiß ich nicht. Die Beispiele waren dünn. Er hat zwar sein ordentliches Vokabular aus dem Combating Cult Mind Control verwendet, um da irgendwelche Sachen festzustellen, aber ich hatte das Gefühl, dass das Buch halt eher so Kaffeesatzleserei war. Also, ja. Das Ding ist, egal welche politische Richtung du dir anguckst, wenn du nur lang genug drauf guckst, sieht's aus wie ein Kult. Ich weiß nicht, ob das ein Bias in deinem Kopf ist oder ob wirklich. Mind Control kriegt da schon ein bisschen nach Verschwörung oder so, ne? Ja, Mind Control, ja. Der Trump labert sich da einen raus und dann werden die Leute zu Brainless Zombies oder was. Meine Güte. Ich, keine Ahnung. Und ändern sofort ihre Meinung um 100 Grad oder 180 Grad. Ja. Hallo. Hallo. Ja, dobry wieczór, everyone. Ja, ja. Ah, dein Sound ist furchtbar. Ja. Echt? Besser? Okay, warte. Ich mal vom Mikro weg ein bisschen. Drüben, ja, genau. Einmal mit Profis. Im Chat wird gefragt, ob Trump dann de facto Juri ist. Das finde ich eine interessante Frage. Ja, sehr gut. Die Psychoverstärker müssen eingestellt werden, Herr Präsident. A few weeks ago, I banned efforts to indoctrinate government employees with divisive and harmful sex and race-based ideologies. Today, I expanded that ban to people and companies that do business with our country, the United States military, government contractors, and grantees. Americans should be taught to take pride in our great country, and if you don't, there's nothing in it for you, sagt Donald Trump. Also erweitert im Endeffekt die Sache, über die wir schon gesprochen haben, nämlich, dass keine Gehirnwäscheveranstaltungen zur Critical Race Theory und so mehr in staatlichen Behörden möglich sind, erweitert er jetzt auf eine ganze Reihe weitere Unternehmen, die halt mit der Regierung direkt zusammenarbeiten. Tja. Bin mal gespannt. Wir hatten ja letzte Woche über dieses Training bei der CDC, bei der obersten Seuchenbehörde gesprochen. bin gespannt, inwieweit sich das durchsetzt. Das hat ja dann, denke ich, auch, das steht und fällt ja auch mit der Wahl. Ich denke, das wird zu den ersten Sachen gehören, die die Demokraten rückgängig machen, sollten sie die Wahl gewinnen. Ja, ich frage mich, ob das so wird wie mit dem International Aid in Sachen Abortion und Gesundheitsaufklärung, also Sexualaufklärung. Das ist doch auch so ein Posten, wo jedes Mal, wenn ein Republikaner an die Macht kommt, streicht er da das Geld, und jedes Mal, wenn ein Demokrat an die Macht kommt, gibt er halt wieder Gelder frei. Und ich frage mich, ob das halt wirklich so ein Verhandlungspunkt wird, der halt dann jedes Mal hin und her schwingt, je nachdem, wer an der Macht ist. Also, das wäre natürlich doof, ne? Weil es auch beinhaltet, dass man ja eine andere Policy sozusagen hat. Wirklich. Australien macht das ganz anders. Wir haben hier einen Artikel, der ist leider hinter einer Paywall. Aber das Wichtige steht auch hier schon. 700 Millionen australische Dollar möchte man an australische Universitäten geben. Und zwar mit der Zweckbindung Identitätspolitikforschung. Also sagt eigentlich schon alles. Also 700 Millionen australische Dollar für die Weiterverbreitung von identitätspolitischem Dreck. So kann man es auch machen, wenn man nicht Trump ist und eine bisschen wokere Regierung hat. 700 Millionen. Stellt euch vor, was wir mit nur einem Zehntel davon anfangen könnten. Weltraum-Affen-TV-Senderstation so auch kommen kann. Ja, auf jeden Fall. Also, das hier war ein sehr komischer Artikel. Also, der geht auf die Corona-Proteste ein und erzählt halt davon, dass die ideologische Ausrichtung sehr divers war und dass so halt aus den verschiedensten Meinungskorridoren Leute hat es, von Reichsbürgern, Neonazis, Verschwörungstheoretikern, Middle of the Road Leuten, Bürgerlichen, Leute, die einfach nur ein Problem mit den Maßnahmen haben, Kritik daran haben, und dass es halt sehr bunt und sehr gemischt war. Und der are no such protests in China or Russia. Only truly open societies can produce the mishmash of ideas and personalities that converged last month in Berlin. Also das sozusagen das Argument, dass sozusagen die Meinungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit am Leben ist in Deutschland, gezeigt wird, und dass wir eine offene Gesellschaft haben, dass eben dieses Event so stattgefunden hat, wie es stattgefunden hat. Ja, also so, weißt du, wenn du halt Freiheit nicht lebst, dann geht sie halt zugrunde, und Leute leben es halt, also ist gut. Obwohl es halt im Kontext vielleicht nicht so hilfreich ist und gesundheitsfördernd, aber ja. Ja, aber der Rückschluss, dass Free Speech is alive and well, ist ein bisschen kurz gegriffen, oder? Ja, das auch. Ja, also nur weil, weißt du, so, es nicht absolut komplett unterbunden und verboten wird, heißt es nicht, dass es in allen Aspekten auch alive and well ist. Ja, also, das hat ja auch genügend Leuten einen Vorwand jetzt gegeben, um zu sagen, wir müssen da jetzt was ändern. Also wir müssen jetzt irgendwie schauen, dieses neue Gesetz, was sie in Berlin machen wollen, mit von wegen, hier, was wir letzte Woche hatten, dass sie da keine, ja, dass sie ja, im Endeffekt nur linke Demonstrationen so irgendwie zulassen können oder so. Mhm. Und das sind ja alles so Sachen, die sie dann davon wieder ableiten. Und ich meine, angekommen ist das ja auch eher negativ jetzt im, oder wurde eher negativ behandelt, bis auf wenige Ausnahmen. Die ganzen Sachen, also von daher, ja, klar, kannst du noch was anmelden und du kannst irgendwie hingehen, aber wenn es hinterher nur benutzt wird, um irgendwie zu sagen, die Nazis waren da, dann weiß ich nicht, ob das so ein Indikator für eine gesunde Gesellschaft ist. Ja, nicht wirklich. Also, aber es ist halt auch ein Auslandsblick drauf, das darf man nicht vergessen. Es ist halt einfach, weißt du, wie niedrig ist denn der Standard, den du setzt, weißt du, so, ja, es ist nicht wie Tiananmen Square hier gewesen, cool, so, aber das sagt ja, es ist auch keine Frage gewesen, naja. Hier ist ein tolles neues Buch, das ihr bald kaufen könnt auf Amazon, Bier und Rassismus, wie das Bier weiß wurde, warum das wichtig ist und die Bewegungen, die es ändern wollen. Ja, Weißbier. Kenne ich. Aber ich glaube, das meint der Autor nicht. Sociology of Diversity. Also. Good job. Bitter, dunkle Biere. Schwarzbier matters, weißt du so. Ja, genau. Ja, irgendjemand schrieb auf Twitter, ja, er hofft, dass das jetzt bald nach Deutschland rüberschwappt, damit er Deutschland brennen sehen kann. Also das Bier rüberschwappt oder, ich meine, wir haben ja genug Bier am Schwappen, ja. Nee, das halt praktisch in Deutschland dann auch heißt, Finger weg vom Bier, das ist aus Afrika oder was weiß ich woher. Das habt ihr nicht erfunden, das dürft ihr nicht trinken. Ist das Bier jetzt nicht, wer weiß, ist es ja sowieso nicht, aber hell oder was? Dass das da drin ist. Ich dachte immer, die Schwarzen haben den Traubensaft erfunden. Ich finde es cool, dass das Hardcover von dem Buch kostet $115. Ja, sicher. So, ja, so wasserdicht. Print on demand oder so ein Scheiß. Wow. Wasserdicht wahrscheinlich. Nee, das sind die Akademiker-Dinger. Die Akademiker-Dinger, die kosten immer scheiße viel. Hm. Ja, aber gut, Hardcover 115 zu Paperback 30. Nee, das ist ein akademischer Inhalt. Ja. Wenn das Akademiker sind, dann. Ja, aber allein weißt du, der Kaiser von. Ja, aber guck mal, Books, Political, Social Science, Sociology. Das ist halt Soziologie. Also. Und ihr wisst ja, weißt du, Sprache macht Realität, also Reinheitsgebot. Und wenn sie von Bier reinreden, dann kommt auch die Rasse dann als nächstes rein. Oh je. Auch rein sein. Da hast du, da bitteschön, die Pathologie des Biertrinkers. Oh mein Gott. Also ist sozusagen Bier Teil von Kulturfaschismus. Ja, auf jeden Fall, ja. Es ist halt wir eine Hegemonie. Ja. Wir unterdrücken, wenn wir uns eins aufmachen, unterdrücken wir halt People of Color. Ja, und Bier ist auch kein binäres Ding, weißt du, so wenn du halt irgendwo bei dir was zusammenwirfst mit Hopfen und so, ist auch Bier, wer bist du zu sagen, dass es keins ist? Von jedem Liter Bier, den ein Mann trinkt, bekommt eine Frau nur 800 Milliliter. Also was, von dem Mann so ein bisschen... Reinheitsgebot, ist literally Hitler. Ja. Dann nimmst du auch so, Frauen trinken weniger Bier als Männer in Deutschland. Hier der Gender Beer Gap, da hast du es. Und wie ist es? The movements to change it. Gibt's dann, muss ich mir dann so Beer Lives Matter, zünden die dann Brauereien an oder zerstören Kneipen oder was? Movements, also plural, ja. Nicht nur eine Bewegung, sondern mehrere. Ja. Also. Die nationale Bierfront, die Bierfront der nationalen Einheit und die. Vor allem, guck mal, ich werde mit euch um 500 Euro, dass das hartlinke Autoren sind. Die Bierfront. Einfach dem, was sie schreiben. Und was ich mich wundere, ist, warum schreiben sie nicht darüber, dass wir eine Umverteilung von der Mittelschicht und der Unterschicht nach oben haben? Durch die Zentralbankpolitik, die zur Verarmung von großen Teilen der Gesellschaft führen, durch das, was die Zentralbank macht. Nein, das wäre ein klassisches linkes Thema, wo man sich drüber auskotzen könnte. Und was haben wir hier? Bier ist rassistisch. Guck mal, das sind keine Linken, du Depp, okay? Wir leben in einem bieranarchistischen Gesellschaftskonstrukt und Linke und Rechte und du und ich sind nur erlaubt, darin zu existieren, okay? Biertrinkern gehört Deutschland, okay? So, du und ich und so, das ist, wir sind vollkommen egal. Wir sind Plankton, ja. Ja, das ist scheißegal. Aber ich habe schon das Gefühl, dass Bier ganz schön toxisch ist. Ja. Wir sind Plankton, das heißt, wir wollen die große Krabbe übernehmen. Oder? Chemisch gesehen ist Alkohol schon eine Lösung. Also, da hast du es. Ja. Bier muss erwachsen werden, wollte ich noch sagen. Bier darf keinen Spaß mehr machen. Da kommt jetzt irgendwie so ein Bitterstoff extra rein, damit es voll fies schmeckt. Weißt du, wir müssen die Schönheitsideale in Deutschland müssen wir an Bier anpassen, weißt du so. Damit man den Kolonialismus in jedem Schluck merkt, ja, das Leiden der Jochten dieser Welt. Diese Boomer-Meme-lustigen T-Shirts von wegen hier, Bier formte diesen Körper, aber unironisch so. Aber dann so ein Buch darüber, so die Körper des Bieres nennt man das dann, so Biertrinker. Ja, das ist doch hier, hat der Linse doch schon gemacht mit Fat Bodybuilding. Das ist dann gibt es nicht nur POCs, sondern POBs, das sind People of Beer. So. Die Biertrinkenden, ja. Liebe BoomerInnen. Wieso seid ihr eigentlich gegen das Gendern? Ja, ne, liebe Boomerinnen da draußen. Das aber auch. Überlegt euch das mal. Die 58. Lehrredaktion der Deutschen Journalistenschule bringt uns diesen Beitrag von Nikolas Wildschütz. mit der Unterüberschrift, wisst ihr es nicht besser oder ist das eure Unfähigkeit, sich auf Veränderungen einzulassen? Mit Lehrredaktion meinst du L-E-E-R oder L-E-H-R? Beides. Ah, okay, ja, Lehrredaktion. Wie überzeuge ich Menschen, denen gendergerechte Sprache nicht nur egal ist, sondern die sogar dagegen sind? Oh, danke. Die so überzeugt dagegen sind, dass sie sich Zeit nehmen, Texte dazu zu schreiben. Ja, was machst du denn gerade? Es ist nicht so, als könnte ich euch überhaupt nicht verstehen. Ich, 26, weiß, männlich, habe bis vor einem Jahr auch nicht gegendert. Ich habe nicht eingesehen, wieso ich es tun sollte. Meine Argumente waren die gleichen wie eure. Es sieht nicht gut aus und eigentlich gibt es auch echt andere Probleme bei der Gleichberechtigung, die angegangen werden müssten. Ich fand das einfach nicht wichtig. Doch ich habe Menschen getroffen, die lange Gespräche mit mir geführt haben. Ich habe Texte über gendergerechte Sprache gelesen. Ich habe die Argumente abgewogen und versucht, meine Position als Mann zu verstehen, der sich angesprochen fühlt, wenn von Journalisten geredet wird. Mir wurde klar, dass es unfair ist, dass ich immer gemeint bin, die Hälfte der Menschen aber nicht. Es hat auch nichts damit zu tun, dass es ein Sprachsystem ist und das sehr weit verbreitet ist, nicht nur im Deutschen das generische Maskulinum zu verwenden und eine Person, die eine Handlung durchführt, nach der Handlung zu benennen. So zum Beispiel der Leser, die Person, die liest. So, also niemand regt sich darüber auf, dass wir die Person sagen. Da heißt es nicht von Männern jetzt, oh mein Gott, mit die Person fühle ich mich nicht angesprochen. Dieses Gender-Ding ist einfach so ein oberflächliches Ding. Es ist, nee, Mann. Nein, Gendern ist nicht wichtig und nicht richtig. Das ist voll egal. Leute können sich gern irgendwie ein Pronomen überlegen, womit sie lieber angesprochen werden, aber es sollte sie erweitern als Mensch und nicht exklusiv sagen, wenn du mich nicht mit euer Helikopter-Ehren ansprichst, ja, will ich dich nicht hören. Das ist, ach nee, Mann. BoomerIn. Das Wort, wie es umgangssprachlich benutzt wird, definiert nicht Menschen eines bestimmten Alters, sondern Menschen mit einer bestimmten Persönlichkeit. Dazu gehört auch eine Unfähigkeit, sich auf Veränderungen einzulassen. Solange ihr euch wie BoomerInnen benehmt, kann also kein Argument der Welt euch dazu bringen, eine gendergerechte Sprache zu benutzen. Deswegen folgende Bitte, überlegt euch einmal wirklich, wieso ihr gegen das Gendern seid. Habt ihr euch genug mit dem Thema beschäftigt? Educate yourself, Shitlord. Wenn ja, überzeugen euch die Argumente nicht oder reagiert ihr auf Trotz? Vielleicht werden einige von euch nach dieser Kolumne noch einmal überdenken, wieso sie glauben, gendergerechte Sprache bekämpfen zu müssen. Wenn nicht, wäre das natürlich schade, aber auch nicht schlimm. Denn meistens seid ihr BoomerInnen alt und geht irgendwann in Rente. Nach und nach wird eine andere Generation in die Redaktionen kommen und mehr Menschen werden sich für gendergerechte Sprache einsetzen. Euch steht es dann frei, wütende Briefe in generischem Maskulinum an die Redaktionen zu schreiben. Interessieren wird es dann aber keinen mehr. Ja, aber weißt du so, das... Eckiger, kleiner... Nee, das darf ich nicht sagen. Kann ja sein, dass er recht hat, aber ich glaube, dann liest doch keiner mehr in die Zeitung. Guck mal, der Text selbst, ja, der versteht halt einfach nicht, dass er auf einer ganz anderen Ebene argumentiert. Die Leute, die generisches Maskulinum verwenden, verwenden es nicht aus politisch motivierten Gründen, um Frauen auszuschließen. Es wird einfach a priori gesetzt, dass es heißt, Frauen werden diskriminiert in Sprache, so, weil generisches Maskulinum... Also, das ist eine klare Täteropferumkehr hier. Ja, das ist ja so das, ja. Und eigentlich sollte die Argumentation für gendergerechte Sprache, wenn du überhaupt ein Argument dafür dir irgendwie erdenken willst, so eine Sache sein von, hey, es ist genauso gut, weil damit exakt dasselbe gemeint ist, also wen juckt's? Und selbst da würde ich sagen, ja, aber es ist halt einfach widerspricht dem Konzept von Sprache, dass sie Sachen verkürzt und so kompakt wie möglich sagen möchte, damit wir nicht ewig lang Sätze konstruieren müssen, sondern kurze Sätze machen, mit kurzen Pausen. Ich finde es auch cool, wie der Autor hier Boomer einfach mal umdefiniert von Boomer, die Generation der Babyboomer, zu Boomer. Das sind Leute mit einem gewissen Mindset. Ja. Das ist die, und unser Zuhörer X-Ray Enraged sagt im Chat, das N-Wort beschreibt keine dunkelhäutigen Menschen, sondern eine Verhaltensweise. Ja. Ja. So könnte man dann auch argumentieren und jeder Beleidigung die Spitze nehmen. Ich habe ja Boomer nicht gesagt, weil du alt bist, sondern weil du denkst wie ein Boomer. Ne? Ich kann ja auch direkt meinen diesen Pseudonym, den ich da habe, auch nehmen, dieses OPEX-Hop-Ding. Ne? So, hab mir das irgendwie so überlegt, cool, macht irgendwo Sinn, weil das ist mein russischer Nachname mit deutschen Buchstaben geschrieben, aber ich habe niemals Leuten gesagt, die sollen mich als OPEX ansprechen. Die schmelzen einfach das OB einfach weg. So, das ist rein intuitiv so ein intellektuell genetisches Ding, was sprachlich einfach Leute haben. Die schmelzen Zeug weg, damit es kürzer ist für denselben Wert. So. Und deswegen, dieses Sternchen innen Gender-Ding braucht, das kostet viel zu viel Gedankenkraft eigentlich. Ja, so ähnlich sieht das auch die Frau Keller, die hat hier einen Kommentar geschrieben in der NZZ über Feminismus. Die hat auch ein neues Buch rausgebracht jetzt wohl zu dem Thema. Da hat sie sich auch mit Trans-Zeug und so weiter beschäftigt, hat einen ganz interessanten Artikel hier geschrieben. Ich fand allerdings hauptsächlich den letzten Satz doch interessant. Wenn sie schreibt, schlicht und einfach auch so, wie uns das auch manchmal geht, es wird niemals aufhören. Ne? Das ist eigentlich egal, was man macht oder so, es wird einfach niemals aufhören. Ne? Na klar, ja. Ja, das ist ja genau das Ziel, dass es nie aufhört. Ja, die Linke, die hat das ganz klug gemacht, die führt einen Kampf gegen die Realität und nicht unbedingt gegen einen politischen Gegner. Deswegen braucht man auch nie die Bewegung zu demobilisieren, weil der Kampf gegen die Realität einfach nie gewonnen werden kann. Also, weil im Grunde ist es halt Blake Slang mäßig halt, ja, sie reden irgendwie ja was zurechtreden. Blade Slang zwischen Frauen mit und Frauen ohne Kinder und so, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen was dran, ne? So, ich kann mich an diese Sendung von der Anstalt erinnern zu dem Thema, da hieß es am Anfang irgendwie, ja hier, wenn sie jetzt nicht mit Feminismus und so, dann haben sie auch Probleme, wenn sie Kinder haben. Und als sie dann Kinder hatte, der Feminismus sie irgendwie auch stehen lassen und hängen lassen. Da war gar nichts irgendwie, ne? Also irgendwie nur für Frauen ist das nicht. Das ist schon eine auch egoistische Veranstaltung. Ne? Oder auch. Ja, ich fand den Artikel auch ziemlich gut. Es gab noch eine Sache, die mir irgendwie nicht gefallen hat. Das. Ich weiß auch nicht mehr genau, was das war. Irgendwas. Dass sie wenig Zitate bringt von irgendwelchen Fachleuten oder so. Oder beziehungsweise sich an mit ihrer Theorie dann nicht an Leuten entlanghangelt oder so, und Zitaten halt. Ja, dann kann man vielleicht sehen, wie man will. Frau sein darf jetzt jeder, ja. Ja, das ist ja Thema dieses Buches wohl auch zum großen Teil, eben diese Entwicklung mit den Transmenschen von in den USA und was den Sport angeht. Ne? Ich glaube, beim Olympischen Komitee ist das auch schon. Ach ja, jetzt weiß ich es wieder. Das Problem, was ich damit hatte, war, sie sagt hier irgendwo, dass es ja in Indien diese Vergewaltigungsprobleme geben würde. Und da hatten wir mal einen Artikel dazu, wo es irgendwie hieß, dass es in Indien jeder, der da irgendwie unverheiratet ist, dass sie die irgendwie dann verklagen können. Von wegen, ich wurde, also du hast mir irgendwie vorgegaukelt, dass wir uns heiraten. Und wenn das dann nicht so wird, dann ist das quasi eine Vergewaltigung. Also, das ist halt angreifbar, so ein bisschen. Also wenn dieser Artikel stimmt, den wir da damals gelesen hatten, dann ist diese enormen Zahlen, die da sind, halt eben darauf zurückzuführen, dass sie diesen merkwürdigen Standard da haben für eine Vergewaltigung. Ja, wobei man sagen muss, dass es in Indien halt schon immer öfter auch Horrornachrichten über so Gruppenvergewaltigungen und sowas kommen. Also es scheint da schon irgendwie ein Problem zu geben. Ja, aber die Vergewaltigungen gegenüber Männern, die werden auch immer runtergespielt. Also in Indien hast du zum Teil das auch nicht so einfach, wenn du als Mann in gewissen Städten, in gewissen Vierteln unterwegs bist, ist es auch nicht so schön. Also, und über die wird nie berichtet. Also, ja, da habe ich einen Bekannter von mir, der kommt aus Indien. Also der hat mir das mal erzählt, dass halt das nie irgendwie in den Medien kommt und dass das genauso ein Problem ist. Also, Sexuelle Belästigung geht nicht erst bei Körperkontakt los. Verbale sexuelle Belästigung ist in Deutschland bislang nicht strafbar. Die Studentin Antonia Quell will es mit einer Petition ändern und hat schon mehr als 47.000 Unterschriften gesammelt. Ja. Und auch eine Juraprofessorin hat sich dazu geäußert, die sagt, einige Äußerungen könnten aktuell zwar als Beleidigung geahndet werden, doch ist umstritten, ob sexuell übergriffige Handlungen oder Äußerungen unter diesen Tatbestand fallen sollten. Eindeutiger wäre die Sache, wenn wir einen Straftatbestand der verbalen sexuellen Belästigung hätten, sagt sie. Durch eine Bestrafung wegen Beleidigung wird nicht deutlich, dass es bei dieser Äußerung um eine sexuelle Verobjektivierung, eine Verletzung des Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung geht. Und da, finde ich, schießt die Dame etwas übers Ziel hinaus, weil ich weiß nicht, ob ein Pfiff oder ein Hey Süße die sexuelle Selbstbestimmung von einer Frau in irgendeiner Form es geht ja kein Zwang davon aus. Ich würde sagen, bei Verletzung des Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung muss irgendein Zwang ausgeübt werden, oder? Wie seht ihr das? Also ich sehe den Effekt jedenfalls auch nicht unbedingt. Das ist schon ganz recht. Es wird halt, will ich noch erwähnen, das wird ja in die Kriminalstatistik ja mit aufgefasst. Da gibt es so drei Bereiche, so dass man wirklich halt vergewaltigt wurde, so körperlich, dass es häusliche Gewalt gab, aber auch, dass dann bei einem dritten Bereich eben, dass dir, keine Ahnung, E-Mails oder Messages geschickt wurden, dass dir hinterher gepfiffen wurde, so Catcalling und so, zählt mit in die Statistik rein und deswegen bläst das die auch. Catcalling und Catcalling sind schon Unterschiede, ne? Ja, ja. Sexuelle Belästigung geht nicht erst bei Körperkontakt los. Ja, technisch gesehen kannst du das so fassen. Das ist schon möglich, eine weite Definition davon zu haben. Aber wenn Leute sexuelle Belästigung hören, dann haben sie dadurch eben verschiedene Verständnisse von dem Begriff. Und wenn es dann heißt, ich verstehe sexuelle Belästigung explizit als Vergewaltigung oder häusliche Gewalt, dann ist es richtig krass. Aber wenn du dir mal zum Beispiel Südafrika anschaust, bei denen ist halt wirklich so 25% ist halt so an Vergewaltigungsquote in dem Land, so wirklichen Schaden gegen Leute, ja, dann ist das was ganz anderes. Also in Deutschland heißt es ja, jede dritte Frau hat da schon mal sowas erfahren gehabt. Nee, wir haben hier nicht Zustände, was dieses Thema angeht, wie in Südafrika. Einer Untersuchung zufolge gaben 44% der Frauen und 32% der Männer an, schon einmal selbst sexistische Zeichen oder Übergriffe erlebt zu haben. In knapp der Hälfte der beobachteten oder erlebten Fälle ging es um verbale Übergriffe. Frauen werden demnach am häufigsten auf öffentlichen Plätzen durch Unbekannte belästigt. 46%. Ich kann mir auch vorstellen, dass man sich dadurch beleidigt fühlt oder so zum Beispiel. Und Beleidigung ist ja auch. Ja, aber Beleidigung ist ja ein Straftatbestand. Hey, so, das wird auf der Ebene oder so. Ja, was ist das für eine Straftat? Das ist eine Ordnungswidrigkeit, oder? Die mit 50 Euro bestraft wird oder so, oder? Ein Catcalling-Gesetz wird nicht wesentlich zur Sicherheit von Frauen auf der Straße beitragen, sagt die Initiatorin der Petition. Aber es geht darum, ein Bewusstsein in der Gesellschaft zu schaffen. Unser Gesetz muss ein Wegweiser für richtig und falsch sein. Das ist Quatsch. Dabei geht aber das Bewusstsein verloren, dass die Frauen irgendwie auch mal ein bisschen aufpassen müssen. Oder so. Ein Bewusstsein zu schaffen durch ein Gesetz, was nicht durchgesetzt werden kann, weil am Ende zu wenig Zeugen und Polizisten und Tralala vorhanden ist, das bringt doch überhaupt nichts. Ich will ein Gesetz, damit ich mich besser fühle oder was. Das nächste Ding ist, jede Person, die ich bisher gesehen hatte, die gecatcalled hat, war halt auch einfach nur übelst assi. Also so Hartz-IVler den ganzen Tag säuft, der vor seinem Haus hockt und der dann irgendwelchen nachpfeift. Wo ich dann immer auch gesagt habe, hey, das geht so nicht. Und dann sagt er, ich bin betrunken. Aber keine Ahnung, für mich ist es so, ja, Leute, die sich eh schon in der Öffentlichkeit daneben benehmen, die werden sich davon dann auch nicht zurückhalten. Also ich sehe auch das größere Problem in Sachen wie senk deinen Blick, du Schlampe, sei demütig und solche Sachen. Da sehe ich das größere Problem drin, als jemanden, der eine Frau vielleicht hinterher pfeift. Ja, könnte im Endeffekt dasselbe bedeuten dann, ne? Also Strafe oder so. Gesetze generell sollten nicht erlassen werden, einfach weil es heißt, ja, es wäre mal eine schöne Sache und dann gießen wir es in ein Gesetz und das soll jetzt irgendwie Petition Staat durchsetzen. Eben auch Paragraphen erlassen, wo drin steht, unerhebliche Belästigung. Ja, da, ich oder hätte unerheblich gemacht, also ich weiß nicht genau. Ich hätte dann gerne ein Gesetz, was da lautet, Kulturmarxismus ist zu unterlassen. Und aber auf dem folgt dann nichts. Aber ich fühle mich dann besser, wenn es im Gesetzeskörper steht, oder was? Genau dasselbe wie einfach so eine No-Gun-Zone, weißt du, Free-Gun-Free-Zone, ja. So von wegen, da in der Zone bitte niemanden umbringen, bitte, dankeschön. Ja. So, es ist ein schönes Ding, ist ein klasse Gedanke, aber so, das kann man nicht einfach in ein Gesetz gießen. Das sollte jeder für sich selbst verinnerlichen und danach handeln. Und wenn das halt nicht funktioniert, sollte man sich selbst so weit ausbauen, um Mechanismen zu haben. Ja, und alles, was halt eingreift, ist auch immer Gedankenpolizei, ne? Ja, also du hast halt präskriptiv und deskriptives Zeug. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Leute im Deutschunterricht, wenn sie dir sagen, du hast aber das Nomen klein geschrieben, dass das irgendwie Sprachpolizei ist. So. Aber ich verstehe, was du meinst, ja. Es gibt auf jeden Fall, der Punkt ist halt, wenn du innerhalb von Sprache sagst, das hättest du groß schreiben sollen, ist es ein nicht politisch motiviertes Ding. Aber wenn du Politik in Sprache gießt, ist dasselbe Cringe-Zeug, genau dasselbe kaputte Ding, genauso wird es nie funktionieren, wie wenn du Politik in zum Beispiel Videospiele gießt oder Politik in anderes Zeug gießt und sagst, nee, bitte sieh das als Spiel oder nee, bitte sieh das als Sprache an. Das ist Sprache wichtig. Was ist denn Politik? Ich meine, es geht ja um Belästigung, ist ja nicht politisch so richtig, oder? Es ist aber politisiert, so in dem Sinne, weißt du? Ja, gut. Ja. Deswegen, also wenn Sprache sowas ändern würde, dann könnte man, keine Ahnung, sagen, so eine buchstäblich so eine Sklaverei, wo Menschen wie Gegenstände behandelt werden und gekauft und verkauft werden. Frauen, OPEX, wir leben in einem Patriarchat. Ja, aber dann weißt du, dann sagst du halt, es ist ein besseres Patriarchat, wenn wir Frauen das Gefühl geben, dass sie doch was erreichen. Damit ist das Patriarchat noch lange nicht aufgelöst. Eigentlich solltest du sagen, hey, weißt du, was ist mir scheißegal, wie du mich nennst, kannst du bitte das Patriarchat aufhören zu machen? So, also die Sprache selbst sollte für Feministen scheißegal sein. Wenn sie so auf Sprache schauen, dann schick denen doch eine E-Mail, dann hören die endlich auf mit dem Gendern. Dann soll ich allen Frauen eine E-Mail schicken. Kennt ihr meine Website? Es ist halt verrückt und es ist vor allen Dingen insofern widersprüchlich auch, dass man, ja, also man kann nicht im einen behaupten, dass man Gleichheit anstrebt, irgendwie Gleichberechtigung, wie auch immer, und dann irgendwie sagen so, ja, aber wenn ihr jetzt irgendwelche Worte an uns richtet, die dann machen die uns ja total kaputt und dann, das geht aber nicht. Und da brauchen wir jetzt einen Unterschied. Und aber euch macht das ja alles nichts aus, weil wir haben ja 100.000 superschlaue Kolumnen, die wir schreiben, Artikel, die wir schreiben, wo wir auf euch rumhacken bis zum Abwinken. Bei euch schreit das ja nicht, aber wir kleinen Mäuschen, wir gehen halt alle kaputt. Aber wir sind total gleichberechtigt und so weiter und so fort. Also das passt halt auch alles vorne und hinten nicht. Muss man sich dann irgendwie mal überlegen, wie man es gerne haben will. Ja. Kommen wir nun zur wöchentlichen Huldigung von Judith Basat. Dieses Mal hat sie sich hier mit dem Friedrich Merz und diesem Aufreger um diesen Kommentar zur Homosexualität. Können Sie sich einen schwulen Kanzler, haben Sie damit ein Problem oder irgendwie so? War ja irgendwie die Frage, woraufhin er dann geantwortet hat, was ja dann immer verkürzt wurde, aber hier auch nochmal wieder klargestellt wird von der Judith, nämlich, dass er gesagt hat, die sexuelle Orientierung ist dafür egal und halt als Einschränkung dazu gesagt hat, also er hat quasi gesagt, die sexuelle Orientierung geht niemandem was an, das ist persönlich und mit der Einschränkung natürlich, dass wenn es um Kinder geht, dass dann schon die Leute was angeht. Und das wurde ja dann groß und breit ausgewalzt in von wegen, ja, als erstes fällt ihm ein, irgendwas mit Kindern, wenn er Homosexualität hört. Ich habe von dem Kühnert gesehen, der hatte sich da darüber ausgelassen, bis zum geht nicht mehr in 10. Alle möglichen Leute haben sich darüber ausgelassen. Und das ist halt auch das, was die Judith ja thematisiert, dass diese Debatten halt. Es ist im Prinzip, es ist Pointscoring. Das ist quasi auch das, was wir auch die ganze Zeit immer sagen. Es ist Kulturkampf, Pointscoring irgendwie. Man guckt sich nur irgendwie an, wie man das falsch verstehen kann, damit man den Leuten halt irgendwie schaden kann, den man irgendwie schaden möchte, den politischen Gegnern halt. Und das ist in weiten Teilen der Medien natürlich verbreitet und bei anderen Parteien natürlich sowieso schon mal so, dass man denen so gut es irgendwie geht halt schaden möchte und deswegen diese Sachen halt so schlecht wie möglich irgendwie auslegt, damit man die Leute dann zur Unperson erklären kann. Und vor allem, gerade die Medien sind ja auch groß darin, Gruppen solche Adjektive ohne jede Scham zuzuschreiben. Ich spreche, muss nicht von alten weißen Männern anfangen oder so. Also die machen das wirklich und Merz hat das nicht gemacht, sondern hat einfach eine klare Grenze gezogen, wo für ihn sexuelle Selbstbestimmung sozusagen aufhört. Ja. Und das wird dann zerhackt, aber dass sie selber halt diesen Mechanismus aktiv ständig nutzen, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich hatte das ein bisschen anders verstanden am Anfang, vielleicht bin ich ein bisschen naiv oder so, ich habe das auch, glaube ich, nicht hundertprozentig richtig mitgekriegt, also ich habe es so verstanden, dass es darum geht, was man gesetzlich einschränken wollte. Und wenn dann das Thema auf Kinder geht, dann kann es auch um Adoption gegangen sein. Ne? Nein, überhaupt nicht. Okay. Sie haben ihn gefragt, ob er sich einen schwulen Kanzler vorstellen kann. Und das sagte Judith hier halt auch in ihrer Kolumne, dass das ja im Prinzip die Frechheit ist. Dass sie da ihn das halt eben fragen, weil sie ja schon von vornherein irgendwie das ja unterstellt, dass er damit ein Problem haben könnte oder so. Ja, natürlich. Und die das entsprechend ausschlachten oder immer auch wieder hervorzerren oder so, das sind wir die heute schon. Ne? Also die lassen wirklich kein Haar nehmen. Wir hatten da drauf. Ja. Ja, und dann geht's da, also eben in dem, von der Judith schreibt sie aber auch noch, dass es mit dem Tichy halt eben gut ist, so nach dem Motto. Da würde ich ihr dann so ein bisschen widersprechen, dass ihr dieses Ding vom Deutschlandfunk verlinkt. Ich denke mal, dass das wahrscheinlich der zuständige Redakteur da eingefügt hat. Und dieses ist hier wieder nur Talking Point Gebrabbel in diesem von wegen, na, also auch wieder diese ganzen Doppelstandards mit hier ist es jetzt plötzlich wieder so, dass man da unbedingt was machen muss, weil dadurch eine Demokratie torpedieren, wenn Menschen zunehmend Angst bekommen müssen, sich öffentlich zu positionieren. Also wenn da irgendwo beim Tichy, der hat ja das ja, es war irgendwas mit G-Punkt oder so, wir kommen auch gleich noch dazu. Tichy muss jetzt Angst bekommen, sich zu positionieren, ja, das glaube ich auch. Ja, das auch, ja. Hm. Und das war ja auch irgendwie was, was er nicht selber geschrieben hatte, aber was halt eben bei Tichys Einblick im Endeffekt von ihm quasi freigeschaltet wurde, wo er die Verantwortung für trägt, ist ja auch richtig. In der Satire-Kolumne. Ja, und da muss man sich auch wieder fragen, ob das alles so not tut oder so, meinetwegen. Aber ja, die Reaktion auf diese ganzen Geschichten finde ich halt auch überzogen. Und das ist meines Erachtens auch ein Fall davon, dass man mal wieder irgendwie was hat, wo man ansetzen kann, den Hebel, und dann irgendwie dran rumhebeln, wo das bei anderen Leuten dann halt wieder vollkommen egal ist, die dann da, wie sie wollen, ihren Hass auf alle möglichen Leute da sich runterschreiben können und sagen können, ja, es ist ja nur Satire, wir wollen ja nur die Finger in die Wunde legen und so weiter und so fort. Und bei der Chebli, ich möchte da nochmal erinnern, wie die überhaupt auf der Bildfläche erschienen ist. Das war ja damals, als sie da diesen Job, den sie ja jetzt, glaube ich, auch immer noch hat, als was ist sie da irgendwie für Zuständige für? Integrationspolitische irgendwas oder so. Ja, irgendwas mit Engagement, irgendwie Zuständige für politisches Engagement oder irgendwie so in Berlin. Und da war sie ja bei so einer Veranstaltung, wo sie dann irgendwie zu spät gekommen ist und dann irgendwie von dem, der Sprecher hat dann irgendwie, der Chef da von dem Laden hat irgendwie gesagt, die ist leider nicht da, und sie meldete sich dann irgendwie und sagte, doch, die ist da, und er hat dann irgendwas gesagt von wegen, ja, ich hätte ja jetzt hier keine Frau erwartet und dann auch eine so schöne oder irgendwie so, oder so eine hübsche oder irgendwie so, und das war natürlich wieder ganz furchtbar, und dann hatte sie ja irgendwie behauptet, sie hätte ihren Vortrag da ohne vom Blatt abzulesen gehalten, wo andere Leute dann irgendwie gesagt hatten, dass sie den schon abgelesen hat, und lauter so ein komisches Zeug, so einen unwichtigen Krempel. Sie ist ja auch vor kurzem Mutter eines 3-jährigen Kindes geworden. Okay. Ja, das habe ich auch gehört, das war gut. Und das war halt wieder mal so ein Ding, was eigentlich vollkommen egale, mondäne Scheiße irgendwie ist, alltäglicher Blödsinn irgendwie, vollkommen Schnuppe. Aber was halt in unserer medialen Öffentlichkeit aufgebauscht wurde zum großen, die ganze Gesellschaft betreffenden, müssen wir uns unbedingt tagelang drüber auslassen, Thema irgendwie. Und ja, das hat sie meines Erachtens nach gemolken bis heute. Ne? Also das ist das Einzige, jetzt geht's für sie, zieht sie in den Bundestag. Und deswegen braucht man jetzt halt mal wieder irgendwas. Und dann kommt da der Tisch um die Ecke und liefert irgendwas. Oder wer auch immer diesen Beitrag dann geschrieben hat. Und jetzt stürzen sich die Leute wieder drauf, meines Erachtens nach. Ja, also geschmacklich mag man davon halten, was man will. Aber deswegen irgendwie dann diese ganzen Leute da einen auf aufrechte Demokraten machen und aus dieser Stiftung da irgendwie austreten, wegen so einem Humbug halt, so einem unwichtigen Blödsinn, da irgendwie einen auf, wir sind hier die Aufrechten machen und By the way, die Maya Göppel, die hat ein Buch darüber geschrieben, The Great Mindshift, wie man mit einer gramscianischen Strategie eine Ökogesellschaft etablieren kann und wie wir vor einer großen Transformation stehen, wie sich die Gesellschaft nachhaltig mit einem radikalen, inkrementalen Wandel verändern kann. Das ist die Dame, mit der hier geredet wird, ja. Genau. Super, ja. Ganz toll, Kulturkrieger und... Das sind die gleichen Leute, die halt vor einer Woche noch gefeiert haben, oder vor zwei, als Hengame freigesprochen worden ist vom Pressekodex, die jetzt hier den Kopf von Tichy gefordert und auch bekommen haben, leider. Und man darf ja, in nicht dem unbedingt. Zusammenhang. Das Witzige ist, da waren ja auch alle möglichen konservativen und liberalen Politiker dabei. Ja, Doro Bär zum Beispiel, die ganz, ganz schlimm ums Frauenbild bemüht war und ein paar Monate vorher im hautengen Latexkleid auf dem Spielepreis rumgelaufen ist. Ja. Das kannst ja mal Ding alles machen. Also, aber ja, also ich fand's, ja, also ich glaube eigentlich nicht, dass die Bär das unbedingt nötig hat, da so professionelle Opfer irgendwie zu schützen. Und ja, was war mit der Chibi noch? Ich erinnere mich da noch an dieses schöne Ding mit dem, wo sie da irgendwie stolz gesagt hat, dass ihr Vater nie Deutsch gelernt hat. Wo ich mir auch irgendwie denke, ja, Mädchen, also ich weiß nicht, ob man da so stolz drauf sein kann. Aber ja, und dann noch irgendwie Allahu Akbar sagen die Leute ja auch, wenn sie eine schöne Frau sehen. Ja. Das war auch ein Spruch von ihr. Also hätte und der. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wenn, also der Tichy tritt zurück von dem Vorsitz einer Stiftung, weil er dafür offensichtlich nicht geeignet ist, aber Ex-Stasi-Agentinnen sind weiterhin. Ja. Sehr gut geeignet, um Stiftungen zu führen und Geld in den Arsch gesteckt zu bekommen. Kurze Frage, ich habe das mit dem Tichy-Rücktritt nicht ganz komplett verstanden. Von dem, was ich weiß, wurde irgendwie gesagt, der hat mit wem geflirtet gehabt oder so? Nein. Wenn du was nicht ganz verstehst, dann präsentier dich vielleicht nicht in der Öffentlichkeit damit. Ja, erklär es dir nochmal. Also er ist ja der Verantwortliche, im Endeffekt der Chefredakteur sozusagen von diesem Tichys Einblick. Und in diesem Ding ist irgendein Satireartikel entstanden, wo irgendwie drin stand, dass die Chebli, man weiß nicht, wofür sie gut ist, und dann irgendwas von wegen G-Punkt. Der einzige Pluspunkt, den man gefunden hat, so sagen Journalistinnen hinter vorgehaltener Hand, sei der G-Punkt. Okay. So ungefähr war der Witz, der nicht gut war. Genau, ja. Verstehe ich auch nicht, was der Witz sein soll. Dieser Spruch mit dem scharfen Wind als Essenz von Demokratie, das erinnert mich aber doch ein bisschen an diese Aussagen von wegen, die werden getroffen, wenn sie sich darüber aufregen oder so. Ne? Wenn man vor Gericht geht, ist man auch ganz schön getroffen. Ne? Also er hat was gesagt. Immer, nein, er nicht. Jemand in seiner Zeitung hat etwas geschrieben. Aber okay. Er ist halt als Chefredakteur im Endeffekt dafür verantwortlich, natürlich, was da bei ihm erscheint. Also da die Leute können da nicht irgendwas da publizieren, was er quasi nicht beantwortet. Okay, ja. Okay, und jetzt ist das Fallout, die Folge davon gewesen, dass jetzt super aufrechte Demokraten die Arme verschränkt haben und gesagt haben, jetzt können wir aber hier an dieser Stiftung, wo er irgendwie der Vorsitzende war, nicht mehr mitwirken, weil die Demokratie in den Arsch geht. Und okay, also, das war ja auch irgendwie dieser hier der von der FDP, der Lambsdorff, der hatte wirklich sowas in die Richtung gesagt. Also da kam irgendwie das Wort Demokratie drin vor. Demokraten müssten jetzt irgendwie, also er hat das von der Dorothee Bär retweetet und irgendwas geschrieben von wegen, ja, das können Demokraten auch nicht machen, da irgendwie mit dem, da in dieser Stiftung irgendwie sein, wo ich mir denke, also ganz im Ernst. Also, aber ist das nicht irgendwie so, sich an irgendwie sowas festhalten, was Leute in einem komplett anderen Kontext natürlich irgendwo verpennt haben und irgendwo einen Fehler gemacht haben, die Leute dafür so nachhaltig durchgehend sozial zu ächten? Ist das nicht diese Cancel Culture? Nein. Das ist auch nur die Demokratie, die am Leben bleibt, ja. Ich frage einfach nur, weil die Grenzen, die verschwimmen irgendwie und Demokratie ist Cancel Culture, ja. Ja, und sehr schlecht fand ich auch diesen Artikel hier von der Frau Hildebrand. Das ist quasi so ein verschwörungstheoretischer Artikel, der wieder alles mit allem verknüpft, ne? Das ist halt alles Männerkram irgendwie so, man will die Leute halt klein halten und so weiter und so fort. Und was ich total lustig fand, ist, dass man sich hier über einen so Mundschuh aufregt, dass er irgendwelche Leute als ungefickt bezeichnet und so. Und die letzten Tage ist hier von dieser Frau Hildebrand, die irgendwie die Kulturchefin oder so vom Cicero ist, ist auch ein anderer Artikel erschienen im Cicero, den ich sehr gut fand, wo sie unter anderem die Stokowski kritisiert, wo ich mir denke so, Antje, vielleicht solltest du mal gucken, wen der so Mundschuh gemeint hat mit ungefickt. Ne? Weil der hat nämlich genau die Dame gemeint, die du da kritisiert hast, vollkommen zu Recht. Ne? Also, ja. Aber das ist wirklich, ja, es ist irgendwie, das ist halt so the air that we breathe, ne? Diese Narrative, das liegt da halt drin. Ne? Ich finde das auch so witzig, dass sie dann immer bei den anderen meinen, das wäre alles gemacht und so. Und bei denen ist es organisch alles in eine Richtung. Und ja, die haben das halt 50 Artikel in diese Richtung gelesen und dann schreiben sie halt den 51. Und es wird da irgendwelche Zusammenhänge konstruiert, die es nicht unbedingt geben muss. Aber die Männer halt, ne? Die kommen jetzt nicht mehr ungestraft davon. Und MeToo wird ja auch irgendwie gelobt, was für mich auch absolut überhaupt nicht geht. Also dieses Ding von wegen, wir kommen da irgendwie nach 10 Jahren oder 20 Jahren oder so und plötzlich war das irgendwie am Ende unserer Karriere, war das dann irgendwie falsch, dass wir uns da mal einen Vorteil verschafft haben. Ist uns das jetzt peinlich? Ja, meinetwegen, aber da dann irgendwie auch wieder so ein gesamtgesellschaftliches Ding draus zu machen oder irgendwas, was besonders couragiert ist oder so, das ist vielleicht couragiert, wenn ihr da damals drauf verzichtet und das irgendwie direkt publik macht, dann ja, ist es vielleicht couragiert. Ja. Und nicht aber, die Würde wiederfinden nach 10 Jahren, ja, und sagen, oh nein, wie konnte ich nur? Ja, ich meine eher, oh Gott. Kommt das vielleicht daher, dass heute die Leute das eher machen, weil sich so eine Kultur etabliert hat, Leute öffentlich zu ächten? Ja, weil die damit Punkte haben, ne? Du kannst so ein Cancel-Verhalt, ne? Nee, die Leute, du kriegst da sofort, kannst da sofort 50.000 Artikel schreiben. Ich sag nur, so ein Name, der hier halt nie drinstehen würde in so einem Artikel, ist hier der von der Ex-Frau von Johnny Depp, ne? Die hat ja auch so super schlaue Artikel darüber schreiben dürfen, was sie für ein Opfer ist und wie schlimm die alle sind und so. Und hinterher hat sich herausgestellt, dass sie in Wahrheit die Täterin war in diesem ganzen Kontext. Ja. Und die kann weiterhin noch ihren Beruf machen. Genau, ja, und es wurde alles fallen gelassen um sie herum, richtig, ja. Nee, aber hat die nicht irgendwie Filmrolle verloren oder so? Nee, hat sie noch nicht. Es gab eine Petition, aber es steht noch aus, ob sie da wieder angestellt wird. Die haben auf jeden Fall noch nicht gesagt, dass sie da, dass sie sie bei diesem nächsten Aquaman-Film da nicht mehr haben wollen oder so, soweit ich weiß. Ja. Kommen wir nun zu Zapp, das Medienmagazin. Das uns jetzt auch aufklärt über die ganzen organisierten Dinge hier. Frauen als Zielscheibe, Hass im Netz. Tja, in welche Richtung könnte das wohl gehen? Was könnten wir da wohl haben? Ja, ich glaub, Alice Weidel? Ist Nazi-Schrampel bezeichnet? Zufällig nicht, nee. Glaub eher, die sich einmischen. Die sich für eine offene Gesellschaft einsetzen. Da reicht ein Schlagwort Islam, Muslime, Migration und sofort ist diese Meute da und schießt sich das auf. Das waren drei Worte. Ja, und außerdem Islam, offene Gesellschaft. Finde den Fehler. Es gibt doch auch voll viele Comedians, die sagen, sie machen keine Witze über den Islam, weil ihnen ihr Leben Recht und Wert ist. Also, guck mal, ja. Die Weltanschauung im Islam ist folgendermaßen. Es gibt entweder Territorien, die vom Islam so regiert und kontrolliert werden und beherrscht werden. Da, bitteschön, da ist die Zone des Friedens. Und alles andere, was nicht vom Islam beherrscht wird, ist Zone des Krieges. So, also das ist buchstäblich ein entweder bist du für uns oder gegen uns. Was für eine liberale, offene Gesellschaft meinst du da? Ja. Außerdem können wir alle keinen Urlaub machen in Neckar. Werden wir nicht reingelassen. Offene Gesellschaft. Mich und andere ein. Auch auf Luisa Neubauer. Seit sie in der Öffentlichkeit steht, erlebt sie sexistische Beleidigungen. Das ist einfach alles, ne? Die Dame ist einfach nur eine Frau, die sagt was und die Leute finden das doof. Das hat nur damit zu tun, dass sie eine Frau ist. Hat überhaupt nichts mit dem Inhalt zu tun. Gar nichts, auf gar keinen Fall irgendwas. Auch der Spitzname Langstrecken-Luisa ist sicher irgendwas Sexuelles. Ich weiß nur noch nicht was. Die meinen bestimmt ihre Haare damit. Die Frauen sollen mundtot gemacht werden. ganz schön krass. Ich weiß nicht, wie man heute junge Frauen guten Gewissens ermutigen möchte, sich öffentlich für irgendwas auszusprechen. Die Leute, Luisa, du hast so viele Plattformen. Die Leute sollen du darfst bei jeder Zeitung Artikel schreiben. Du wirst überall hin eingeladen. Du darfst überall deinen Senf dazugeben. Und wir machen dich mundtot, wenn wir dich Langstrecken Luisa nennen. Das ist ja der Witz daran. Ergänzend ist ja nicht nur so, dass sie das alles kann, was du gerade beschrieben hast. Sie bekommt, auch wenn sie unter dem Versuch leidet, den sie irgendwie betrachtet als, oh, ich werde hier mundtot gemacht, bekommt sie die Möglichkeit, in Zapp ein Interview zu geben. Was ich bei der Luisa besonders lustig finde, ist, sie sagt, sie kriegt einen Gegenwind in der Öffentlichkeit. Dabei ist sie 1:1 in Elitennetzwerken, wie zum Beispiel der G7 Youth Organization am Start, hat mit Macron sich eine Stunde unterhalten, also mit dem französischen Präsidenten, ist in wirklich in Elitennetzwerken drin, hat Zugang zu Macht und Präsidenten und tralala. Und dann sagt sie leidet darunter, dass sie von der Öffentlichkeit einen negativen Kommentar abbekommt, während sie wortwörtlich ein Powerbroker ist in Sachen außerparlamentarische Opposition für die Grünen. Also sorry, nein, Kuchen haben und essen wollen. Also ja, wenn das stimmen würde, würde man doch sagen müssen, also sie hat sich doch auch da in diese Position begeben und wollte alles ändern. Man muss sich doch nicht wundern, wenn man auch mit dem Sieg mit. Doch, das ist aber nur, weil sie eine Frau ist, musst du wissen. Ja, und vor allem sind das alles auch nur Beleidigungen und so, ne? Ich kriege halt wirklich einfach so posttraumatische Belastungsstörungen davon, dass ich das hier sehe und bei mir im Kopf ist so, it's the daily grind of hearing you suck, Anita Sarkeesian bei der fucking UN, mit Zoe Quinn. So, das ist genau dasselbe Ding, ja, mir wird gesagt auf Internet, dass ich doof bin. Ja, schau dir die Leute an, die dir sagen, dass du toll bist. Ja. Das war mal richtig gut, mittlerweile ist das eine totale Propagandaschleuder geworden, ne? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass die mal gut waren. Ja, das Gute, was die je gemacht hatten, war hier, als wir den Hagerup interviewt haben. Und dem hätten sie mal besser zuhören sollen, hier dem vom dänischen Fernsehen damals. So, ist er nicht mehr, aber der hat denen das ja eigentlich gesagt, was sie machen sollten. Aber ja, haben sie ja wohl geflissentlich ignoriert. Aber ja, und an der Stelle fragt sich gar keiner von denen, ob das ist das vielleicht nur unsere Voreingenommenheit, dass wir das irgendwie anders sehen, so dass wir das irgendwie so speziell sehen, dass wir irgendwie diese Schlussfolgerung da ziehen, dass das wohl alles nur sein muss wegen Sexismus, weil die Leute, ja klar, die, wenn sie die irgendwie ärgern wollen, die Neubauer, dann schreiben sie ihr irgendwas, dass sie eine dumme Göre ist oder irgend sowas und dann können die dann sagen, ja, das ist jetzt hier, weil ich eine Frau bin, weil Mann hätten sie das ja nicht geschrieben. Ja, hätten sie wahrscheinlich nicht. Dem hätten sie wahrscheinlich geschrieben, keine Ahnung, dass er keine abkriegt oder irgendwas oder so. Ne? Ja. Aber es ist alles und das ist auch alles wieder so, wir tun das alles ab und das ist ja dann, was dann übrig bleibt, ist unser Aktivismus und der ist ja wohl über jeden Zweifel erhaben. So, das ist das Fazit auf jeden Fall. Was mich da in der ganzen Sache stört, ist einfach, dass nicht nur, dass sie das halt behauptet, aber das Gegenteil ihr halt angeboten würde. So mundtot gemacht werde ich, sagt sie und kann überall auftreten. Es ist nicht nur, dass sie halt so viel Einfluss hat, nee, sondern dass sie von ihrer Weltanschauung her sich aktiv entscheidet, in diesem Opfermentalitätsding zu sein. So, wenn mich etwas stört, warum sollte ich mich mit dem, was mich stört, identifizieren und es mich verletzen lassen, wenn es auf Wortebene passiert? Ja, weil sie ganz genau weiß, dass sie mit ihrem Kindchenschema und ihrer hohen Stirn und diesem Kram da bei ihrer Clique halt eben erst recht Anschluss kriegt und nicht weniger, dass sie das da erst recht qualifiziert und nicht weniger. Ja, aber dann ist das Problem, dass sie halt eben unehrlich ist. Wenn sie in dem Interview jetzt sagt... Nein, doch. Oh, jemand, der in der Öffentlichkeit steht und macht und einfach sehr unehrlich ist. Nein. Ja, wenn sie jetzt ehrlich im Interview sagen würde, weißt du was, ich weiß genau, was mein Klientel ist. Hätten sie das nicht reingenommen, das Interview? Nein, sie sollte einfach sagen, scheiß Plebs, Alter, lass mich hier um Machbohlen, geh mal weg, Alter. Also soll die Fresse halten. Das aber ja auch ausgeblendet wird, was sie eigentlich für fundiert. Wohl wissen denn, was sie da reinrennen. Sie will Klimapolitik ganz grundlegend ändern. Die Aktivistin. Ja, das ist alles. Und das, da gibt es auch überhaupt nichts dran auszusetzen, ne? Gar nicht. Ja, wenn man sich irgendwie, die ganze Zeit hinstellt und sagt, ich will einen Systemwechsel und das nicht näher ausführt, da gibt es nichts zu kritisieren und das kann auch auf gar keinen Fall in irgendeiner Art und Weise irgendjemanden negativ beeinflussen. Nein, gar nicht. In ihrem Buch sagt sie, wie es auszusehen hat. Wir müssen den Energiesektor nationalisieren, wir müssen weniger arbeiten, wir sollten Konsumverzicht betreiben. Also so Sachen sagt sie da drin. Wir brauchen Green New Deal, also wir brauchen sozusagen eine grün-sozialistische Revolution. Also 30 Stunden Woche, Universal Basic Income, Karl Marx lag auf jeden Fall richtig in dem, was er gesagt hat. So Sachen schreibt sie in ihrem Buch. Also die Vision. Grün ist so 1880 oder so, ne? Noch keine industrielle Revolution großartig, alle noch Bauern und so. Das ist Neubauern. Genau, Neubauern eben. Ja. Denn Luisa Neubauer mobilisiert. Auf der Straße. Wir sind hier, wir sind laut. In Interviews und vor allem über die sozialen Medien. Gerade war sie bei der Kanzlerin. Für viele macht sie das zum Vorbild, für Reaktionäre und Klimaleugner aber zum Hassobjekt. Ja, das sind die einzigen, die daran was auszusetzen haben können, an diesem Karl-Marx-Krempel. Die absolut einzigen. Anders geht's gar nicht. Also stell dir mal einfach vor, das wäre eine Reportage zu irgendeinem prominenten Islamkritiker. So, weißt du, das ist der Typ und der wird von Muslimen, wird er als Hassobjekt definiert. So, ist voll schlimm. Selbst wenn es eine Frau wäre, sondern eine Frau, die Islam kritisiert zum Beispiel. Da, bitteschön. Da hieß es dann... Ja, die Reportage kannst du auch über Philipp Amthor machen. Ja, wenn er irgendwas schreibt, dann macht er sich echt auch ohne Ende Gegenwind und der ist auch nicht immer nett, im Gegenteil. Ich meine, ein anderer Punkt, den sie in ihrem Buch schreibt, ist, wir brauchen eine feministische Foreign Policy, also Auslandspolitik, um Frauen zu ermächtigen, um die weltweite Geburtenrate nach unten zu bekommen, um die Überbevölkerung zu stoppen. Das ist halt auch so ein Satz, an dem man sich stören könnte, wenn man sagt, ich hätte gerne Bevölkerungskontrolle und Entvölkerung weltweit. Großer Sprung wann? Großer Sprung? Old white men are the winners of the crisis. Ja, ja. Gegen den Rechtspopulisten Akif Pirinci zog sie gerade vor Gericht. Wehrte sich gegen seinen sexistischen Post. Erfolgreich. Luisa Neubauer geht es... Was hat er denn gesagt? Ja, ich glaube, er hatte irgendwie gesagt, dass sie blöd ist, aber schön oder irgendwie so. Also mit anderen... Er hat es drastischer ausgedrückt, wenn ich mich richtig erinnere. Aber das war die Quintessenz des Ganzen. Ja, keine Ahnung. Also Heldentat. Weißt du, vor Gericht ziehen wegen Worten im Internet macht dich auf jeden Fall relatable, Luisa. Das ist auf jeden Fall, du bist eine von vielen. Ja, und das so belastend findet, dass man irgendwie das als Arbeit oder so empfindet und dann deswegen angeblich nicht mehr so gut mitkommt im Konkurrenzdruck oder so, im Konkurrenzdings auf der Arbeit dann sozusagen. Das ist irgendwie total Banane, was sie da erzählt hat. Es geht auch darum, dass Frauenhass den politischen Diskurs verschiebt. In dem Augenblick, wo man dann Energie... Ja, das stimmt natürlich. Der verschiebt den politischen Diskurs in die Richtung, wo er den gerne hin verschieben wollte, mit solchen Beiträgen, wie er die hier gerade macht. Das ist wohl wahr, ja. Das meint er zwar nicht, aber es ist schon so, ja. Ja, du musst nur da, wo sie nicht hinwollen, einen Frauenhasser hinstellen. Weißt du, Satan und Blasphemie erscheint auch nur dort, wo es religiöse Vormacht gibt. Weißt du, es ist irgendwie damit einhergehend. Wenn du ideologisch irgendwie Feminismus drin hast, dann umso mehr Feminismus du hast, desto mehr kannst du alles aufs Patriarchat und auf Sexismus und auf Frauenhass schieben. Das heißt nicht, dass es da ist. Kraft, Ressourcen da rein investieren muss, sich zu organisieren, sich zu schützen, sich juristisch zu wehren, Kommentare zu löschen, zu blockieren. In dem Augenblick passiert ja schon ein Auseinanderdriften von Macht und Meinungsfreiheiten im digitalen Raum. Wenn die einen ununterbrochen beschäftigt sein müssen, sich zur Wehr zu setzen, anstatt sozusagen zum politischen Geschehen beitragen zu können, Demokratie zu gestalten und die anderen selbstverständlich sich... Das meinte Demokratie ich. Gestalten, ja. Aber die anderen Leute haben alle Zeit, um Demokratie zu gestalten, ja. Ich weiß auch, wo der Blockbutton ist oder so, oder Ausblendenbutton, was auch man alle machen kann. Das erinnert mich an diesen Tweet da. Ja, ich meine, die Leute, die meisten Leute in diesem Land, die politisch überhaupt nichts machen und deren politisches Ding hin und wieder mal irgendwie was verfolgen und alle 4 Jahre wählen gehen und vielleicht nochmal auch für den Landtag, aber bei der Kommunalwahl dann schon eher nicht mehr so. Die bestimmen aber das politische Geschehen, weil die Zeit dafür haben. Aber du nicht, du hast keine Zeit mehr, aber du darfst dich mit der Kanzlerin treffen und weißt du teufel nicht, was alles machen. Aber ja. Und ja, vor allen Dingen bei dem anderen Dings hat sie doch irgendwie mal erzählt, dass sie sowieso hier diese Hate-Aid-Leute ihre E-Mails lesen lässt oder so. Ja, das macht sie. Also sie hat ihre E-Mail-Adresse in ihrem Twitter-Profil und eine NGO tut für sie alle Nachrichten scannen und automatisch die Leute verklagen, die Unfug schreiben. Das ist ja wie die South Park-Folge, wo Butters die Nachrichten liest. Ja, genau. Das ist genau. Nur einer, der so fertig ist. Ich meine, in ihrem Buch hat sie auch Horkheimer zitiert und meinte, dass die Welt dunkel ist, wenn es keine utopische Oase mehr gibt in Bezug auf die UdSSR. Keine Ahnung, also ja, Gulags und so, keine Ahnung. Abel, so ein Frauenhass dulde ich hier nicht, ja, als Moderator dieser Sendung. Tut mir leid, Ökosozialismus for the win. Also, was sie da gesagt hat hier, dass die Leute, die sich ja eigentlich mit so einer Veränderung beschäftigen wollen, ne, die müssen sich dann ja erstmal verteidigen, ne? Das erinnert mich an Tyler, the Creator, seinen Tweet von hahaha, how is cyberbullying real? Nigger, just close your eyes, just walk away from the screen, haha. Es ist genau dasselbe Ding. So, du entscheidest dich, deine Zeit und deine Mühe und deine Kraft auf diese Sachen draufzupacken. Du könntest deine Weltanschauung weiterentwickeln und sagen, yo, diese Sachen macht sie ja? Zeit hat man nicht, Zeit nimmt sich, ne? Sie tut doch Ragebaiting betreiben. Sie verwendet die Einnahmen, die sie aus den Klagen bekommt, verwendet sie für eine NGO, die sich dafür einsetzt, linke Leute zu verteidigen auf rechtlicher Basis. Also das ist wortwörtlich Lawfare. Das ist eine viel intelligentere Taktik, wie es vielleicht sich im ersten Moment anhört. Das ist wortwörtlich Kriegsführung, politische mit einem Gesetz in der Hand. Also. Ja, dann soll sie doch einfach so ehrlich sein und genau das sagen. Warum sagt sie das nicht? Wieso? Wieso sollte sie das sagen? Wenn kein unschuldiges Mädchen mehr wäre. Ja, genau. Ja. Also so wirkt sie nur wie eine Person des öffentlichen Lebens. Die gute Frau hat mehr drauf, wie man ihr zugesteht. Das meine ich nur damit. Ja, aber weißt du, also, dann ist das alles so ein Ding von Verlogenheit auf Basis von. So. Nein, doch. Oh, OPEX. Ja, und das ist die Kritik an dir. Seit wann machst du hier mit? Was hat denn überhaupt? OPEX ist das erste Mal bei den Arzt. Hallo, ich habe eine Webseite. That's safespace.net. Austoben unter dem Siegel der Meinungsfreiheit, das geht nicht auf. Luisa Neubauer bekommt weit mehr Drohungen als ihre männlichen Kollegen und von anderer Qualität. Woher kommt diese? Das halte ich übrigens für deren Einschätzung, die mit Sicherheit nicht stimmt. Also ich meine, wir haben genug irgendwelche Umfragen und solche Sachen, wo das immer wieder festgehalten wurde, dass es in Wahrheit die Männer sind, die da viel mehr abbekommen und heftigere Sachen abbekommen im Internet. Und aber bei der Bewertung des Ganzen, wenn man dann guckt, wie stark die Leute das ärgert, ja, da führen dann wieder die Frauen, ja. Aber von Quantität und Qualität des Ganzen ist es in diesen ganzen Sachen da, vom Pew Research, von der EU, diese ganzen Umfragen, die sie da gemacht haben, oder bei EU haben, glaube ich, die Männer gar nicht gefragt gehabt, vorsichtshalber. Es ist immer das Gleiche, was da rauskommt. Aber ihr behauptet das dann wieder und sagt so, ja, aber da beziehen sie sich ja auf das Geschlecht. Und das ist dann auch wieder irgendwie so ein Trick, womit man das dann so hindrehen kann, als wäre das ja alles wieder das Schweinepatriarchat, was da irgendwie eingreift und die armen Leute, die über jeden Zweifel erhaben sind, hier irgendwie versucht, fertig zu machen oder so. Die Verachtung, die sich im Netz so unverhohlen zeigt. Es scheint, je mehr sich die Geschlechterordnung liberalisiert, desto massiver ist der Hass. Warte, geh mal kurz zurück. Wie viele Likes hatte die Aussage gehabt? 3 oder so. 3, ja, habe ich auch gesehen, ne? So, ja, super, klasse. Das ist überhaupt kein Cherrypicking. Danke, NDR. Habt ihr gut gemacht. Ja, und da haben sie nur einen mit einem offenen Mund. Und 2 Minuten später war es wahrscheinlich gelöscht. Die anderen Sachen darunter haben sie direkt komplett zensiert, damit sie nicht gesehen haben, wie die anderen dann schreiben, irgendwie, was das für widerliches Zeug oder so. Ich wünsche euch auch übelste Vergewaltigung mit anschließendem Mord. Kann das nur so frei äußern, weil ich niemals für dieses Shithole einen Finger krumm machen werde. Ja, das ist so einfach ohne Kontext, einfach rausgerissen. Keine Ahnung. Es ist halt asozial und irgendwo schon richtig dreist und hart, sowas zu schreiben und zu lesen, ja auch für Leute, aber dann wird man einfach tougher und versteht, dass das halt eine Position ist, die jemand hat und so. Aber ich meine, Luisa Neubauer sollte auch wissen, was sie tut. Wie manipulativ das auch ist, die blenden da irgendwelche Frauen ein, die da irgendwo ihres Weges gehen und dann diese Kommentare, die irgendwo her sind und ja, das sieht noch nicht mal wie ein Tweet aus, ne? Es ist auf Facebook, ja, aber Facebook-Tweets sind es, ja. Aber ich meine, ja, also ich blende ja auch nicht irgendwelche Leute ein, die irgendwo auf der Straße rumgehen und gucke dann in irgendeinem Grau-Wölfe-Forum mir irgendwelche Sprüche hier über Deutschland raus und baue dann daraus irgendwas. Also. Wenn die Leute wirklich so aggressiv sind, was ich jetzt allerdings auch bezweifle, ja, dann hat das aber auch damit zu tun, dass sie finden, dass sie irgendwie sich bemerkbar machen wollen oder sowas, steckt dann dahinter. Das kann man doch nicht so komplett unanalysiert lassen und nur mit Frauenhass abtun, das ist doch totaler Blödsinn. Ja, ja. Eine Motivation für irgendwas. Vor allem auch da hier für Frauen als Zielscheibe, ne? In was zeigt sich das denn dann? Weißt du, du kannst schon gern irgendwie sagen, ich kann vielleicht so mitfolgen und sagen, ja, Frauen haben es schwer, weil sie das schwerer wahrnehmen und verkraften das härter und hier und da. So, nehmen wir an, das sei so, ja? In was äußert sich das? Ist die Sterblichkeitsrate von Frauen jetzt auf einmal höher als von Männern? So, was ist die real existierende Konsequenz davon, dass sich eine Frau irritiert fühlt im Internet von Worten? Ja, wir sind ja auch alle starke Frauen und so, und wenn man irgendwie bei sowas ein Problem hat, dann passt das nicht mehr zusammen. Ja, dann müssten sie eigentlich sich selbst als schwache Frauen bezeichnen, aber das passt ja nicht. Also da, bitteschön. Ja, das passt nicht zusammen, das stimmt, genau. Ich auch, das triggert mich. Erniedrigungsfantasien von Männern, in deren Weltbild gleichberechtigte Frauen nicht passen. Ein Weltbild, das besonders von Ultrarechten propagiert wird. Ihr Hass richtet sich vor allem gegen Frauen, die für liberale Werte eintreten. Janine Wissler erhält seit diesem Sommer Drohschreiben vom NSU 2.0, weil sie sich seit Jahren gegen Rassismus und Rechtsextremismus von der Linkspartei. Das sind natürlich die für liberale Werte einstehen, muss man wissen. Ja, das haben sie immer bei Zapp auch diese Beispiele, ne, aus der Linkspartei. Gut, ich meine, es sollte trotzdem nicht passieren, ne? Dass da irgendwie und ich meine, keine Ahnung, wie was, ne? Also, es kann ja alles sein, dass das tatsächlich eine Sache ist, aber das weiß man bei diesen Geschichten leider immer nicht, auch wenn sie da gerne so tun möchten, als wäre das so. Aber weiß der Himmel, was diese NSU 2.0 Leute da irgendwie sind. Also, da haben wir schon genug Beispiele für gehabt, für irgendwelche, irgendwelche organisierten Geschichten da, um auf die Gesellschaft einzuwirken, dass sie dann irgendwie meinen, so, ja, wir müssen jetzt sämtliche Gesetze ändern und lauter so ein Kram. Und die Leute dann irgendwie, oder jetzt, wo sie auch gegen die Polizei schießen und dann tauchen plötzlich zufällig dann diese NSU 2.0 Geschichten dann noch auf, die da von irgendwelchen Polizeicomputern oder sowas gekommen sind oder so. Ich meine, das kann natürlich gut sein, aber man weiß es halt nicht. Ne? Also müssen sie da jetzt mal nachschauen, was da irgendwie Sache ist. Ja, wie gesagt, und wenn es so ist, dann ist es. Aber ich schrecke auf jeden Fall davor zurück, ne, was die ja immer gerne haben wollen, direkt die ganze Gesellschaft dann abzuurteilen und diese Leute da als Liberale hinzustellen von der Linkspartei. Engagiert, wurde sie zur Zielscheibe. Trotz Morddrohungen kämpft sie weiter. Gegen rechtsextreme Netzwerke in den Sicherheitsbehörden. Auch ihre Daten wurden über einen Polizeicomputer abgerufen. Und sie weist immer wieder hin auf den unterschätzten Zusammenhang zwischen rechter Ideologie und Frauenhass. Ja, den von euch gerne gehabten, ewig herbeigeschriebenen Zusammenhang auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, wenn man nicht will, dass einer da hinläuft, dann stellt man dann Frauenhasser hin. Das heißt, die entstehen jetzt bei den Rechten, das heißt, die Leute sollen zu den Linken laufen. Das ist ein bisschen durchsichtig, ne? Das haben auch die rechtsterroristischen Attentäter in den letzten Jahren immer wieder gezeigt in ihren Schriften, dass da eben auch viel Frauenhass, Frauenverachtung, Antifeminismus zum Ausdruck kam. Und das ist auch bei dieser Promail-Serie so. Also das zum einen sind die Adressatinnen vor allem Frauen, aber auch der Wortlaut ist zum Teil ein sehr frauenfeindlicher, frauenverachtender Wortlaut, sehr sexistisch zum Teil. Aber das ist eben kein Einzelfall, sondern Antifeminismus und Frauenhass ist ein Merkmal dieser sogenannten neuen Rechten. Die NSU. Das mit dem Antifeminismus, also sorry, in Zeiten, als wir noch einen Kaiser hatten, gab es halt auch Anschläge, Terroranschläge von Leuten, die Liberalismus super fanden. Wenn du einen Anschlag hast von jemandem, der sagt, Antifeminismus ist wichtig und richtig, dann heißt es nur, dass die Gesellschaft stark feministisch ist. Das ist alles. Das ist dann einfach nur eine Tatsachenfakte. Anschläge sind scheiße, macht keine Gewalt. Man kann die Sachen friedlich verändern. Aber so an sich, so, ja, die hatten antifeministische Themes. Ja, wow. Und jetzt? Also, wenn es wirklich um Verfolgung geht, dann ist auch wiederum dieses religiöse Verfolgungsding von Ex-Muslimen durch Muslime ein sehr präsentes Ding. Ein sehr klares Beispiel davon, dass du zum Beispiel nicht mit Klarnamen auftreten könntest oder nicht mit ohne Stimmverzerrer auftreten könntest in so Reportagen. Aber wenn du mit Klarname, Gesicht, mit allem anderen so wirklich so komplett da, bitteschön, hier ist mein Steckbrief, komm mich besuchen, ja, auftreten kannst und niemand trotzdem irgendwie dir, keine Ahnung, dein Leben streitig macht, ja, deine Familie angreift, ja, so ist keine Gewalt dir gegenüber in der Realität, in der Welt da draußen passiert, dann wirst du nicht verfolgt. Oder du wirst verfolgt, aber es zeigt sich eben in nichts weiterem, es verrennt in irgendwas, das ist was ganz anderes. Das ist so dämlich, Mann. Der nächste Punkt ist mit dem NSU 2.0. Jedes Mal, wenn ich das sehe, muss ich an den Typen denken, den ich beim SPJ Airplay getroffen habe. Das war ein Journalist, der meinte, Bombendrohungen veröffentlichen wir nie, weil das die Gesellschaft in die Richtung verändert, dass man leicht Aufmerksamkeit bekommen kann, wenn man eine Drohung absendet. Daher veröffentlichen wir in unserer Zeitung solche Drohungen nicht, sondern geben das zur Polizei weiter und das war's. Und jedes Mal, wenn ich hier Morddrohungen und Tralala und so lese, denke ich mir so, ihr wisst, dass ihr damit Trittbettfahrer bekommt von Leuten, die nichts in ihrem Leben haben und ein bisschen Aufmerksamkeit wollen und dann Drohungen so raushauen und das Ding größer und größer wird, desto mehr ihr darüber Bericht erstattet. Kollateralschäden, meinst du? Also, ja, also, aber gut, macht halt, wie ihr denkt. Ich bin ja kein Profi, ich bin nur der Abel, der sich selber seine Sachen zusammenreimt. Aber ja. 2.0 Mails zeigen, dass aus Worten reale Bedrohungen werden können. Seit 2 Jahren werden sie verschickt. Die Täter sind immer noch nicht ermittelt. Doch Ressentiments gegenüber Frauen sind auch in der Mitte der Gesellschaft. Wo genau ist da der Beweis, dass daraus Taten werden? Haben sie ja nicht gesagt. Die haben gesagt, aus Drohungen werden Worte. Aus Worten werden Drohungen, so rum, genau. So, aber das sind auch Worte. Und da im Chat, da hieß es dann hier ja, Whataboutism und sehr dünnes Eis. So, nee, ist es nicht. Mir geht es darum, dass ich sage, hey, weißt du was? So, wenn du im Mainstream bist, hast du eine entspanntere Möglichkeit, freier deine Daten über dich selbst öffentlich zu machen, ohne zu befürchten, dass du vernichtet wirst, dass deine Existenz dir streitig gemacht wird. Wenn es dann heißt, ja, so, ich komme halt aus einem religiösen Kreis, ich kritisiere das Ding und wenn ich jetzt mit Gesicht gezeigt werde oder irgendwie, wenn es rauskommt, wo ich wohne, werde ich vernichtet von Leuten, die dann wirklich gewaltsam rauskommen, ja, ist das eine Sache. Aber wenn Leute dann mit Gesicht und so auftreten können und überhaupt kein Problem haben, keine irgendwie Bodyguards brauchen, weißt du, so, dann ist das nicht gleichzusetzen mit Unterdrückung, mit einem schweren Leben. Du hast kein schweres Leben, nur weil dir jemand sagt, du dumme Fotze. Das hatten sie aber letztens noch in einem anderen Bericht, da ging es dann auch darum, ob Politiker irgendwie einen Personenschutz brauchen oder so. Und ich glaube, die allermeisten Politiker brauchen das eigentlich nicht, ne? Mhm. Soweit ich weiß, braucht man das eigentlich nicht in Deutschland. Weiß ich nicht ganz genau, aber es wäre mir jedenfalls neu. Der Lübcke hatte, glaube ich, welchen. Gesellschaft zu finden und sie können der Einstieg sein für weitere Radikalisierung. Gerade hier spielt die AfD eine entscheidende, verbindende Rolle. Ja, ist auch alles komplett konstruiert. Und auch dieses Ding mit diesem Einstieg, das ist auch nur wieder scheiße, die sie in anderen Medien gelesen haben, irgendwelche Meinungsartikel von irgendwelchen Leuten, Einstieg. Ja, dass die Frau Weidel eine Frau aus Thailand hat, ne? Wo man doch bei Männern, glaube ich, ziemlich kritisch wäre. Das wird nicht mal erwähnt. Ist das so, ja. Ja, ja, die Weidel, die wurde doch auch als Nazi-Schlampe bezeichnet vom irgendeinem so Satire-Magazin. Warum ist das kein Hass? Also. Wenn die Frauen Finger in die Wunden legen. Meinung, ne? Ich meine, in Deutschland gibt es nichts Schlimmeres, als jemanden Nazi zu nennen, öffentlich. Also, ich keine Ahnung. Warum ist das kein Hass? Ja, das ist jetzt aber auch nichts Profaneres mehr, ne, mittlerweile, oder? Ja, es schwankt zwischen extrem geächtet und langsam profan werden. Verlacht, also. Ja. Also die könnten die Reportage so strukturieren, dass sie Frauen aus allen politischen Bereichen nehmen und sie fragen und darüber reden lassen, wie sie als Zielscheibe instrumentalisiert werden. So. Ja, das würde Sinn machen. Sowas sollte ein öffentlich-rechtlicher Sender eigentlich hinbekommen. Aber wir haben Bios Spekulatius, linksprogressiver Unfug, den Zapf verzapft. Also. Ja, dadurch zeigen sie halt, aber ihnen geht es um die richtige, ne? Dadurch zeigen sie, es geht ihnen um die richtige Gesinnung. Da könnten sie auch, wenn sie Links-Reportage machen wollen, ist auch kein Ding, gerne, kein Ding. Aber dann zeig auch Frauen, die von Frauen eben auch als Zielscheibe verwendet werden. Einfach wieder dieses Frauen als Zielscheibe bedeutet so, Männer sind schuld. Ja? So, Frauen hassen andere Frauen genauso, wenn nicht sogar noch härter, als Männer auf Frauen verbal losgehen. Also, so komm, ey. Wenn sie gegen ein modernes Frauenbild hetzt, stimmen ihr sowohl konservative als auch rechtsextreme Kreise zu. Meiner Meinung nach ist es so, dass wenn rechte Kräfte in der Gesellschaft stärker werden und die Gefahr von rechts wächst, dass dann eben auch Frauenrechte angegriffen werden. Meiner Meinung nach ist das so, dass meine Partei die Macht haben sollte. Das ist meiner Meinung nach so. Und meine Opposition ist quasi alles böse und alle Leute, die mir irgendwie widersprechen, gehören auf jeden Fall alle zu einem Club der Bösen. Die sollten eigentlich verboten werden. Das lese ich daraus. Ja, das war doch gerade, hat der Sprecherin doch irgendwie gesagt, die AfD kommt in ihrer Hetze oder so. Die reden nicht über Gender, die reden nicht über Frauen und Männer, die machen Hetze. Ne? Das ist ein totales Framing, wer das nicht sieht, sozusagen. Auch da weißt du wieder, Frauen als Kollektiv. Also, es ist ein sehr, sehr kollektivistisches Ding von ihr, sozusagen. Ja, Frauenrechte werden da aufgelöst. Mhm. Ja, das kleinste Kollektiv, die kleinste Minderheit ist das Individuum. Deswegen haben wir Menschenrechte. Frauenrechte sind ein Subset von Menschenrechten. Das ist ja dieses Ding von, Feminismus heißt Menschenrechte. Nee, ja, dann brauchst du Feminismus nicht. Das ist alles schon in Menschenrechten enthalten. Du würdest doch nicht sagen, ja, dann werden Menschenrechte vernichtet. Das wäre viel zu groß für sie, da will sie nicht hin. Aber zu sagen, Frauenrechte werden verletzt, ja, werden sie nicht, Mann, Alter. Weil in dem Gesellschaftsbild der Rechten eben nicht alle Menschen gleichberechtigt sind, unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Hautfarbe oder Religion. Und deshalb würde ich sagen, da wo Rechte stark sind, sind Frauenrechte in Gefahr. Die Politikerin Sausan Schlegli stellt oft pro Woche. Im Rückschluss, muslimische Länder sind rechts, oder? Und alle Frauen müssen links wählen. Ja, halte ich sogar gar nicht mal für so verkehrt, dass die rechts sind. Also diese grauen Wölfe und so sind definitiv. Ja, aber das würde ja so jemand niemals äußern. Also andersrum, ohne diese Verklausulierung da drin. Ja, das lernen wir jetzt auch. Dutzende Strafanzeigen. Sie ist Muslima, engagiert sich gegen Antisemitismus. Ja. Jede Woche Dutzende Strafanzeigen. Wie das Muslime halt so machen, ne? Also. Ja, genau. Kritisiert die deutsche Migrationspolitik. Dieser Mann bezeichnete sie im Netz als islamische Sprechpuppe. Zur Gerichtsverhandlung bringt er seine Anhänger mit. Er bekommt keine Strafe. Die Bezeichnung falle unter freie Meinungsäußerung. Juristen. Ja, jetzt aber das, kommen, wie die das betonen, ne? Habt ihr das gehört, wie die das betonen? Das ist eine freie Meinungsäußerung. Falle. Als wäre das nicht so, ne? Falle unter freie Meinungsäußerung. Übrigens, ist deren, was ist das, Revision, Berufung, irgendwas durchgekommen und dieser Fall wird neu verhandelt. Okay. Ah, okay. Ja, aber islamische Sprechpuppe weiß ich jetzt nicht, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so schlimm. Also alte weiße Männer, keine Ahnung, also irgendwo. Wenn das die Beispiele sind, dann ist es echt ein ziemlich mieses Beispiel. Also das ist eher was, wo man Angst kriegen sollte, dass man so Leuten, ohne jetzt sagen zu wollen, dass die jetzt unbedingt die islamistische Sprechpuppe ist, aber wenn ich jemanden sehe, von dem ich das meinen würde, dass er eine solche ist, dann würde ich das schon gerne sagen wollen. Ja, und dann können ja meinetwegen Leute sagen, nee, du hast Unrecht und es ist Quatsch, was du erzählst. Und dann ist gut so. Ja, aber an der Stelle sollte Meinungsfreiheit nicht zu Ende sein. Das ist und vor allen Dingen, so. Das ist das Beispiel jetzt für Sexismus oder was? Der doofe. Ja, Du brauchst doch aber auch irgendwo einen gewissen Meinungskorridor, um Ablehnung ausdrücken zu können. Also weißt du, eine üble Beleidigung, okay, ja, darfst du halt nicht sagen, aber irgendwie musst du doch irgendwas sagen können, um zum Ausdruck zu bringen, dass du eine Person des öffentlichen Lebens nicht magst. Also wisst ihr, wie ich meine? So, du kannst doch nicht dich negativ dieses Beispiel, zu äußern. Dieses Beispiel, das zeigt halt wunderbar, dass sie ihre ganze diesen ganzen Krempel, den sie uns da auftischen, halt wirklich selber gefressen haben. Weil kein normaler Mensch geht da irgendwie ran mit diesem, ja, die Frauen, es ist immer schlimmer für die Frauen, Sexismus, Sexismus, Sexismus und kommt da mit so einem Beispiel um die Ecke. Redet das dann so mit so einer Betonung, sagt aber du, oh mein Gott, ihr werdet nie drauf kommen, was die entschieden haben. Wobei ich echt sagen muss, dass ich diesen Kellner oder wie dieser Typ da heißt, für einen unglaublich zwielichtigen Heini irgendwie halte, mit dem ich überhaupt nichts am Hut haben möchte und mich auch gar nicht damit beschäftigen will, was er irgendwie von sich gibt oder aber so. Er ist doch Ex-Polizist, der wird doch auch wissen, was erlaubt ist und was nicht ungefähr. Ja, als ob das irgendjemand wüsste. Ja, okay. Also gerade was diesen Meinungsfreiheitskrempel angeht in Deutschland, ja, also das ist wirklich, also nicht umsonst hasse ich ja diesen Spruch von wegen, es ist alles ganz klar geregelt, weil ein Scheißdreck ist ganz klar geregelt, also Vorgerichtet oder hoher See, ne? So es ist ja eben, es ist ganz klar nach unserer jeweiligen, woher der politische Wind weht, geregelt und das fordern hier auch alle pausenlos mit solchen Dingen wie diesem Beitrag hier. Politische Grauzonen, die Bedroher nutzen sie. Ihr Ziel, mürbe machen. Es ist egal, wie man aussieht, es reicht, dass du als Frau, als junge Frau oder als Frau insgesamt generell deinen Mund aufmachst. Und wir entlarven. Das ist eine Frau generell. Schönes Standbild. Das reicht einfach. Ja, das reicht. Ja, glauben Sie, können Sie mir ruhig glauben. Das sagt mir das Standbild, ne? Glauben Sie mir mal ruhig. Stimmt so. Sie könnte noch so den Finger, den Zeigefinger heben, weißt du? Wie Erdogan, ne? Oder die ES. Schlafen ja diese Männer und diese Hater, indem wir zeigen, wir haben Grips im Kopf. Und das, was sie ja... Das ist aber hier Beleidigung, ne? Die hat jetzt Hater genannt und gesagt, das sind Männer. Das ist ja herablassend auf Basis von Geschlecht. Wir wissen alle, dass der Hate weniger wird. Versuchen darzustellen oder ihr Frauenbild entspricht ja überhaupt nicht dem, was wir darstellen. Die starke Frau, die es ja in ihrer Welt gar nicht geben darf. Ja? Was? Und deswegen sind. Ey, du bist ja wohl. Du bist es jedenfalls nicht. Nee, also das ist wirklich peinlich, dass jemand, der wirklich nur über Quoten und über seine Herkunft irgendwie die Politik irgendwie aufgerückt ist, dass der dann sagt, er sei eine starke Frau. Ja, ehrlich. Oder es widerspricht auch diesem ganzen Beitrag. Diesem ganzen, wir filmen hier irgendwelche Mädchen, die Straße runtergehen und blenden irgendwelche Kommentare ein. Genau, dann sind ja und starke das Fazit Frauen, des Ganzen ist dann... Das Justizsystems wehren können, ne? Na Wahnsinn. Das Fazit des Ganzen ist dann die starke Frau. Also die starke Frau, mit der kommt ihr nicht klar. Mit eurem, ja, hier schirmt uns mal ab gegen Kritik, weil wir hier irgendwelche Kommentare bekommen. Die Frau Schäble hat auszuhalten oder stark wäre das mal selber irgendwie so auszufechten oder so auszudiskutieren, das wäre stark, aber vor das Gericht gehen ist also stark. Ich bin der Meinung, dass die Frau Schäble was gegen starke Männer hat, die ihre Meinung sagen und dass sie versucht, die mit Gerichtsurteilen mundtot zu machen. Ja, das kann so auch nicht weitergehen, finde ich auch. sind wir Feindbild. Und deswegen gehen sie so ins Persönliche und versuchen damit Frauen zu verletzen. Ich nenne die ja gegen nur Bedrohung. Nazi, das ist ja nicht so persönlich. Ne? Also kann man Nazi ins Persönliche. Ja, so. Wobei weiß man denn was Persönliches, wenn das mal reinkommen könnte? Hm. Naja, das ist toll. Bei einer Frau weiß das doch jeder. Das kannst du im Patriarchat kannst du überall. Na, und schon menstruiert oder wie man es. Nee, du kannst in der Patriarchatsbibliothek, gibt es für jede Frau ein Buch, da steht alles über die drin, damit du die richtig fertig machen kannst. Cool. Und Sexismus braucht es eine Sensibilisierung der Gerichte. Eine bessere Verfolgbarkeit der Täter. Nein. Die Gerichte sind unabhängig. Und das sollen sie auch bleiben. Seid ihr echt solche demokratischen Analphabeten beim NDR? Jetzt geht es nämlich ins Eingemachte. So. Erst haben wir es hier gelegt und jetzt geht es ins Eingemachte. Und eben noch irgendwas erzählen von wegen die Worten, auf den Worten folgen Taten. Ja, das hättet ihr wohl gerne. Sie arbeiten dran. Ein stärkeres Bewusstsein in der Gesellschaft. Jetzt kommt es drauf an, wer sozusagen die Hoheit über den Diskurs gewinnt. Diejenigen, die uns zurückdrängen wollen oder diejenigen, die Frauen unterstützen oder insgesamt wir dafür sorgen, dass wir auch in der Realität eine Gleichstellung haben. Die oder wir, genau, so ist es. Sie argumentiert doch aber buchstäblich für ein privilegierendes Verhalten gegenüber Frauen, wenn sie sagt, hey, hör auf, uns Hass zu reden, weil wir Frauen sind. Das ist nur Gleichberechtigung. Das ist buchstäblich ein fucking Privileg. Nein. Du musst einfach wissen, jeder respektiert halt Männer, ne? Die werden komplett respektiert und jeder glaubt denen auch alles, was sie sagen. Ich meine, das sehen wir ja überall, ne? Das ist total so und deswegen müssen wir das jetzt mit den Frauen auch machen, weil Gleichberechtigung. Schäbli, Wissler und Neubauer stehen für viele Frauen. Sie lassen sich nicht zurückdrängen. Ja. Das ist der Bescheid. Das ist so gut. Wenn sie nicht zurückdrängen, das ist so gut. Dann ist so alles eben in Ordnung. Ne? Dann macht doch das ganze Gejammer keinen Sinn, wenn ja, ich auch zurückdrängen lassen. Wenn sie jetzt sagen, ich muss aus meinem Haus fliehen, ich muss nach Europa verreisen. Also meinen sie nur ihren Anwalt. Die lassen sich nicht zurückdrängen, sondern sie... Meine Helfer lassen sich nicht zurückdrängen. Ja, sie stellen sich mutig hin und sagen, mach sie alle fertig, Rechtsstaat. Mach sie fertig. Ja, auch nochmal zu einem NSU. Also NSU 2.0. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass da irgendwo ein operativer Geheimdienstler hockt in irgendeinem Geheimdienst, sei es in China oder in Russland oder von irgendeinem Staat, der gern mit dem Westen seinen Schabernack spielt, der einfach sich ausgibt als ein NSU 2.0er, um damit auch die Demokratie zu beschädigen, weil man dann eine Hetzjagd betreibt und überall danach guckt, wer das denn sein könnte. Das müsste also ja nicht mal aus dem Ausland kommen. Das könnte ja genauso gut sein, dass hier irgendwo eine Gruppe oder ein Einzelner sitzt, der sagt, ich werde das noch so lange anheizen, bis halt alle Gesetze durch sind. Ja, genau. Also auf sowas kommen die aber auch nie. Also das ist 4D-Schach, meine Güte. Ja, gerade der Punkt, dass sie nach 2 Jahren immer noch nicht wissen, wer das ist, macht es für mich sehr wahrscheinlich, dass sie halt da irgendwo im Nebel stochern bei den Rechten, während die Quelle irgendwo anders sitzt. Halt entweder, wie du das gesagt hast, oder halt jemand, der False Flex baut oder sonst irgendwas. Ja, genau. Eine Fabrik, wo die Q-Tips herkommen. Ja, genau. Ich habe eine Theorie, dass so NDR, ZAP und so halt eine Reportage machen wollen und denen ist halt irgendwo langweilig, die wissen nicht, was sie machen sollen. Dann kommen da so halt ein Thema raus, was man so unkontrovers rausgreifen kann. Alles nichts davon, OPEX. Denen ist nicht langweilig und die wissen ganz genau, was sie für Themen machen wollen. Also ich meine, so viel ist eigentlich klar. Aktivismus halt. Und ja, aber weißt du, Aktivismus ohne dabei irgendwas zu wagen oder irgendwas potenziell zu verlieren, abzugeben, ist kein Aktivismus. So, das ist so dieses Couch-Aktivismus-Ding, was so Hengame macht, weißt du? Ja, oder Dr. Camilla Quarnstein auf Twitter. Ich finde es ja schon eigentlich ganz nice, wenn so Cis-Het-Männer wie der Merz ihre Sexualität wie eine Privatsache behandeln würden und nicht ständig alle ungefragt damit belästigen. Vorschläge, die dafür gedacht sind, dies Cis-Het-Männern zu erleichtern. Und dann kommt eine Reihe an Tweets. Promillegrenze für den Aufenthalt in der Öffentlichkeit. Keine unangemeldeten Ansammlungen von mehr als 2 Cis-Het-Männern, mehr ohne weibliche Aufsicht. Yay. Keine Ausnahmen übrigens für Arbeitsplätze, wie zum Beispiel bei BlackRock. Es ist historisch erwiesen, dass diese Menschen komische Fetische entwickeln, wenn eins die sich selbst überlässt. Anstellungsverbot für Cis-Het-Männer, wenn der Betrieb kein Hygienekonzept zu sexualisierten Übergriffen vorlegt. Wie das auch für schwarze Männer. Überhaupt muss gewährleistet sein, dass 50% plus des Unternehmens von Nicht-Cis-Het-Männern kontrolliert werden, sonst muss dieser Anteil treuhänderisch verwaltet werden. Ja. Nicht-Cis-Het-Männer ist gleich nicht, in Klammern Cis-Het-Männer, ist gleich alle anderen. Achso. Okay. So wie das Ministerium für alles andere. Ja. Das Interessante ist halt, ich würde von dem, was sie schon hilfreich oder ich würde von dem, wie sie und was sie verlangt, würde ich sagen, sie ist absolut. Das ist sie aber nicht. Und das ist eben Hufeisentheorie. Denn die Idee, dass wir ja unsere Frauen schützen müssten und wie kann man nur und wir müssten mal mehr Gesetze einführen, das ist eine rein konservative Taktik. So. Statt dass man auf Eigenverantwortung setzt und sagt, Frauen müssen stärker werden und tougher werden, heißt es, Frauen müssen geschützt werden, bitte. Ich bin natürlich auch von der Tante geblockt. Musste ich extra auf ein Inkognito-Dings, weil ich so gelacht habe. Zeit Online, 5:08 Verkehrspolitik, nehmt ihnen das Steuer weg. Eine Kolumne. Vor allem mittelalte, weiße Männer machen Verkehrspolitik. Das schleift sich langsam ein mit dem Mittelalter irgendwie, ne? Wer anfängt mit den Frauen. Aus Mittelalter sind die wahrscheinlich. Wer anfängt mit den Augen einer Frau darauf zu schauen, stößt auf einige Absurditäten. Weißt du, das erinnert mich an diese Expedition, die finanziert wurde vom Staat, so aus Steuergeldern bezahlt, damit jetzt auch mal ein weibliches Team sich mal die Eisberge anschaut und. Ich bin mal gespannt. Steht da irgendwas drin von wegen die Straßenräumdienste räumen nur ja, die genau, Straßen das ist auch so nicht Ding. Die. Ja. Nein. Ja. Noch nie hatte Deutschland eine Verkehrsministerin. Aktuell regiert Verkehrsminister Scheuer, der selbst, wenn er von der Förderung des Radverkehrs spricht, mehr Gas geben will und nun längst eine Abwrackprämie, also eine staatliche Förderung für den Verkauf von mehr Autos forderte, weil viele moderne Wagen auf Halde stünden und vom Hof mussten. Der Vorsitzende des Verkehrsausschusses im Bundestag ist ein Mann. Die meisten Länderverkehrsminister sind Männer. Die Bahn wird männlich geleitet. Die Chefs der großen Autofirmen sind Männer. Frauen in den Vorständen eine Seltenheit. Die Verkehrs- und Stadtplaner sind überwiegend Männer. Die meisten Bürgermeister. Es lässt sich also ohne jede Polemik feststellen, mittelalte weiße Männer machen Verkehrspolitik. Ja, schaut man die Statistiken durch, dann zeigt sich, dass Männer mehr Autos anmelden als Frauen. Sie fahren längere Strecken, sie fahren häufiger als Frauen zu schnell und sie haben überproportional große Autos. Dicke Dienstwagen werden überproportional von weißen alten Männern gefahren. Ist es also nur ein Zufall, dass solche Dienstwagen von der Politik steuerlich besonders begünstigt werden? Oder dass das Tempolimit von der CDU-CSU immer wieder verhindert wird. Ist es nicht merkwürdig, dass der Mechanismus, das zu schnelle Fahren eines Autos verhindern würde, nirgendwo politisch diskutiert wird? Wie sich das ändern ließe, man müsse den Autosolitismus bekämpfen, also die Tatsache, dass viele Menschen allein mit dem Auto durch die Gegend fahren. Wie willst du das machen? Willst du das verbieten, dass Leute alleine im Auto fahren? Ist das dann noch Freiheit oder ist das dann schon Sozialismus? Man müsse die Verkehrspolitik beenden, die zu lange von weißen alten Männern gemacht wurde. Das sage nicht ich, sondern diese Woche der Pariser Verkehrsbürgermeister Jean-Louis Misicard, ein weiterer Mann. Er hat die Bürgermeisterin Anne Hidalgo dabei unterstützt, Paris umzubauen. Sie hat viele Straßen für Autos gesperrt, die Stadt freundlicher und sicherer gemacht und sie wurde wiedergewählt. In vielen Städten ändert sich die Verkehrspolitik. Nur passiert das eben vor allem im Ausland, in Paris, in Barcelona, in Freetown, in Washington und San Francisco. Und nicht bei uns, wegen der mittelalten weißen Männer. Nehmt ihnen das Steuer weg. Ihr seid so lustig, wirklich. Schön, dass ihr für alles einen Schuldigen habt. Für alles irgendwie den gleichen Schuldigen. Das ist nicht besonders kreativ, aber ihr habt einen Schuldigen. Das ist doch schon mal schön. Ja, Petra Pinzler. Einfach, weißt du, wenn du so einen Artikel nimmst und da anstatt Frauen Männer einsetzt, und das heißt, das ist aber hier frauenfeindlich, wenn man das über Frauen sagen würde, ne? So, wenn du, und es ist dann auch immer feindlich in deinem Weltbild, dann ist wahrscheinlich die Vorherversion genauso feindlich gewesen, du bemerkst es nur nicht, weil du taub bist. Ja. Zeit online. Vielen Dank. Das ist hier vom Ralf. Genau, vom Ralf Bönd, dem Schriftsteller. Und wie hier drin steht, Physiker, wusste ich gar nicht, dass der nicht Physiker ist. Nicht verwechseln mit James Bönd. Ja, aber fast genauso cool. den Ralf Bönd haben wir sogar schon mal getroffen, live und in Farbe. Nämlich war der damals auch bei der Premiere in Berlin von dem Film The Red Pill. Damals kannten wir den allerdings noch nicht. Aber gibt es auch noch ein Video bei uns auf dem Kanal, wo wir ein paar Leute interviewt hatten und eine von den Stimmen, die da auftaucht, ist auch seine. Und er hat auch schon so ein ganzes Buch darüber geschrieben, über die Männer und wie die behandelt werden. Ist hier unten, glaube ich, auch verlinkt. Wie war das? Das entehrte Geschlecht, genau. Und hier in diesem Beitrag geht es um diesen Aufruf von Gunnar Kaiser und dem Miloš Matosek heißt er, ne? So langsam kann ich es mir merken. genau, da haben wir ja schon drüber geredet und der Ralf Bönd hat diesen Aufruf halt unterschrieben und schreibt jetzt hier nochmal, warum und wie er da die Probleme sieht, die Leute da irgendwie mit haben und dass er halt mit den beiden auch schon zu tun hatte und was das für vernünftige Leute sind und dass da überhaupt nichts mit Recht ist. Also weil denen ja schon vorgeworfen wird, es ginge irgendwie nur darum, die Rechten zu stärken oder so, weil ja Meinungsfreiheit nur ein rechtes Narrativ ist und so weiter und so fort. Und das schreibt er hier halt, ja, Leseempfehlung auf jeden Fall. Hat er wieder richtig gut gemacht, finde ich. Fand ich sehr gut zu lesen. Macht einem richtig, richtig gute Laune. Richtig was Vernünftiges mal. Gutes Kontrastprogramm zu diesem furchtbaren Zap-Beitrag, den wir gerade gesehen haben. Was auch richtig Laune macht, ist Revolutionskaffee. Ja, vielleicht. Ja. Bio-Espresso von Telepolis. Worüber sich Comedians heute nicht mehr lustig machen würden. Wer hat das eingereicht? War das von Abel? Ich würde jetzt mal. Nee, das war von Mammon, ja. Mammon ist kurz AFK. Achso, ja, ich habe es aber auch gelesen und es geht im Endeffekt darum, dass dieser Typ, der auch irgendwie bei Funk dabei ist, hier, wie heißt da? Irgendwas mit W. Rauserballett? Nee, irgendwas mit W. Mit W? Ja, dieser Valulis heißt er. Der hat jetzt irgendwie Valulis. Noch so eine andere Sendung, wo er jetzt hier mit den Comedians irgendwie geredet hat darüber, was sie halt früher nicht mehr gemacht hätten, was sie früher gemacht haben, was sie heute nicht mehr machen würden. Und da geht es größtenteils um Blackfacing. Irgendwie der Hohecker hier auf der linken Seite hat in irgendeinem Sketch irgendwie einen Schwarzen gespielt und der Kaya Jana wohl auch irgendwie und eine Dose kaufe. Da hätte sich irgendwie die Gesellschaft jetzt weiterentwickelt oder so und ich fand es auf jeden Fall ein bisschen merkwürdig. Also ich glaube, so ein bisschen den Leuten geht der Arsch auf Grundeis, weil im Endeffekt die haben das damals irgendwie gemacht, weil sie es witzig fanden und heutzutage, wenn es da irgendwie einen Wert dahinter gab oder ich glaube, es geht noch irgendwie, ach ja, irgendwie die haben auch Erkan und Stefan da irgendwie mit drin, die irgendwie gesagt haben, ja, früher haben wir irgendwie immer gesagt schwul, wenn wir irgendwie gemeint hatten, irgendwas wäre unmännlich und heute würden wir vegan sagen, haben die da irgendwie gemeint, was ich wieder ganz witzig fand. Aber ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das den Leuten wirklich so geschadet hat, dass man da früher irgendwie gesagt hat, das ist schwul, wenn sie gemeint haben, unmännlich. Ja, ich meine, kann man... Ja, das geht ja sogar noch eine Spur tiefer, weil Erkan und Stefan haben sich ja über so auch sehr, sagen wir mal, die Stereotype muslimischer Einwanderer lustig gemacht. Und da ist schwul ja nur wirklich ein Schimpfwort. Okay. So ja. Könnte man das schon sehen, ne? Ja, eben. Also es gibt natürlich wieder viele Dinge, unter denen, Aspekte, unter denen man es betrachten kann, aber es landet jetzt bei den Leuten halt wirklich nur so wieder, und das ist eigentlich erschreckend, wie ich finde, unter diesem Ding von wegen, ja, das war ja früher die Zeit und jetzt haben wir ja heute die Zeit. Ne? So. Mehr Culpa, mehr Maxima Culpa. Ja. Und das ist mit Dragan und Alde? Sind die auch rassistisch? Ich weiß noch. Keine Ahnung, sind die nicht aus Frankfurt? Sei bloß vorsichtig. Dann ist es auf jeden Fall rassistisch. Ja, keine Ahnung. Hast du gesehen, wie Frankfurt Berlin weggeputzt hat? Nee. Habe ich nicht gesehen. Ja, ich meine, guck mal, und der Hoeker hat diesen Bruce Dunnell nachgemacht mit Blackface. Okay. Das ist so, also ich meine, der Typ ist doch ein wandelnder Witz. Also muss man sich auch über den lustig machen können. Was soll denn der Blödsinn? Und es ist ja nicht so, dass Hoeker das gemacht hätte, um irgendwie zu sagen, guck mal, die Schwarzen sind so und so, sondern er macht es ja, um zu sagen, guck mal, die Figur, die ich parodiere, ist so und so. Mhm. Das ist eine ganz klare Parodie von einer Person und die muss möglich sein. Wenn er sich nicht, um Bruce Dunnell zu spielen, mit schwarzer Schminke im Gesicht nach seinem Haut wäre das viel rassistischer. Das würde bedeuten, er ist sich zu fein, einen Schwarzen zu spielen. Also ganz ehrlich, man kann das so drehen, wie man will. Das ist so dämlich. Ja, es ist halt das Problem, das Hauptproblem, was ich da sehe, ist halt wirklich, wie gesagt, dieses Ding, dass jetzt alle irgendwie meinen, diese Zeitenwende da halt irgendwie postulieren zu müssen. Und ja, aber das ist da doch wird Angst. Mir das ist pure Angst. Ja, ich kriege da auch Angst, wenn ich sowas höre. Ja, halt. Also, aber ja, es gibt überhaupt gar kein Problem und schon gar nicht sollten sich irgendwelche Liberalen damit beschäftigen, weil die einzigen Liberalen, die es gibt, sind eigentlich in der Linkspartei und ändern mal die Gesetze für die, damit die Leute nicht mehr so frech zu denen sind. Übrigens, ich will nur noch mal wiederholen, wir reden hier über Witze, über Comedians, über Satire, über das, was halt Leute belustigen soll. So. Ja, ja, ich meine, im Endeffekt regen wir uns ja auch genug über irgendwelche Satiren auf oder so. Ne? So ist es ja jetzt nicht. Nein, aber wir sind aber besser, wir sind anders. Hochlebe das Affentum. Und der Mond zieht seine Bahn überm Reich des Affentums. Nein, Quatsch. Ja, und das darf man ja auch machen. Aber wie gesagt, diese Leseart einfach von wegen so, ja, diese Zeitenwende halt, also da kriege ich wirklich Chills. Also. Ja. Von dem Mars bis an die Venus. Ja. Ich meine halt, was uns unterscheidet, ist halt, wir würden uns nicht irgendwie in der Zukunft von irgendwie distanzieren, was wir jetzt so sagen. Doch, auf jeden Fall. Naja, wenn ich vom Erschießungskommando stehe und sie sagen, wieder ruf, du weißt nicht. Ich weiß ganz genau, ich werde denen sagen, geht auf deathsafespace.net und dann werde ich erschossen. Darauf steht übrigens die Todesstrafe. Haben wir gerade ausgebüxt hier 27 Stimmen dafür und du bist dagegen. An Freedom of the Press ist ein sehr gutes Buch, was im US-Kontext verschiedene historische Etappen sich anguckt, die das Land hinter sich hat und wie sozusagen die Freiheit der Presse auch zum Beispiel während dem Krieg eingeschränkt wurde und wie in verschiedenen Dekaden sozusagen man mehr Middle of the Road oder eben eher einen progressiveren Einschlag hatte. Der Autor selber arbeitet bei Fox News, was eine große Red Flag ist. Ich habe mir auch erst gedacht, dass ich mir das Buch gekauft habe. Ich kriege jetzt hier nur eine Right-Wing-Version of Reality, also dass ich nur einen rechten Einblick hatte. Aber während dem Buch war ich doch irgendwie positiv überrascht. Also ich hatte wirklich das Gefühl, dass es dem Autor um Diversity of Viewpoints, also verschiedene Ansichten geht, damit sozusagen das Endergebnis der Information, die die Öffentlichkeit erhält, dann doch besser ist. Also ich war wirklich positiv überrascht. Also würdest du sagen, in dem Buch, das geht alles mit rechten Dingen zu, ne? Ja, genau. Also wirklich Empfehlung, aber halt sehr US-kontextlastig. Also, ja. Was auch kontextlastig ist, ist hier, ich halte derlei Flirts für einen üblen Fehler. Ja, hier in dem Artikel geht es darum, dass ein Haufen Leute aus der Hai-Gesellschaft ausgetreten sind. Es gibt da auch nur irgendwie so 300 Mitglieder. Man kann zwar spenden, aber irgendwie in den Verein reinzukommen, scheint etwas schwerer zu sein. Ja, die Rechten haben ja so ein bisschen die libertäre Ecke für sich entdeckt, ne? Kann ich mir schon vorstellen, etwas Gut, aber erzähl mal, was da steht. In diesen Richtungskontroversen hat sich ein Muster gezeigt, das sich verallgemeinern lässt. Viele Konservative möchten als Liberale firmieren, viele Neurechte Nationalkonservative und schlicht Reaktionäre als Wertkonservative. Wer sich als Liberaler für eine Abgrenzung vom rechten Rand und einen seriösen Diskurs in Respekt, Anstand, Redlichkeit und ohne gesprächsabschließende, wütende Verteufelung einsetzt, wird kurzerhand zum Linken abgestempelt. Neurechtes Denken ist völkisch, anti-individualistisch und mithin kollektivistisch, intolerant, fremdenfeindlich, oftmals auch mit einem religiösen Dogma verknüpft. Zu erkennen sind die Vertreter eines solchen Ansatzes zumeist schon an einer systematisch entgleisenden Sprache und einem fast schon komischen Erregungsniveau. Apokalyptik, Wut, Beleidigung, Drohgebären, alles ist dabei. Die Neurechten verehren Autoritäten wie den russischen Herrscher Wladimir Putin, der bekanntlich alles andere als ein Schwächling ist, sich vielmehr als Hüter der Nation und als Sittenwächter aufspielt, wobei es auch sonst noch den Schulterschluss mit der orthodoxen Kirche sucht und finde. Weiß ich jetzt nicht. Also direkt um das Drama selber hin, weiß ich jetzt nicht so genau, warum die da so viele Probleme haben, aber die haben 50 Vereinsmitglieder, die ausgetreten sind, darunter auch FDP-Chef Christian Lindner und der Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft Köln, Michael Hüter. Und daraufhin habe ich mich informiert, wie man der Gesellschaft beitreten kann, aber nichts gefunden. Man kann nur irgendwie spenden. Also ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so heiß gegessen wird, wie gekocht wird und ob da jetzt was dran ist, dass die weiter nach rechts abdriften oder nicht, weil wir haben ja gesellschaftlich, driften wir eher nach links ab, also kulturell zumindest, wirtschaftlich sind wir so kooperatistisch in der Mitte, wo die Firmen sich Vorteile über Gesetzesvorlagen rausholen und High-Gesellschaft braucht man eigentlich mehr denn je, deswegen finde ich das irgendwie merkwürdig, dass sie sich da dann über einen Streit zerlegen. Also ich finde es komisch. Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall. Aber vielleicht liege ich auch falsch mit meiner Einschätzung. Mit der Artikel ist auch älter. Also. Ach so, von 2015, Tatsache, ja. Ja. Ich hatte den jetzt die Tage auch irgendwie gesehen. Ja, ich auch, ja. Ja, mit der AfD auf jeden Fall, da ist ja gerade so einiges im Busch. In der neuen Ausgabe vom Cicero gibt es auch einen längeren Artikel darüber, über diese ganze Geschichte mit dem, also mit dem Flügel und dem Kalbitz und dass wir da ja da jetzt im großen Streit halt sind, diese ganzen Flügel-Sympathisanten irgendwie loswerden zu wollen oder so. Und da gab es auch einen Zuschauer von uns, der uns dann einen Kommentar geschickt hatte, kurz, ich glaube gestern oder so, und meinte irgendwie, die AfD wäre ja so liberal und die ganzen Rechten würden da ja jetzt irgendwie auch rausgemobbt und so. Und ich sag mal, also ich habe jetzt zwar eben gelacht, aber dass ich Leute, die ich auch schon getroffen habe, würde ich auch sagen, also es scheint ja da irgendwie so einen Riss zu geben, zum Beispiel auch zwischen West und Ost, dass sie, wir hatten ja auch mal diesen Beitrag kurz, Kurs nationaler Sozialismus über die Wahlprogramme im Osten von der AfD, dass sie da halt eben eher auf irgendwelche Renten und solche Sachen da gehen und dass sie im Westen dann eher libertäre Meinungen haben. Aber wenn ich mir da allein angucke, dass es jetzt in Niedersachsen diese Auseinandersetzung irgendwie gab, wo jemand von den Flügelleuten jetzt den Landesverband da übernommen hat und der wohl nach den Medienberichten, die ich darüber gelesen hatte, zumindest aufgetreten ist in seiner Rede mit von wegen, ja, wir lassen uns nicht spalten oder so, und dafür Applaus bekommen hat. Ist natürlich schwierig, von außen da reinzugucken in diese ganzen Geschichten, aber ich bin mal gespannt, wie das alles endet, weil im Prinzip, und das war in diesem Cicero-Artikel, der relativ vollständig war, auf jeden Fall auch natürlich alles drin. Die AfD hat sich ja schon mehrfach zerlegt eigentlich, also mit den Lucke-Leuten und so, ne? Und das steht jetzt im Endeffekt auf jeden Fall auch wieder an, weil manche Ansichten sind da einfach so widersprüchlich, dass sie einfach nicht über längere Zeit in dem gleichen Konstrukt irgendwie stattfinden können, würde ich mal sagen. Ja, wobei, da bin ich mir selber gar nicht mal so 100% sicher, zumindest im US-Kontext. Also ist ja die Koalition von den Parteien massiv groß. Also ich weiß nicht, ob das in Deutschland irgendwann mal ähnlich kommen wird, aber sozusagen die Widersprüche innerhalb von einer Partei oder von einer Bewegung, die das ist ja eigentlich die Kunst in der Politik, die sozusagen auszuhalten oder die zum Laufen zu bringen. Also da weiß ich nicht, ob die sich zerlegen würden. Also, aber vielleicht sehe ich das auch falsch, keine Ahnung. Ja. Ja, ich sehe schon Kritik im Chat. ja, der Oscar Waldfan sagt, wie bei der FDP, ne? Ja, durchaus. Also, ja. will ich gar nicht mal abstreiten. Da sehe ich das Problem auch, dass man zu viele komplett widersprüchliche Dinge sagen will. Wir wurden auch von dem Kommentator, den ich gerade angesprochen habe, kritisiert, dass angeblich unser letzter Stream einen großen FDP-Werbeblock enthalten hätte, was ich tatsächlich auch gar nicht meinte. Ich meine eigentlich, ich habe da viel zu viele Negativbeispiele eigentlich gebracht in unserem letzten Stream. Ja, ich hätte viel lieber da mehr positive Dinge zu berichten, aber es ist leider im Moment nicht wirklich gegeben und ich will da ja auch nichts schönreden und sagen auch die ersten Leute hier, was lese ich hier noch, die Rechten sollten die nicht ausschließen, ja, das sehen da viele so und das stand zum Beispiel in diesem Cicero-Artikel auch so drin, ne? Und ich meine, ich würde eigentlich schon denken, dass auch unser Kommentator dann da eher recht hat, wenn er meint, dass diese Liberalen, die er da sieht in der AfD, wenn die sich den anderen da entledigen, dass sie dann quasi da eine Nische zwischen, also quasi rechts von der CDU, aber halt nicht rechtsextrem, weil ja die CDU viele linke Positionen mittlerweile schon adaptiert hat. Ich sag nur allen möglichen Frauenkram und so. Frauenförderungszeug und Migrationspolitik und so. Ja. Schauen wir mal. Ja, Berlin und Corona und die Zivilgesellschaft. Also wir hauen ja momentan sehr viel billiges Geld raus für alle möglichen Dinge, die mit Corona zu tun haben. Und jetzt hat es auch die Zivilgesellschaft erwischt. Die Corona-Pandemie stellt die Berliner Zivilgesellschaft vor große Herausforderungen. Viele der gemeinnützigen Vereine und Organisationen, in denen das Ehrenamt prägend ist, sind davon betroffen. Manche in ihrer Existenz bedroht. Einnahmen brechen weg, weil Workshops, Trainings und Veranstaltungen aller Art ausfallen. Mit den Ehrenamts- und Vereinshilfen möchten wir die gemeinnützigen Strukturen in Berlin sichern und finanzielle Hilfe für diejenigen bereitstellen, die unverschuldet in eine existenzbedrohende Notlage geraten sind. Mit diesem Schutzschirm möchten wir den Helferinnen und Helfern helfen, die in der Pandemie uns schätzbare Dienste für unsere Gesellschaft geleistet haben. Das heißt, ja, man kann jetzt Hilfen beantragen. Antragsberechtigt sind Organisationen und Vereine mit Sitz in Berlin, die gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgen. Das finde ich schon mal völlig lächerlich. Warum stopft die Kirche ihre Leute nicht selber mit Geld? Die haben genug. In deren ehrenamtliches Engagement eine tragende Rolle spielt, die sich zur Berliner Charta der bürgerschaftlichen, zum bürgerschaftlichen Engagement und zu einer vielfältigen Gesellschaft bekennen und sich gegen Diskriminierung, Gewalt, Antisemitismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit stellen. Das finde ich auch irgendwie. Warum muss ich irgendwelche politischen Leitlinien befolgen, wenn ich ein Verein bin, die vielleicht gar nicht, wenn ich ein modellbaren Verein bin, kriege ich kein Geld, weil ich nicht antirassistisch genug bin, oder was? Und nebenan, die sowieso schon mit Staatsgeldern gestopfte Stiftung, die überall Rassisten sieht, die kriegt dann Geld, oder was? Verstehe ich nicht. Und man muss doch glaubhaft machen, dass Liquiditätsengpässe infolge der Corona-Pandemie zu Existenzbedrohung führen. Einmalige, nicht rückzahlbare Leistungen, Zuschuss in Form eines Schadensausgleichs. In Abhängigkeit von den Gesamtausgaben, der finanziellen Belastung der antragstellenden Organisation werden Mittel in Höhe von grundsätzlich bis zu 20.000 Euro pro Antrag gewährt. Ausnahmen sind in besonders schwerwiegenden Fällen möglich. Billigkeitsleistungen nach diesem Programm können nur bewilligt werden, wenn die Verhöhe des verbliebenen Liquiditätsengpasses insgesamt mindestens 1.000 Euro beträgt. Ja. Also ich stolper ja direkt über dieses Workshops und Trainings hier, wo ich mir wirklich, also bei dem anderen Kram, da würde ich sogar sagen, ich meine, klar, wenn jetzt irgendwelche Firmen oder so da Einbußen haben und das natürlich dann irgendwie ausgeglichen wird, weil es vom Staat ja irgendwie angeordnet wird, dass da Einschränkungen sind und so weiter und so fort, warum soll das für irgendwelche ehrenamtlichen Geschichten nicht auch gelten? Aber was zum Teufel haben Workshops und Trainings mit Gemeinnützigkeit zu tun? Also, naja, ist doch gemeinnützig, wenn du den Leuten beibringst, dass sie ganz schreckliche weiße Rassisten sind und das irgendwie ownen müssen und check your privilege, la la la la la, die ganze Nummer. Ja, sowas denke ich dann halt eben auch wieder, wenn ich das lese. Ich meine, da mag man mir gerne Beispiele schicken für vernünftigere Dinge, die die da machen. Also ich weiß nicht, vielleicht sind die Trainings ja auch oder die Workshops ja auch, keine Ahnung, Sprachkurse oder so. ja, mag es bestimmt auch geben von Ehrenamtlichen. Aber ja, mittlerweile ist man schon so drauf gepult, dass man, wenn man sowas sieht, sich denkt, okay. Ja gut, wir sind da schon auch ein bisschen einäugig. Aber wie gesagt, also Berlin hat eh kein Geld. Jetzt wird werden nochmal 5 Millionen, bis zu 5 Millionen rausgehauen. Schauen wir mal. Damn. Oh. Oh mein Gott. Werbung für einen 4.000 Euro teuren Luxusmantel machen und die Polizei für überflüssig zu halten, geht das zusammen? Für das Berliner Kaufhaus KDW und die linke Kolumnistin Hengame Yagubifara, offenbar schon. Konservative KritikerInnen haben damit ein Problem. Ja, das ist nur... Nicht jetzt, nur die. Ja, jetzt wird halt in diesem... Also, wer es nicht mitbekommen hat, die Frau hat als Belohnung für ihre Polizeikolumne, in der sie die Leute auf den Müll bringen wollte, offensichtlich eine Kampagne bekommen vom Kaufhaus des Westens in Berlin. Also, das linke der beiden Bilder, die wir gerade sehen, steht da irgendwie Schaufenster groß im KDW und da auf dem Fenster ist der Spruch alles allen aufgeklebt, also das KDW, der Tempel, also das war ja mal sozusagen der Mittelpunkt von West-Berlin, was Konsum anging und so das leuchtende Kaufhaus des Westens sagt ja eigentlich schon alles, ja. Und das leuchtende Fanal des Kapitalismus in der geteilten Stadt Berlin und jetzt machen sie Parolen, die genauso gut von Honecker stammen könnten, alles allem. Die Bilder mit zu den Augen machen, glaube ich, wenn die Augen nicht so sind. So. Und sie denkt einfach darüber nach, ob das überhaupt Sinn macht, was sie da tut. Oder vielleicht denkt sie auch darüber nach, ob sie das fühlen kann, dass das irgendwie ein paar tausend Euro teurer Mantel ist, den sie da anhat. Konservative haben immer noch nicht gelernt, dass auch Linke komplexe Wesen sind, die vielfältige Interessen und Vorlieben haben können. Und im Fall von Yagubifara nutzen sie vielleicht auch jede Chance. Aber mit dem Angriff des Kulturwandels wird das alles in Ordnung kommen. Um sie vor ihren MitstreiterInnen zu diskreditieren. Sie empören sich darüber, dass sie einfach mal schöne Klamotten genießen will. Ja, so wie Hengame-mäßig darüber aufregt, dass Deutsche einfach mal einen Schweinebraten mit Kartoffeln essen wollen und das gleich irgendwie nutzt, um Dreck nach den Leuten zu schmeißen. Ja, ich meine, bei denen ist doch alles immer falsch. Ich sag nur, Computerspiele und alles ist verkehrt. Überall lauert der Faschismus im Kapitalismus sowieso. Aber selber gönnt die ja. Ich meine, das war ja schon, das war ja... Das war ja schon bei hier, wie hieß die Dame von der Piratenpartei, Julia Schramm? Ja. Ja, genau, mit ihrem wunderbaren erst sich drüber aufregen, dass irgendwie das Urheberrecht die schlimmste Knechtschaft ist oder so. Und dann gegen ihr Veröffentlichung von ihrem eigenen Buch gerichtlich vorgehen und irgendwie sagen so, ja, habe ich ja nur gemacht wegen dem Verlag, so, weil die das unbedingt wollten. Und dann diesen Spruch mit ihrer teuren Handtasche von wegen so, ja, nur weil ich eine Marxistin bin, muss ich doch die Scheiße aussehen oder so, was sie da irgendwie gesagt hat. Hm. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich meine, ja. Doch, eigentlich schon, ne? Aber egal. Ja, aber warte, aus dem Artikel, Konservative haben immer noch nicht gelernt, dass auch Linke komplett... Habe ich gerade vorgelesen. Ja, verdammt. Sorry. Sie empören sich darüber, dass sie einfach mal schöne Klamotten genießen will. Diese Taktik kann sogar gelingen, denn das Bild des mönchischen Revolutionärs wirkt nach. Mir warf mal ein aufrechter Kreuzberger Maikämpfer vor, der sich stundenlang vor meinen Augen mit der Polizei ein Hase- und Igelspiel lieferte. Er würde jetzt auch gerne, wie ich im Café, einen Kaffee trinken. Allein die Weltrevolution schien ihn gerade sehr in Beschlag zu nehmen. Ein solcher Revolutionär versteht die Freuden des Müßiggangs und der Mode nicht und er urteilt schnell. Ich möchte mal darauf hinweisen, Bayerischer Rundfunk. Das ist hier nicht die Taz, wo das drin steht oder ja, irgendwie die stimmt, rote ja. Fahne oder so. Das ist der Bayerische Rundfunk, der das schreibt. Das ist Arbeit, ja, früher. Macht er. Wer Jagubi Farah im Missy-Magazin regelmäßig liest, hätte längst wissen können. Sie hat kein Problem damit, über Mode klug zu reden. Und ja, Mode zu feiern. Feiern ist so ein Wort, wo ich ausrasten könnte. Hören wir also auf, der BZ zu glauben, dass sich angeblich MitarbeiterInnen des KDW über das Model empört hätten. Und für die Zukunft hoffe ich, dass es dem KDW nicht nur darum gibt, um jeden Preis Aufmerksamkeit zu erzielen, sondern dass es weiterhin Models bucht, die was zu sagen haben und die, wie Jakubi Farah selbst bekennt, keineswegs in klassische Schönheitsmuster hinein. Was zu sagen, ja. Was zu sagen ist auch wieder sehr schön. Das erinnert mich so ein bisschen an Colin Kaepernick mit seinem Glaub an irgendwas. Das war irgendwie so ein Ausspruch mit Nike da irgendwie. Glaub an irgendwas, auch wenn du alles aufgibst oder irgendwie so. Nur einfach irgendwas. Ja. Das, klug. Ja, sehr klug alles. Ja, dieses Ding hier, ich habe den Beitrag ehrlich gesagt gar nicht gelesen, mir hat das schon gereicht, dieser Tweet. Wenn Linke Luxus leben, regt das sowohl Rechte als auch Linke auf. Doch wer mit einer Doppelmoral argumentiert hat, Hashtag Kapitalismuskritik nicht kapiert. Wo ich sagen muss, ja. Kapitalismus, aber mein iPhone. Mein iPhone meine nicht. Meine Klamotten, ja. Mein Auto, mein Haus, mein Pferd. Genau, wo ich sagen muss, das hat der George Orwell damals schon kapiert, als er geschrieben hat: vier Beine gut, zwei Beine besser. Da hat er das schon kapiert mit der Kapitalismuskritik. Ja, grauenhaft, wirklich. Alles allen. Wie soll das funktionieren, Hengame? Was ist das für ein Schund? Oh je, oh je, oh je. Ja, ich dachte, wir reden ganz kurz nochmal darüber. Wir haben schon genug Werbung für das Spiel gemacht. Ja, über den Heimatdefender, den sie jetzt ja von Steam gebannt haben. Und ja, da wurde dann hier probiert, das irgendwie unter GEMA-Geld zu dingsen. Wir wurden hier von diesem Herrn DPR irgendwie angeschrieben, von wegen GEMA-Geld und so weiter. Und ich hatte dann das geschrieben, was er jetzt zitiert, nämlich gegen dem, was ihr vielleicht aus den Medien gelesen habt, ging es bei GEMA-Geld nicht darum, dass man statt linksideologischen Spielen lieber rechtsideologischer haben wollte. Und dann habe ich, um das gleich klarzustellen, geschrieben, wenn das gelöscht wird, kritisiere ich das aus Prinzip, aber das GEMA geht da raus und das sehe ich halt auch so. Und dann wollten uns die Herrschaften ja aber erzählen, gegen dem, was du vielleicht in den Medien gelesen hast, ist Heimatdefender Rebellion per se kein rechtsideologisches Spiel, sondern schlicht ein Spiel, das gegenwärtige gesellschaftliche Entwicklung politisch inkorrekt thematisiert. Dafür wird es zensiert. Ja, also tut mir furchtbar leid. Ne? Also wenn ich da irgendwie irgendwelche Protagonisten da aus eurer Szene da irgendwie pushe und diese Bücher da vorstelle aus irgendeinem Verlag und diese ganzen Geschichten und dann irgendwie sage, man soll sich den Kampf anschließen irgendwie, dann ist das meistens nach schon ja, Werbung für eure Ideologie halt. Und ja, ich finde das trotzdem verkehrt, dass, weil wenn sie irgendwelchen anderen Humbug da irgendwie haben wollen oder so, dann meinetwegen. Und ich meine, und ihr braucht uns auch nicht ankommen mit Gamergate und so ein Zeug, weil dieses ganze Verabscheuen von irgendwie Freiheit in Spielen ist bei euch doch auch so. Das ist bei euch doch auch nur so, dass ihr euch sagt irgendwie, ja, das sind die Leute, die hier irgendwie rumhocken, während hier irgendwie der Kampf ist, den man sich anschließen muss, und ihr macht da irgendwie Pokémon sammeln oder so, während doch hier die Gesellschaft in den Arsch geht und so. Das ist doch eure Ansicht über Gamer. Also tu doch nicht so bescheuert hier irgendwie. Chris, das kann ich sogar bestätigen, weil die nämlich eben ein Video, so ein 40-Minuten-Interview, wie gesagt, hochgeladen haben mit dem Entwickler. Die reden da, wie schon da zu dem Stream davor erwähnt, jedes Mal darüber, ja, wie sie das dann verbinden können, so die Synthese aus Videospiel und rechter Politik, so, um sich zu rechtfertigen. Wir haben ja ein kurzes Video gesehen, und der Grund, warum da darüber geredet wird, wie jetzt Videospiele mit rechter Politik zusammenpassen, ist eben als Rechtfertigung, weil die Leute an den Entwickler, den Verlag sozusagen, der, die Gruppe da, ne, die das Spiel entwickelt haben lässt, ne, geben Leute Geld an die, und die machen dann ein Spiel daraus, veröffentlichen das unter sich so, und deswegen müssen sie halt ihre Shareholder irgendwie zu besänftigen. Das ist oh. Heimatdefender. Ja, und deswegen stellen sie sich da ja auch hin und sagen so, ja, warum machen wir jetzt ein Spiel, warum machen wir jetzt ein Spiel, warum machen wir jetzt ein Spiel, und rechtfertigen das halt tausendfach, weil das halt eben, ja, weil sie es halt eben rechtfertigen müssen, dass sie das Geld für den Kampf da irgendwie für den Kreppel rausschmeißen, und das rechtfertigen sie dann halt mit damit, dass sie dann irgendwie, ja, das halt gefressen haben, meines Erachtens nach, was die Linken die ganze Zeit erzählen, dass man halt da irgendwie die Kultur damit umpolt, indem man da irgendwie drauf einwirkt, und das ist auf jeden Fall das Ziel, was sie damit verfolgen mit ihrem komischen Spiel. Und ja, auf jeden Fall, ich lese noch mal vor, was sie dann hier geschrieben haben. Heimat Defenders ist in erster Linie mal ein satirisches Spiel, das, wie du sagst, aktuelle Entwicklung kritisiert, die in der halbwegs normalen Welt würde es unter Meinungsfreiheit und Kunstfreiheit fallen, wo ich also bei dem letzten Satz durchaus zustimmen würde. Ich prophezeie aber, dass die, die sich gerne für Meinungsfreiheit stark machen, sich hier mit einem beide Seiten sind doof Argument aus der Affäre ziehen und nicht Stellung beziehen zu müssen. Was ich hier aber getan habe, indem ich gesagt habe, wenn das gelöscht wird, kritisiere ich das aus Prinzip. Also ich habe ja nicht gesagt, ich ziehe mich jetzt da raus, ich sag da nichts zu oder so. Also das ist schon mal völliger Humbug. Deswegen will ich auch wissen, wie die das begründet haben bei Steam, dass das rausgelöscht wurde. Gar nicht wahrscheinlich bisher, ne? Ja, das machen die. Also ich habe Steam angefragt, aber Steam äußert sich wie immer nicht zu solchen Sachen. Weil der durchschnittliche Gamergate-Zentrist, ne, wer kennt sie nicht, diese ganzen Gamergate-Zentristen, sich ja nicht wirklich die Finger verbrennen will. Also alter Schwede, schon gerade das, ne? Also was man da für eine ja, also wie die uns mit Dreck beworfen haben, ne, wie die das wirklich probiert haben, mit allen verdammten Mitteln dieses Gamergate-Ding klein zu kriegen, worse than ISIS und weißt du Däube nicht was, dafür, dass jetzt hier so ein Rechtsfuzzi irgendwie ankommt, so ein Aktivisten-Heini, und uns einen erzählt, als wäre das jetzt irgendwie Gamergate, so dieses Wohlfühl-Label, was man sich gibt, um sich nicht die Finger zu verbrennen. Ich lach mich tot. Ja, und beide Seiten sind doof, das würde ich unterschreiben. Weder Rechtsextreme noch Linksextreme irgendwo an der Macht haben. Die Spiele, die gemacht wurden zu der Zeit von Gamergate, die dann eben dann so, also nicht um Gamergate herum sich gedreht haben, das war der Punkt. Leute haben dann Aufschrei gehabt, es kam ein Spiel raus und es wurde in der zensierten Version dann gezeigt, weil es hieß, ja, bitteschön da. Und das war etwas, wogegen Leute waren. Aber die Spiele waren nicht ursprünglich daran angeknüpft, um Gamergate irgendwie mit reinzubinden. Hier ist es aber genau der Fall. Das heißt so, hey, lass mal ein Spiel machen, es gibt doch so ein Gamergate-Ding, lass mal Gamergate nehmen und das wieder verwenden, aber jetzt unser Spiel nehmen. Die wissen doch selbst direkt schon, der hat ja selbst zugegeben, dadurch, was er da geschrieben hat, ne, hat er ja gewusst, dass dieses Spiel nicht bei Steam erlaubt werden würde. Die haben das dann so eine selbsterfüllende Prophezeiung halt gemacht und verwenden das als PR-Aktion. Hat mit Gamergate nichts zu tun. Der erste Punkt, deswegen es dann nicht erlaubt ist. Teams. Was ist denn jetzt der Punkt, warum es nicht erlaubt ist? Weiß ja, das nicht. Weiß keiner. Ja, das kann ein Praktikant bei Valve gewesen sein. Ich weiß, oder irgendwie Druck aus der New Games Journalism Ecke. Es kann alles Mögliche sein. Es kann auch einfach sein, dass Steam, keine Ahnung, überprüft, wer der Verlag ist und googelt einfach den Namen und merkt, okay, ja, die sind irgendwo komisch drauf, also so weird. Oder kann sein, dass da irgendwas von denen nicht richtig erfüllt wurde. Es ja, okay, genug Spekulationskram. Yes, ja, genau. Spekulatius. Kommen wir nun zu interessanten Dingen. Force Generation Warfare ist ein Spiel von Eversim, das ist ein geopolitischer Simulator. Man verwendet ihn unter anderem in der UN auch, um Leute zu trainieren, um halt möglichst realistisch ein geopolitisches Szenario nachzubauen. Und ich habe mir das Spiel am Samstag gekauft. Ich habe nicht lange gespielt, ich habe nur eine halbe Stunde reingeguckt, aber mir hat es sehr gefallen. Im Idealfall, wenn ihr das spielt, lest ihr vielleicht vorher noch The Square in the Tower, Force General Warfare Handbook und The Machiavellian's Defenders of Freedom, drei sehr gute Bücher. Aber an sich, auch wenn ihr die nicht gelesen habt, wenn ihr einfach reinspringt in das Spiel, es macht verdammt Spaß. Stehen da die Cheatcodes drin oder wie in den Büchern? Ja, wortwörtlich. Nee, die Bücher, die passen halt sehr gut in das Theme von dem Spiel. Das ist keine Komplettlösung, oder? Nicht, dass ich mich langweile nachher. Keine Komplettlösung. Das Ding ist halt, Force Generation Warfare ist sozusagen die Weiterentwicklung von Konflikten. Also, dass du zum Beispiel Komplex und Long-Term hast du den, du hast Terrorismus als Taktik, du hast eine nicht-nationale und eine transnationale Basis, du bist hoch dezentralisiert, du hast Attacken auf die gegnerische Kultur, auch Genozid kommt vor, du hast highly sophisticated psychological warfare and propaganda, also du hast informationelle Kriegsführung, speziell durch Medienmanipulation, Internet-Trolls, Bots und Lawfare, also mit Gesetzdruck ausüben. Du hast verschiedene Druckpunkte, also politisch, ökonomisch, sozial, militärisch. Es ist ein Low-Intensity-Konflikt mit vielen verschiedenen Actors, also mit vielen verschiedenen Teilnehmern von vielen verschiedenen Netzwerken, Nicht-Kombatanten, also sind taktische Dilemmas, du hast ein Lack of Hierarchy, es ist klein in der Größe, es ist verteilt durch Netzwerke und durch große Netzwerke und finanziellen Support, aber halt wenige große Punkte, wo es Konflikt gibt, sondern eher große Netzwerke, die dahinter stehen. Du hast Insurgency Tactics, Subversion, Terrorism, Guerilla Tactics, also Irregular Warfare, dezentralisierte Kräfte und die Bücher, also die gehen halt ganz gut in das Theme. Das ist halt der Konflikt des 21. Jahrhunderts und mit dem Spiel hast du halt sozusagen einen guten Einblick, was da international öfters mal passiert. Und das Spiel, das hat zwar auch hier und da seine Bugs, deswegen sind die Reviews auch gemischt, aber Eversim bemüht sich eigentlich, einen ganz guten geopolitischen Simulator aufzubauen. Also Empfehlung von mir. Hat es auch so einen Command & Conquer-Vibe, dass das so richtig schlechtes Voice-Acting ist, so von den Leuten? Das ist stereotypisch oder ist das schon ernster gehalten? Das gibt es ja nur für Windows. Ja, es ist schon ernster gehalten, aber es ist schon nicht so super krass gut produziert. Also, aber es ist halt das einzigste Spiel, was es so auf Steam gibt in die Richtung. Also, oh Gott, ja, was ist das? Hier haben wir ein weiteres Buch, das in Zukunft oft zitiert werden wird und als wissenschaftliche Grundlage für jeden Blödsinn herhalten. Inklusive ja. Poser. Ach nee. Ja, inklusive Poser stimmt aber auf jeden Fall. Das ist vom Kulturrat. Das ist einer, der Tweets immer postet, oder was? Das ist der große Rat der Kultur mit Christian Hubert. Genau, du hast es erfasst. Es ist ein Rundumschlag über angeblich die gesamte Spieleszene, Spielen, Game Studies, Game-Begriffe, Geschichte, Schnittstellen, erste Schritte, bildende Kunst, Theater, Literatur, Film, Serie, Musik, Gewalt, Ästhetik, Serious Games, Erinnerungskultur, Sozialadäquanz, Kulturarchive, Bewahrung, Museum, Journalismus, Communities, Let's Play und Streaming, Cosplay, Modding, E-Sport, Events, Kulturpolitik, Förderung, gefährliche Medien, Killerspiele, Jugendschutz, Diversität, Inklusion, Gamification, Struktur und Trends, Marktdaten, Ausbildung, Arbeitsmarkt, Technologie, Innovation, Independent Games. Also es wird einmal quer durch die ganze Scheune irgendwie alles mal angesprochen. Und wenn man dann hier gleich sieht, beim zweiten Artikel Tutorial, der ist dann halt auch gleich der Herr Hubert beteiligt. Und dann weiß man auch schon, aus welchem Wind, aus welcher Richtung der Wind hier weht halt. Das fängt an mit einfachen Begriffserklärungen, wo den Leuten erklärt wird, was ein Ego-Shooter ist oder ähnliches. Aber es geht natürlich dann auch gleich in Richtung Kunst. Sind Spiele Kunst? Wie können Spiele Kunst sein? Können Spiele Literatur, Film, Musik aufnehmen und transformieren, etc. pp. Und das richtige Fleisch an der ganzen Sache ist dann natürlich zu erklären, wie schrecklich all diese Leute sind, die einfach nur spielen wollen, die halt nicht irgendwie in erster Linie Erinnerungskultur, Sozialadäquanz oder Kulturpolitik im Vordergrund stehen haben, sondern dass sie Spaß haben wollen einfach. Ja. Mit Spielen, wir wissen, wie schädlich das ist, wenn man Spaß haben will. Sozialadäquanz kannst du mal reingucken. Das ist bestimmt interessant. Ja, das ist jetzt nur hier, also das ist nicht das ganze Buch, das ist ein Ausschnitt, der nur dieses Intro mit kurzen Zusammenfassungen, wie ihr hier seht, die Begriffe klärt und die Kapitel anreißt praktisch. Sind auch ein paar Leute dabei, oder zumindest halt einer, der Michael Graf von der GameStar, auf den ich eigentlich relativ große Stücke halte, fachlich, der spricht über Spielejournalismus. Den Artikel würde ich gerne mal lesen. Aber wenn ich dann schon den Endsatz von dem Vorschau-Ding lese, ebenso ist der Spielejournalismus heute mehr denn je Beobachter und Teilnehmer von vielfältigen Gaming-Communities, weiß ich auch hier wieder, wo der Hase läuft und wie du da das schön markiert hast. Genau. Die Independent-Szene hält zusammen. Ja, eine große, glückliche Familie, genau. Also wir haben hier von den Autoren, habe ich erschreckend viele Namen nicht gekannt, muss ich sagen. Es sind natürlich so ein paar Sachen dabei, wo man dann sagt, okay. Ich meine, Lena Falkenhagen kann ich zum Beispiel bisher so aus der Ecke Schwarzes Auge in Deutschland. Ich wusste gar nicht, dass die sich mit solchen Dingen beschäftigt. Aber es ist halt, man liest die Biografien der Autoren und hat halt das Gefühl, hier werden halt wieder nur Leute gefragt aus einer Richtung halt. Ja, schlaue Leute, ne, die da studiert haben, die ganz gut Bescheid wissen. Also es, für mich ist das so ein bisschen, wenn ihr das nächste Mal irgendwo einen Computerspielepreis oder einen Indie-Preis seht oder so, guckt mal, ob ihr die Namen wiederfindet, guckt mal, in welcher Konstellation ihr die Namen wiederfindet, ob vielleicht manche davon Juroren sind und andere wiederum Spiele eingereicht haben und so weiter und so fort. Genau, denn die Indie-Szene hält zusammen. Genau, die Indie-Szene hält zusammen. Christian Huberts hat regelmäßige Auftritte als Experte für digitale Spiele. Zuletzt hat er einen Game Studies Sammelband zwischen Welten, Atmosphäre und Computerspiel herausgegeben. Und er ist auch noch Associate Producer bei irgendeinem Studio. Und bei der Entwicklung der politischen Bildungs-App Konterbund. Warum immer die gleichen Leute und warum immer das gleiche Geschwätz und warum ist keine... Ist das nicht dieses Ding von der niedersächsischen Bundeszentrale für politische... von der niedersächsischen Landeszentrale für politische Bildung, Konterbund? Also ich meine mich da irgendwie zu erinnern. Je blöder das klingt, desto sicherer ist es politisch. Konterbund, die App gegen Parolen. Konterbund.de. Einschreiten für Demokratie, ein rassistischer Spruch auf der Familienfeier, ein sexistischer Witz auf dem Schulhof, eine abfällige Bemerkung über Geflüchtete in der Kneipe, du möchtest etwas entgegnen. Oh nein, und dann kriegst du so ein, kannst du jetzt dann da eingeben, rassistischer Spruch auf Familienfeier, dann kriegst du Dann kriegst du Vorschläge, einen Vorschlag, was du deinem bösen Onkel dann sagst. Ja, das hatten wir uns schon mal angeguckt. Und ich meine, die waren auch bei diesem Tag der offenen... Ich meine, die waren auch bei diesem Tag der offenen Tür vom Landtag bei mir in Hannover. Und ich habe da auch mit denen geredet. Aber den Huberts habe ich nicht gesehen. Niedersächsische Landeszentrale für Politik. Meine ich doch. Ach du Scheiße, da steckt der Huberts hinter. Antonio-Stiftung ist auch und ach Gott, schön. Aber auch so geil, Argumentation für die Hosentasche nennen sie das hier. Nein, du kannst nicht einfach einen Spruch aus deinem Handy ablesen und dann behaupten, das wäre Argumentation. Argumentation ist mehr. Du kannst, das ist so. Ja, aber du kannst es schon, wenn du... Zwei Geschlechter, aber ich sage ihnen, nein, es gibt ein Spektrum. Steht nämlich hier. Ein Spektrum. Was ist denn ein Spektrum? Ja, keine Ahnung. Aber doch, warte. Spektrum sind Berner Würstchen. Die haben Spektrum. Ja, ja. Wenn du ein richtiger NPC bist, dann benutzt du Konterbund. Ja, das ist eigentlich genau. Das ist wie so ein Plugin für das NPC-Programm. Wenn du ein besonders guter NPC sein willst, dann. Kannst du damit noch besser werden? Den habe ich übrigens eine Visitenkarte von uns gegeben und gesagt, sie sollen sich mal melden. Ist irgendwie nie passiert, ne? Nee, irgendwie nicht passiert. Komisch. Sehr lange. Das war letztes Jahr, also so lange ist noch nicht her. Aber ihr werdet jetzt, ich denke, wir werden dieses Buch sehr oft wiedersehen in den Händen unserer argumentativen Gegner, die dann sagen werden: Aber guck mal, dieses vollwissenschaftliche Buch sagt was ganz anderes. Ja, Kiel ist auch dabei. Gender in Games. Wundert mich, dass Aurelia Brandenburg nicht dabei ist, aber vielleicht war die selbst denen zu stressig, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht. Oder noch nicht lang genug dabei, ist noch nicht hoch genug in der... Es ist doch schön, dass in unserer heutigen schnelllebigen Zeit manche Dinge auch konstant bleiben. Ja, toll, oder? Ja, apropos Gaming und SJWs und so. Ich hab wirklich gedacht, das wird so kommen, aber ich hab's eigentlich noch nicht jetzt schon so gesehen. Es gibt ja diesen Verein Liberale Gamer, der sich mal gegründet hat. So ein paar jüngere FDP-Leute haben sich da mal zusammengeschlossen und da geht's wohl größtenteils um Förderung von E-Sports. Deswegen ist das für mich auch eigentlich uninteressant, weil ich diese E-Sports-Nummer, ich meine, klar, das kann man machen, aber das ist auch ein Nischending im Nischending und so. Und dieses Ganze, wenn sie da immer meinen, das müsste jetzt irgendwie olympisch werden oder irgendwie den gleichen Stellenwert haben wie irgendwelcher Vereinssport oder so, damit das dann, da sehe ich halt so ein bisschen das Problem, also ich sehe da so ein bisschen die Gefahr viel mehr, vielleicht ist es auch von mir zu weit gedacht oder so, dass sie dann da auch irgendwelche Politik dann da reinbringen wollen in den Kram, um dann irgendwie wieder zu sagen, so ja, hier, das ist jetzt, das soll jetzt der Gesellschaft dieses oder jenes irgendwie vermitteln oder so, anstatt dass die Leute da einfach ihre Spiele spielen, wie sie Bock haben und fertig. Das geht nicht. Naja, das geht nicht. Auf jeden Fall haben die sich zerlegt. Und der Grund, da kommt ihr nie drauf. Es ist irgendwie Leute, die sich nicht leiden können und eine Feministin. Die haben sich irgendwie, da gab's irgendwelche Lagerbildungen von irgendwelchen Superkorrekten angeführt von der Feministin, die dann da zur Vorsitzenden gewählt wurde und diesen Herrn Mordhorst hier. Der ist wohl Vorsitzender von den Julis in Schleswig-Holstein und der wollte da gerne Mitglied werden bei den liberalen Gamern und das wurde ja abgelehnt, wie man hier in diesem Schreiben hier sehen kann. Und zur letzten Vorstandssitzung haben wir da einen Mitgliedsantrag für die liberalen Gamer bearbeitet. Der Vorstand hat sich dazu entschlossen, über deinen Mitgliedsantrag nicht positiv zu entscheiden, mit liberalen Grüßen und so weiter und so fort. Und dann schreibt er hier im April, also das hat er, glaube ich, später nochmal korrigiert, auf Mai, glaube ich, einen Mitgliedsantrag gestellt, gestern das bekommen, sowas habe ich noch nicht erlebt, what the fuck. Und ja genau, da hat er nochmal geguckt gehabt und ich hatte dann direkt mal nachgefragt, was denn da eventuell das Problem sein könnte und da hatte dann hier dieser Herr Timo dann dazu was geschrieben und zwar, ich fasse hier mal kurz zusammen, was aus meiner Sicht vorgefallen ist, wird etwas länger. Kurz, etwas länger, okay. Es gab früher schon Stress im Vorstand und dann kamen welche, ich nenne jetzt keine Namen, SJWs, steht aber auf deren Internetseite. Auf die Idee, den aktuellen Vorstand zu stürzen durch eine Neuwahl. Ja, wahrscheinlich, weil es alles weiße Männer waren oder so, oder ganz furchtbare Menschen, keine Ahnung. Das passierte dann auch und danach haben sich harte Fronten gebildet und auch unbeteiligte Leute haben die persönlichen Konflikte, die dauernd in den Gruppen der Liga, also liberalen Gamer, ausgetragen wurden, miterlebt. Es wurde sich angepumpt und gegenseitig die Schuld zugeschoben. Mittlerweile werden die Gruppen stark moderiert und bei jeder Kleinigkeit direkt geschossen. Wo haben wir das schon mal gesehen? In tausenden Subkulturen, SJWs. Die Betroffenen sind offenbar nicht in der Lage, ihre Probleme untereinander endgültig zu klären. Auch die Ombudsmann hier beteiligt. Kindergarten. Und wenn man was dazu sagt, wird man direkt von welchen angepöbelt oder es heißt falsche Gruppe, Anzeige. Mir wurde zudem gesagt, dass die Aufnahme bestimmter Julis aus Schleswig-Holstein, nämlich wahrscheinlich dem Herrn Mordhorst, Vorstandspersonen direkt abgelehnt wird, mal wieder mit schlechtem persönlichem Rachemotiv. Mal ehrlich, ich habe keine Lust mehr darauf, mich mit diesen Streitereien Hochgestachel und Verschwörungen zu geben. Betroffene sollen das ein für alle mal klären. Ja, das werden die aber nicht tun, weil die Guten und die Bösen und so. Nein, die werden das nicht tun, weil es bedeuten würde, dass sie dann nicht mehr drauf rumreiten können. Und das die Sticheleien sollen endgültig aufhören. Ich jedenfalls habe keine Lust mehr darauf. Dann ist jetzt mal kurz ruhig, aber die Gemüter schaukeln sich ja schnell wieder hoch und Gruppensperren löst keine Probleme. Aber wie gesagt, ich habe damit jetzt abgeschlossen und habe auch, wie gesagt, keine Lust mehr darauf, mich weiterhin damit zu beschäftigen. Und das ist so wie immer, die vernünftigen Leute, die da irgendwie angepumpt werden und von diesen ganzen komischen Machtspielchen da von irgendwelchen Feministinnen keinen Bock drauf haben, die gehen dann da weg und andere werden erst gar nicht reingelassen. Und was ich halt auch unglaublich witzig fand, ist, ich habe mir das Profil von diesem Max Mordhorst mal ein bisschen angeguckt und da ist absolut überhaupt nichts drin, was man in irgendeiner Art und Weise irgendwie anstößig finden könnte. Also der Typ ist kein Edgelord, der macht keine Witze auf Kosten von irgendwelchen Leuten, der haut keine Hot Takes raus oder so. Der ist total Vanille, junger Mann. Also überhaupt nichts, wo man irgendwie sagen würde, daran sollten sie sich jetzt irgendwie stören oder da hätten sie irgendwie einen Case oder so. Das wird wahrscheinlich einfach nur sein, keine Ahnung, dass der irgendwann mal gesagt hat, müssen wir überhaupt hier irgendwie feindselig gegen irgendwen sein oder so und dann ist er da direkt auf der Feindesliste gelandet oder so. Das ist nur meine Annahme, aber nach so oft, wie ich dieses ganze Playbook schon erlebt habe von solchen Leuten, würde ich da mal von ausgehen, dass das der Grund ist, weil es gibt ansonsten wirklich nichts, was ich mir vorstellen kann. Also, nett von Timo, wie gesagt, ich kenne den Herrn zwar nicht, ich habe den noch nicht erlebt, aber wenn der Vorsitzende da von diesem ganzen Landesverband ist, dann wird er ja wohl ja jetzt auch nicht irgendwie so jemand sein wie ich, den kein Schwein kennt oder so und der da eher so ein Außenseiter ist, aber ja, und wie gesagt, nichts, was man irgendwie, wo man irgendwie sagen würde, so ja, das ist es vielleicht gewesen oder da ist irgendwie zu weit gegangen oder so, was ich jetzt irgendwie erkennen könnte. Also wirklich gar nichts. Ja. Ja, aber das deutet sich ja auch in dem Twitter-Stream an, dass das offensichtlich vielleicht auch persönliche oder hat er mal was Falsches zum Falschen gesagt und deswegen will ihn irgendjemand aus dem Vorstand dann nicht haben oder so. Ja. Hätten die Leute Miete pro Kopf gelesen, wäre das nicht passiert. Ja, oder vielleicht hat er sich ja auch in diesem Machtkampf, den es da wohl schon ja gegeben zu sein haben scheint, wenn die da den Vorstand rausgekegelt haben vorher, vielleicht hat er sich da auf die Seite geschlagen von denen, die da vorher das gegründet haben. Oder weiter mit denen gesprochen oder die nicht als nicht und Unmenschen. Weil es ist so wie jedes Mal, ne? Also wirklich jedes verdammte Mal. Das ist aber nicht normal, finde ich. Die Leute setzen sich da irgendwie zusammen und wollen so einen Verein gründen, um irgend so ein Ziel zu erreichen und dann kommen irgendwelche Leute und meinen so, nee, wir wechseln jetzt das Thema und ihr seid, wenn euch das nicht passt, dann seid ihr die Vereinte. Und das ist garantiert da auch passiert. Also, aber gut. Kommen wir nun zu Phoenix Tagesgespräch mit dem Klimaaktivist. Der Titel, der auf diesem auf diesem Standbild drauf war, war irgendwie anders. Der war irgendwie irgendwas mit Sternchen und ja, weiß ich nicht mehr, aber ziemlich krass auf jeden Fall und ich fahre mal ab. Das politische Tagesgespräch heute mit Jakob Lasl. Grüße Sie ganz herzlich in Kiel. Moin. Moin, moin. Ja, gehen Sie hin nach Berlin oder machen Sie es in Kiel heute? Ich streike heute in Kiel. Ja, das heißt, in Kiel ist auch was los, aber weniger als sonst, oder? Och, das wissen wir noch nicht, aber auf jeden Fall wird es heute in Kiel auf Rädern losgehen. Und natürlich wird es weniger sein. Wir haben hohe Hygieneauflagen, an die wir uns auch auf jeden Fall halten. Und natürlich werden das nicht die Massen wie sonst sein. Aber ich bin erstmal sehr froh, dass wir das Fridays for Future wieder streikt. Und ja. Wie sehr kann man, würden Sie sagen, einschätzen, hat die Corona-Krise diese Bewegung Fridays for Future, da geht es ja um Klima, da geht es ja nicht um irgendwelche anderen Dinge, die Ihnen irgendwie im Kopf rumschwirren, zurückgeworfen? Das würde ich sogar noch nicht mal denken, dass da denen nicht auch noch Sachen im Kopf rumschwirren. Wir haben es ja gerade schon von Ewe gehört mit dem Buch von der Neubauer. Ja. Ich glaube, dass diese Bewegung nach wie vor stark ist und dass immer noch extrem viele Leute da mitorganisieren und extrem viele Leute sich da Tag für Tag engagieren. Das Problem ist eher, dass wir unsere Stärke nicht mehr so zeigen können und die Klimabewegung ist aber stark wie nie. Warum können Sie die nicht mehr so zeigen? Naja, Fridays for Future darf mit weniger Leuten auf die Straßen gehen und Fridays for Future ist natürlich deswegen auch nicht mehr im öffentlichen Raum präsent, nicht mehr in den Räumen, die außerhalb der Blase sind. Ja, ja, sowas nutzt sich ab, solche Aktivistengruppen. Ich finde es auf jeden Fall interessant, wie sie das dann, dass sie dann hier alle auf jeden Fall wieder so gefeatured werden dann auch, ne, also. Ja, trotzdem nutzen die sich ab, ne? Obwohl das Fernsehen so dagegen hält und obwohl sie überall gepusht werden und so weiter. Trotzdem nutze ich das ab. Das ist ganz normal. Wenn so eine Aktivistengruppe nicht in eine Partei überführt bekommst, dann wird das nichts sozusagen. Ja, das haben sie aber geschafft. Das werden wir auch gleich noch hören. Was man scheint zu stimmen. Hm. Wollen ja, oder Sie haben ja diese Fridays for Future quasi verlassen, also Sie sprechen nicht mehr für diese Initiative. Sie haben sich einen neuen Weg gesucht, Sie sind so ein bisschen in die Politik reingeschlittert und haben sich da jetzt irgendwie festgesetzt und sagen, Sie wollen in den Bundestag und wollen dafür kandidieren. Reicht Ihnen die Straße nicht mehr, diese Freitagsdemonstrationen? Nein, also das, was auf der Straße passiert, das läuft richtig, richtig gut und ich bin richtig froh, dass heute wieder so viele Menschen auf die Straße gehen wollen und das ist die Grundlage dafür, dass wir gesellschaftliche Mehrheiten für Klimaschutz weiterhin erhalten und ausbauen, aber wo es richtig schief läuft, das sind die Parlamente, da werden nämlich die Entscheidungen und die gesellschaftlichen Stimmungen gerade gar nicht umgesetzt und wir haben die Mehrheiten für Klimaschutz, wir haben die Mehrheiten für einen schnellen Kohleausstieg und für so viele andere Sachen und jetzt braucht es radikale Klimaaktivitäten, die das nicht nur auf der Straße fordern, sondern auch im Parlament umsetzen wollen. Radikal, genau, das stand nämlich auch auf diesem Vorschau-Standbild irgendwie, wir brauchen radikale Klimaaktivisten. Freut euch auch schon so, wenn er dann mit Schäbli zusammen die Politik macht, ja. Oh mein Gott. Ja, aber auch das schon wieder, ich meine, allein in diesem kleinen Ding sind so viele Widersprüche enthalten, was er jetzt da gerade gesagt hat. Erstmal von wegen so, ja, wir haben die Mehrheiten, aber im Parlament läuft alles schief, weil wir machen ja nichts. Warum machen wir denn nichts, wenn wir die Mehrheiten noch angeblich haben? Oder haben wir die Mehrheiten vielleicht doch nicht? Also. Ja, ja. Also wie herum denn jetzt? Muss man immer für kämpfen, ne? Und wie schnell würden sich diese hypothetischen Mehrheiten auch auflösen, wenn die Leute merken, dass das an ihr eingemacht ist, an ihren Job, an ihr Geld, an ihre Familie, an ihre Autonomie geht. Weil das ist ja diese schöne Diskrepanz zwischen, ja, wir wollen was tun, klar, das wollen alle, so mehr oder weniger, was den Klimawandel angeht, aber halt nicht wie er hier oder Frau Neubauer glauben, dass man dann private Autofahrten irgendwie einschränken kann und Parkgebühren in Städten auf horrende Summen setzen kann, damit dann da nur noch Reiche leben oder ihren Auto fahren können und solche Sachen. Das wird nicht fliegen. Also das ist so ein, auf der einen Seite wird halt so ein Wohlfühlklima-Ding propagiert und auf der anderen Seite sind halt diese radikalen Ideen, die niemals eine Mehrheit in der Gesellschaft bekommen werden. ja, wie normal das auch schon ist, sich hinzustellen und zu sagen, ja, ich hätte gerne mal radikal. Und ja, ich bin ja bei Phoenix, ich will jetzt auch im Bundestag ein bisschen radikal sein. Alter Schwede, ey. Naja, Staatskohle abgreifen halt, ne? Informationen aus dem Apparat an die Bewegung geben, weißt du doch, Chris. Ja, aber was mich so an sowas stört, ist halt auch, dass der redet zwar schön von radikal, aber redet nicht von radikaler Verantwortung, so für seine Folgen seines Handelns. Was ist denn zu den Grünen gegangen, oder was? Ja, die geben ihm dann die Möglichkeit, radikal zu sein, ne? Klar. Ja, scheinbar sind die jetzt noch nicht genug radikal, weil in den Parlamenten läuft ja alles schief, wie wir gerade gehört haben. Ja, genau. Sie wollen gleich ganz oben einsteigen im Bundestag. Haben Sie gute Aussichten für die Grünen, habe ich gelesen, richtig? Ja, also das ist eine Entscheidung der Grünen in Schleswig-Holstein und die treffen die Delegierten am Parteitag Ende Oktober. Wie gut die Aussichten sind, wird sich dann zeigen. Ich stelle mich auf jeden Fall zur Verfügung und ich glaube, dass wir ziemlich viel verändern können, wenn wir eben diesen Druck auf der Straße auch ins Parlament tragen. Also Sie wissen ja, im Parlament ist es auch nicht so ganz einfach. Da ist es vielleicht noch weniger einfach als auf der Straße, weil auf der Straße kann jeder sagen, was er will. Im Parlament muss man immer Kompromisse schließen, das haben Sie schon mitgekriegt. Und dann ist die Frage, wenn Sie so ein Klimaaktivist sind, zu wie vielen Kompromissen sind Sie denn bereit in die eine und in die andere Richtung? Ja, nicht nur auf der Straße, sondern auch im Parlament kann auch jeder sagen, was er will. Da bin ich sehr froh drüber, über das freie Mandat. Und natürlich werde ich auch weiterhin sagen, was ich denke. Aber am Ende muss ich mich natürlich mit den anderen Parlamentariern einigen, sollte das klappen. Und das ist mir durch. Ja, radikale Kompromisse werden das dann. Ja, aber gut, immerhin, ne? So, die anderen sind ja auf dem anderen Trip, so nach dem Motto, Boxen das jetzt so durch, peng, ohne Rücksicht auf die anderen oder so. Ja, ich glaube einfach, dass der labert das jetzt da so, wie der meint, was der andere Typ das hören will. Ja. Und bei so seinen Delegierten und diesen ganzen Leuten erzählt er dann wieder das, was er am Anfang gesagt hat, von wegen, ja, wir brauchen jetzt radikal, weil da läuft ja alles falsch. Also das ist ja auch. Ja, trotz aller Sprüchen, ja. Durchaus bewusst und wir müssen Kompromisse schließen auf dem Weg, wie wir Klimaschutz betreiben, aber nicht ob und wie sehr wir Klimaschutz betreiben. Wir müssen das. Ja, wie, aber nicht ob und wie sehr. Man nennt es auch wie. Ja, und ob. Man nennt es auch Diktatur. Wenn man, also, wenn das wie sehr und das wie nicht zur Diskussion, also. Das. Das Pariser Klimaabkommen umsetzen und das ist die Entscheidungsgrundlage. Das Pariser Klimaabkommen hat auch die Union unterschrieben und auf dieser Grundlage können wir dann irgendwo Kompromisse schließen. Machen wir eher Onshore- oder Offshore-Windkraft, sparen wir eher an der Tierhaltung oder eher am Autoverkehr, aber letztendlich werden die Entscheidungen dort getroffen und deswegen müssen wir da mitwirken, deswegen müssen da AktivistInnen auch mitwirken, anders können wir diese Klimakrise nicht aufhalten. Ja, und dann Autofahren und Nahrungsmittelproduktion. Also du möchtest den kleinen Leuten die Sachen wegnehmen, ne? Zurückfahren, zurückdrängen, ja. Weniger. Und teurer. Kompromiss mitgewirkt haben und am Ende mit ihrem Namen dafür auch stehen und ihrer Person dann irgendwie einen bösen Brief von Greta, oder? Ja, von Greta wahrscheinlich nicht, aber natürlich werden mir Aktivistinnen auf die Finger schauen. Mir werden aber auch andere Leute, die vielleicht weniger radikal sind, auf die Finger schauen. Natürlich setze ich mich da einer nicht gemütlichen Situation aus. Und das ist mir klar, dass das Entspanntere wäre weiterhin auf der Straße nur die Forderungen zu sagen, anstatt wie ich es umsetzen möchte. Aber allerdings kriegt man da nicht 10.000 plus steuerfreie Umlagen. Ja, naja, also ich muss mal zu ihm zugute halten, dass ich das ja im Prinzip diese Entscheidung, dass man dann sagt, ich möchte hier irgendwie was verändern, also gehe ich jetzt in die Politik und laufe hier nicht irgendwie rum und mache einen auf unfehlbarer Aktivist. Dass ich das schon im Prinzip richtig finde. Das habe ich auch damals beim Sargon gesagt, dass ich das korrekt finde, dass man dann da auch wirklich ja dahin dann geht, wo man halt im Endeffekt was ändern kann, weil dieses ganze Talk ist halt cheap, ne? Und das ist ja auch irgendwie dann über jeden Zweifel erhaben, wenn man dann so ein fein kleiner Aktivist ist. der sich da aber nicht die Finger dann schmutzig machen will mit den ganzen bösen Leuten, die dann da halt dann dagegen reden, was er dann da irgendwie möchte. Insofern ist das im Prinzip schon der richtige Weg, den er beschreitet. Aber was mich halt so stört, ist dieses ganze Radikalgerede, ne? Und diese Widersprüche von wegen, wir haben die Mehrheiten, aber wir müssen jetzt radikal werden. Das ist halt das, wo ich dann wieder das Problem sehe, weil das widerspricht dann halt eben auch diesem Ding von der Demokratie und dem da sich dann wählen lassen, um da dann auf dem normalen Wege, wie es sich gehört, halt was zu verändern, weil das geht nicht mit, hallo, hier bin ich jetzt, ich bin der Radikale, so. Das funktioniert nicht. Es gibt bislang in ganz Europa keine einzige Partei, deren Programm ausreicht, um den Klimawandel zu stoppen. Das zu ändern sei eines der Ziele von Fridays for Future, sagt er. Das ist ja bei den Grünen. Komisch. Aber ich glaube nicht, dass wir Zeit haben für diesen gemütlichen Weg. Wir können nicht abwarten, bis wir die alteingesessenen PolitikerInnen im Parlament Stück für Stück bewegt haben. Wir müssen jetzt handeln und wir müssen jetzt verändern, ja, wie und für welche Politik gemacht wird. Gesagt, du willst ganz normal, wie sich das gehört, demokratische Prozesse durchlaufen und Kompromisse machen. Jetzt möchtest du aber gerade wieder die alten Weißen überfahren. Was denn? Und schönes Standbild, Chris. Wird und da müssen auch Aktivisten dran mitwirken. Ja, also Sie sprechen ja jetzt nicht mehr als Sprecher oder als große Aktivist in der ersten Reihe für Fridays for Future. Jetzt ist die Frage, haben sich Ihre Ansichten auch ein bisschen geändert? Unterscheiden die sich ein bisschen oder werden Sie konkreter oder denken Sie schon in den großen Blasen der Politik? Meine Ansichten haben sich wenig geändert. Ich bin mehr herausgefordert, meine Ansichten auszuformulieren. Also zum Beispiel sagt Fridays for Future ganz klar, dass wir einen CO2-Preis von 180 Euro anstreben, weil das den realen Kosten einer Tonne CO2 entspricht. Und meine Aufgabe ist es jetzt mehr zu sagen, mit welchem Preis wir einsteigen wollen, weil natürlich steigt man nicht mit diesen 180 Euro ein. Und das ist was Fridays for Future zum Beispiel nie ausformuliert, weil Fridays for Future dafür auch eine zu diverse Bewegung ist. Aber das ist was, wo es dann letztendlich mein Job ist, sowas jetzt auch auszuformulieren. So, jetzt wollen wir mal richtig politisch werden, weil es könnte dann auf Sie zukommen. In welcher politischen Konstellation könnten Sie sich denn vorstellen, also ich meine jetzt Koalition, dass Ihre Gedanken und Ihre Sorgen und das, was Sie vorhaben, ja auch ihre Ansichten am besten umgesetzt werden? Naja, also die Mehrheiten für die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens haben wir am ehesten mit Grün-Rot-Rot. Und das funktioniert mit SPD und Linken natürlich am besten. Aber wir müssen halt schauen, was am Ende bei dieser Wahl rauskommt. Und mit Schwarz-Grün nicht? Damit wird es enger und schwieriger. Echt? Gut, warten wir es mal ab. Also wir werden es erleben. Also von daher, zum Schluss noch kurz die Frage, wenn Sie da selbst einziehen in den Bundestag, wenn das alles so schön durchgeht, was raten Sie dann Ihren, ja, sagen wir mal, ehemaligen Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und Freunden von Fridays for Future für die Zukunft? Ich glaube, die wissen genau, was jetzt ansteht und ich traue das allen Kolleginnen und Kollegen von Fridays for Future zu, das selber zu sehen. Das war jetzt diplomatisch, haben Sie schon gut drauf. Und dann wünsche ich jetzt erstmal einen schönen, schönen Tag auf Fridays for Future und dann eine gute Zeit. Ja, so viel zu dem Thema. Aber wir haben uns jetzt nur mit dem Typen beschäftigt, natürlich, weil er eine Frau ist und weil wir Frauen hassen. Nee, ihr habt den Typen kritisiert, weil ihr Männer hasst. Ja, also, ja. ProSieben-Film über Rechtsextreme oder vergasen, wie du willst. Ja, kommt von morgen Abend bei ProSieben zum Film. Da hat sich einer über eine Weile, ein paar Jahre, glaube ich, unter den Rechten aufgehalten. Und ja, eine ziemliche eine Doku hat draus gemacht. Und die bringen das jetzt kurzfristig ins Programm, was ja schon mal was Besonderes ist. Und der Artikel beschreibt das also sehr interessant, auch Fernsehtipp für morgen Abend. Ja, ich habe vor allen Dingen hier drin gelesen, dass wir auch bei dieser Veranstaltung von der AfD waren, im Bundestag, wo Ebel und ich auch waren. Waren die das? Heiderer? Ja, scheinbar, ja. Mit dieser Lisa Dingsbums da. Lisa Lizenzia oder wie die heißt. Ja, genau. Die, das Fähnchen im Wind, was hin und her flattert. Ja. Ja, ich meine, irgendwelche Leute haben ja unterstellt, ich weiß nicht, ob das stimmt. Kann gut sein, weil immerhin, wenn die sich da in diesem ProSieben-Ding da zur Verfügung stellt, dass es halt von Anfang an schon so war, dass sie im Endeffekt ja dafür für diese Dokumentation halt sich da nur bei den Identitären überhaupt reinbegeben hat, aber keine Ahnung. Ja, das Ding ist auch, das weißt du am Ende auch nicht unbedingt. Und die Frage ist, ist es überhaupt so wichtig? Also im Sinne von, Ja, mir ist das vollkommen egal. ich Aber ich meine, bin ja auch keiner von diesen Leuten da, dass man sich da irgendwie verarscht wird oder so. Mir ist das Schnuppe, was sie da irgendwie machen. Aber wäre natürlich interessant, ob wir da auch drin vorkommen in ah, das wäre der lustig. Dokumentation, ja. Also, Insofern. Chris und Abel in der rechten extremen Gruppe oder irgendwas Dokus. Krass, Ja, auf jeden krass. Fall behaupten sie hier, dass das ja irgendwie, die da ja gegen Flüchtlinge irgendwie gehetzt hätten auf dieser Veranstaltung. Und Nein, da kann also ich sorry, mich die nicht dran Veranstaltung. erinnern, ja. Ich bin zwar auch öfters mal rausgegangen, um eine zu rauchen, weil ich es langweilig fand, zum Teil echt schlimm, aber das war so zahnlos, dass ich mir gedacht habe, bei den Medien, die die ganze Zeit davon schreiben, wie die AfD das Land übernimmt, wo ich mir bei der Veranstaltung gedacht habe, ja, jetzt sind hier die Strategen, die haben Ahnung und bla. Dann haben die selbst gegen Steve Bannon geschossen, wo ich mir dachte, ja, Ja, naja, Breitbart, der Man Gast Bad halt, und ne? ich, Also keine Ahnung. der Gast halt, den sie sich eingeladen haben, hier, der, wie heißt der, Der Hocker Reporter oder so? Mischke und was? Nee, dieser Rechtsanwalt von der Werteunion. Ja, genau. Höcker Also, ist das, glaube ich, ne, oder? genau. Und auf jeden Fall, also da hatte ich ja danach, weiß ich nicht, aufgebauschte Medien, bla bla. Also, das hatte ich eher so das Gefühl. Also, das ist um die Ja, hier. Machtergreifung der AfD noch Begleitet sie beim lange Besuch einer AfD-Veranstaltung im Bundestag, auf der unumwunden gegen fremde Zuwanderung und die Politik der Bundesregierung gehetzt wird. Ja, das müsste man dann natürlich als Audio da haben oder so, dass da gehetzt wurde. Diese Aussage alleine reicht natürlich nicht, ist schon klar. Ja, bin ich mal gespannt. Ja, bei Freedom Alternative, der hat ja viel mitgeschnitten, also da siehst du nichts von großer Hetze. Also. Ja, kann ich mich auch nicht erinnern, stimmt natürlich. Ja, der eine AfD-Mann hat wohl vor allem so krasse Aussagen gemacht. So nach dem Motto, wenn wir erstmal dran sind, dann können wir die immer noch alle umbringen oder so. Also nicht Ja, auf dieser wenn Veranstaltung. sie glauben, sie werden privat irgendwie das dann so rauslassen. Ne? Also ich kann mich auch noch erinnern an den Imad Karim, wie er diesen Typen von PI News auf den Pott gesetzt hat wegen seiner Scheißdrecks-Webseite und der bekloppten Werbung, die da drauf ist und so. Also das war schon nicht Friede, Freude, Eierkuchen da und wir halten uns die Hände und wir haben uns alle lieb. Also Ja, oder müssen wir auch noch mal reingucken, wie er das gemeint hat. Schäuble möchte ja was ändern mit Bürgerräten oder so. ja, hatte ich mir schon durchgelesen. Also er meint irgendwie, man sollte zufällig zusammengesetzte Bürgerräte einberufen, die sich dann lange mit einzelnen Themen irgendwie beschäftigen Moment mal, sollen. das Konzept kennen wir doch schon. Wer hat das denn? Das Hast du das kam doch noch? aus der aus der linken Ecke eher. Das mit den Bürgerräten war doch eine. Wer war das? Wer hat das denn gefordert? Auf jeden Fall schreiben Sie hier, dass es das wohl schon geben Karl würde. Marx. Also, dass sie das wohl irgendwie informell schon gemacht hätten und dass wohl auch der hier Macron das jetzt in Frankreich mit den Gelbwesten irgendwie schon so gemacht hätte, irgendwie, dass Das die da soll bitte was irgendwie bringen? irgendwelche Noch eine Bürgerräte. Pipeline. Irgendwie. Ja, Also, ich weiß dann ist nicht, wahrscheinlich kommt eine darauf an, Bündelung was jetzt über sie, Zivilgesellschaft oder kommt so. darauf an, was sie mit per Los zusammengesetzt meinen. Also zusammengesetzt aus irgendwelchen NGO-Leuten oder zusammengesetzt aus wirklich allen Leuten dann irgendwie oder Ja, wie? das muss ja dann alle Leute. Alles andere wäre ein bisschen krass, wenn du sagen würdest, ja, da können nur Leute, die Mitglied bei der Amadeo-Antonio-Stiftung sind, rein. Oder Das nicht? that won't fly. Ja, aber das ist jetzt schon Ich sowas. glaube nicht, dass man damit das Ansehen der Demokratie rettet, dass man per Los irgendwelche Heinos hinschickt und sagt, mach mal. Ja, und Aber vor allem, vielleicht, ich, keine Ahnung. was ist denn, wenn dann, was weiß ich, irgendwie das Los auf Björn Höcke fällt oder Tim Kara oder Ja, genau. Also den ich. Alex Malenki oder wen auch immer da. Was ist denn dann? Dann ist Kahane. die Überlegungsphase, dass das am besten wäre, wenn sie sich abschotten nehmen dürfen oder so. Ein Reichsdorf machen oder sowas. Ja, was ist denn, wenn du einfach einen Überhang hast an einer Meinung in einem in so einem Rat durch Zufall. Wenn das deswegen, Los einfach viel mehr Konservative bestimmt als Linke, und dann hast du auf einmal so einen Rat, der sagt, nee, wir wollen keine weitere Einwanderung, mach das mal, oder was? Hast du dann wieder irgendwelche Leute, die über andere Leute bestimmen, und das haben wir doch schon zu Genüge eigentlich. Vor allem, du hattest zum Beispiel, also für gegen Einwanderung, noch vor 2015 hattest du eine absolute Mehrheit in der deutschen Bevölkerung. Also, und das auch in anderen EU-Ländern. Also, weiß ich nicht. Deswegen macht ihr doch auch keine Volksabstimmung hier da oben. Also ich gehe Ahnung, Schäuble, das ist irgendwie so, er wird halt alt und jetzt kommt halt dann auch mal irgendwas Seniles bei rum. Ich keine Ahnung. Also ich habe da einfach nur drei Fragezeichen über dem Kopf. Ich keine Ahnung. Warum soll ich ein Gremium einsetzen, das dann im Endeffekt aber gar keine Macht hat? Warum soll ich mich für so ein Gremium engagieren? Was soll das? Ja, und was soll das der Demokratie helfen? Ja, ist doch noch mal was. Vor allem dahergelaufene irgendwer. Also weißt du, wenn du ein Amt bekommst, für das du nichts tust, wie gehst du mit dem Amt um? Also da ist doch gar kein Wert dabei. Also ich keine Ahnung. So, ja. Ist das dann wie bei Schöffen, dass du dahin musst? Wahrscheinlich. Oder wie? Was ist denn, wenn du keinen Bock hast? Wenn du einfach sagst, nö, leck mich am Arsch, ich möchte einfach mein Leben leben und Computerspiele spielen oder so und hab keinen Bock auf euren Verein. Das geht nicht. Bist du dann abgeholt und nach Berlin gefahren oder was? Jetzt stelle ich mir vor, wenn so die Tochter von Abel so das losbekommt, dann kommt die da hin, so, sie stellt sich da hin auf so ein Booster-Seat, so auf so einen Kasten, ne, so Mikrofon, so, Kulturmarx, jetzt muss. Auf jeden Fall. Und alle so, ja, Mann! Wenn die nicht rebelliert und Feministin wird, dann weißt du ja auch nicht. No. Ja. Oh. Oh. Wie war das nochmal? Kinder sind Fat Tail Risiko. Kinder sind Fat Tail. Ihr habt es gehört. Nein, Kinder sind Fat Tail. Großes Risiko. Kinder sind fett. Hört dem OPEX einfach nicht zu. Ja, richtig. Nach Foto mit erlegtem Fuchs. Beleidigungen gegen Jägerin kosten Täter tausende Euro. Man sagt doch heute nicht mehr Jäger. Das heißt doch Person of Green. Oh, Person of Hunting. Das ist auch eine Jägerin und keine Jägerin. Ja. Sina B. will in den sozialen Medien über die Jagd informieren und erntet dafür häufig Hass. Ja, genau. Das Weidfräulein aber wehrt sich konsequent. Dutzende Hassposter wurden zu hohen Strafzahlungen verurteilt. Ja, was hieran halt vor allen Dingen bemerkenswert ist, ist, wie sie es hinkriegen, diese Sachen anzudeuten und teilweise auch auszuschreiben, ohne dazu zu schreiben, was eigentlich offensichtlich ist, nämlich dass diese Hassposter Leute sind, die es halt eben gerade nicht begriffen haben, was die Dame damit bewirken möchte und da auch nicht hinhören, was die Dame schreibt, sondern dass es einfach Leute sind, die meinen, Tier töten bad und deswegen die Frau halt hassen, weil sie diese Füchse da schießt. Und wie hier in diesem Beitrag auch drinsteht, die halt eben gejagt werden, weil die keine natürlichen Feinde haben. Ja, und aber interessanter an dem Beitrag war ja eigentlich die Aufzählung der Strafen, die verschiedenen Sprüche gekostet haben. Ja, und die verschiedenen Sprüche sind auch teilweise ganz schön heftig auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Weil sie der halt eben dann nämlich alle hier wünschen, dass man sie auch erschießt und solche Sachen. Genau. Ich hatte mal ein Video hochgeladen von einem Stierkampf. Da habe ich aber so ähnliche Dinger gekriegt. Also die Leute sind dann ziemlich grob, wenn es um sowas geht. Ja, definitiv. Und bei diesem Fall halt vollkommen zu Unrecht. Also das ist wirklich. Ja, aber das ist doch auch wie beim Herrn Böhmermann. Der hat doch auch eine emotionale Notsituation gehabt, als er dem Seehofer gesagt hat, er soll sich ficken. Das müsst ihr verstehen. Diese Aktivisten sind so jeden Tag 24/7 damit beschäftigt, fürs Gute zu kämpfen. Und dann hat man vielleicht einfach mal eine kurze Zündschnur, wenn man sowas Böses sieht, wie jemanden, der einen Fuchs erschießt. Oder ja, und hinterher machen sie dann hier wieder so ein, hinterher machen sie hier so ein Ding, wo sie jemanden vom Deutschen Journalistenverband, ist das wahrscheinlich. Oh, nehmen wir so einen blöden Spruch vom rechtsfreien Raum, ey, oh dann mein irgendwie Gott. Irgendwie wieder mit rechtsfreien Raum, bla bla bla, ja. Und hier nennen sie das Kind nicht beim Namen, dass das irgendwelche. Also Miststück und Abschaum kosten 3.300 Euro. Attacken wie Schlampe besuchen, fesseln, knebeln und Ladung Schrot ins Hinterteil führen zu Folgekosten von 2.000 Euro. Auf ich sag nur Karma, du Dreckstück, folgen 1.600 Euro und auf hässliche Frau, pass auf deine Gesundheit auf. Ja. Wir finden dich 1.400. Das habe ich eigentlich falsch einsortiert. Das hätte ich mal hinter diesen Sub-Artikel bringen sollen. Weil komischerweise framen sie das hier nicht mit irgendwie irgendwelchen Bildern von Leuten, die einfach nur die Straße runtergehen und sagen irgendwie, ja, hier sexistische Beleidigung, Schlampe. Würde man ja zu einem Mann nicht sagen, ist ja eine sexistische Beleidigung. Das zeigt ja mal wieder, Schweinepatriarchat will Frauen aus dem Jagdgewerbe raushalten. Männer würden auch die Wichser genannt von aber ich, mir kommt da aber eine geniale Geschäftsidee. Ich werde Jäger machen, einen Instagram-Account, tu mit Mikro-Targeting grünen Wähler anschreiben, tu die Werbung einblenden und stell mich dann posierend vor das Reh oder vor den Fuchs. Und dann Gondola kommt ja, aber die Beleidigung rein und ich kann endlich, ich muss nicht mehr arbeiten gehen. Nice Scheiße. Das war schon geil. Ja, eine ganze Menge Leute verklagt schon und die hat eine ganze Menge ja, Kohle dafür gekriegt. Das ist Quatsch. Das sind meistens sind Gerichtskosten wohl. Aber einige hier steht. Genau, kommt da auch schon, kommt schon was zusammen. Sind eine ganze Menge Leute, ich weiß nicht, 50, 60 oder so in Verfahren, die sie da schon geführt hat. Ja, ich wollte nur sagen, hier 3.800 Euro fallen dann für weibliche Geschlechtsorganbezeichnungen an. Ne? Also das ist schon das Teuerste, wenn man Frauen... Das ist schon das Teuerste, okay. Ja gut, das verstehe ich wirklich nicht. Okay, dann bin ich Evelina, dann bin ich trans. Also das verstehe ich, ja gut, das ja, ist alles ganz klar geregelt. Das ist wieder so ein Fall. Also ich würde sagen, wir finden dich. Also das ist eigentlich das Heftigste, was ich hier lese. Mhm. Wobei ich auch Ladung Schrot ins Hinterteil 2000 Euro ein bisschen übertrieben finde. Weil das ist ja jetzt nicht so, dass... Ja, ich finde das... Ja, also ich finde... Das ist das Farbloseste, finde ich, und das hat auch keinen... Das ist aber irgendwie... Ja. Ladung Schrot ins Hinterteil ist, finde ich, weniger schlimm, wie wir finden dich. Also wir ist ja schon, ne, wir sind eine Gruppe und du hast Probleme. Also weißt du... Ja, das finde ich eigentlich am schlimmsten von dem ganzen Kram. Wenn ich jetzt irgendwie einen Vulva nenne, ist das aber hoffentlich nicht so toll. Keine Ahnung. Probier's mal. Ach ja. Ja, aber finde ich interessant halt, dass das hier gar nicht geframed wird als die Frauen mal wieder oder so. Einfach, wir finden dich. Und dass sie da nicht diese Gruppe jetzt psychologisieren, die hier einen Hass schiebt auf die Leute, die da jagen müssen, damit die Füchse nicht alles weg. Organisierte Netzwerke, die orchestrierte Hassaktion. Ja. Im Internet, bla bla bla bla bla. Oh. Ja, das war auch, also ja, der 39-Jährige soll den Minister als schwule Sau bezeichnet haben. Der Mann bekomme nun Gelegenheit, sich zum Vorwurf zu äußern, ehe über die mögliche Anklage entschieden wird. Tja, da gab es auf jeden Fall ein Video auch von, was ich gesehen habe. Also es mag natürlich, die haben das wahrscheinlich hier so formuliert, weil man nicht genau weiß, eventuell, ob das die Person auch gewesen ist. Aber es gab auf jeden Fall ein Video, wo man jemanden da das Rufen hört. Ja. Aber das sind auch diese Dinge am Laufen, wo er den Kaufpreis von seinem Haus irgendwie beschränken möchte, so vor Verbreitung. Ja, das auch, ja. Also da macht er den Eindruck, als wenn er so ein bisschen... Das Thema sollten wir vielleicht klein halten. Nee, ja. nee, also da gab es vom Massengeschmack ein Video dazu. Es ging um den tatsächlichen Kaufpreis. Also es ging nicht darum, dass es ein paar Millionen gekostet hat, sondern es ging um den tatsächlichen Kaufpreis in Höhe von so und so viel Millionen. Haben wir das nicht auch gesehen? Ja, wie immer klagt ja die Leute das zurück oder so. Das ist ja im Prinzip nicht so eine ratsame Art, sag ich mal, für Politiker. Ja gut, mir ist der Mann noch nie sympathisch gewesen. Ja, das kommt noch dazu. Ich weiß halt auch nicht, warum man... Also ich kann das ja verstehen, dass man natürlich so einen Spruch überhaupt nicht haben möchte und dass man dann mit so einer Person auch nicht weiter sich unterhalten will und dann weggeht oder so, was er ja in diesem Video auch gemacht hat. Aber ja, auch an dieser Stelle, also das ist jetzt nichts, wo man sich länger mit beschäftigen sollte. Sollte man sich einfach denken, das war ein Idiot und dann redet man nicht mehr mit dem und dann ist die Sache gegessen. Also so ist das, ja. Ja. Es ändert auch nichts mehr, es kann ja auch nicht zurückgenommen werden. Ja, eben. Und keine Ahnung, hat er wenig Geld, dann krebst er dann halbes Jahr dann rum, ärgert sich noch mehr, wenn es sparen. Ja. Ich weiß nicht, wie von, glaube ich, nicht das sparen, außer Genugtuung vielleicht. Ich fand es auf jeden Fall, ja, keine Ahnung. Der Spruch ist nicht in Ordnung, aber ich fand es komisch. Also, das ist ein Minister mit Macht, irgendeinen dahergelaufenen Klepp. Ich, keine Ahnung. Genau. Weiß auch nicht. Also. Ja, der Merz denkt da ganz anders über die Blips. Die soll man nicht irgendwie so auf lahm machen, sondern eben die Arbeit nicht vergessen, sozusagen. Ja, klar, kann vielleicht passieren, wenn man Lehrer ist und jetzt da zu Hause umhängt. Naja, es waren ja nicht nur Lehrer, die den ganzen Tag zu Hause rumgehangen haben. Es waren schon ein paar mehr Leute. Aber ja, ich finde auch hier eigentlich, das, was er gesagt hat, ist eigentlich relativ, also das klingt jetzt natürlich erstmal so, aber ich meine, im Endeffekt, es ist ja auch das Auskommen der Leute, es ist ihr Lebensunterhalt und so, der in Gefahr ist. Und diese Sprüche, die dann hier zitiert werden von anderen Leuten, die sich da wieder über ihn aufgeregt haben, von der Linkspartei und so, die sind meistens noch vollkommen weltfremd. Also ich weiß ja nicht, was die dann irgendwie denken, was das bedeuten soll. So zurück in Fesseln auf die Baumwollfarm oder was? Ja, das Ding ist aber auch, wenn die Regierung das verbockt und die Regierung irgendwie die Leute dazu zwingt, zu Hause zu bleiben, dann sollten die eigentlich eher freundlich mit den Menschen reden, sehe ich schon auch so. Und nicht ja, so, ich finde das eigentlich relativ. An mich kommt es auch so, bei mir kommt es auch so an, wo hier Pöbel, nicht, dass du dir jetzt hier gemütlich machst wegen den Corona, ne? Und das dann halt auch, der Mensch hat richtig viel Kohle verdient in seinem Dingsjob und was soll denn der Blödsinn? Was sagt er das auch den Leuten, die irgendwie dreimal die Woche auf dem Golfplatz rumhängen, weil sie es können oder was? Nee, sagt er nicht, der hat Angst, dass der Pöbel ihm nicht mehr die Pensionen finanziert. Immer dieser Pöbel. Fakt ist nur, dass der Merz, egal was er sagt, der kriegt da irgendwie, kriegt da rein für. Ja, eben, ja. Immer schlimm ist wirklich ausgelegt, so das ist schon ein bisschen. Ja, hier der Schwab, der hat da auch ein paar tolle Zitate drauf, ne? Das fand ich ziemlich heftig auf jeden Fall, ja. Also ich weiß gar nicht, ob wir das irgendwie durchgehen wollen oder so, oder ob wir so eine Leseempfehlung machen, aber er sagt im Endeffekt so, ja, wir müssen alles ändern, so. So ein Neoliberalismus, den er halt eben als hier meistens eher fälschlicherweise oder vielleicht auch umgangssprachlich, könnte man schon sagen, dass er es umgangssprachlich versteht als irgendwie Turbokapitalismus so ohne Grenzen quasi hätte ausgedient und man müsste jetzt irgendwie wegen Klima und so sich um alles jetzt irgendwie kümmern. Wir brauchen ein Wirtschaftssystem, das widerstandsfähiger, inklusiver und nachhaltiger ist. Oder ich bin davon überzeugt, dass wir den Kapitalismus neu definieren müssen. Wir dürfen nicht nur das Finanzkapital berücksichtigen, sondern auch das Sozialkapital, das Naturkapital und das menschliche Kapital. Keine Ahnung, was er damit meint. Naja gut, also dass das Finanzkapital ohne Ende überbewertet ist, sollten wir inzwischen gerafft haben. Also dass man mit Geld halt mehr verdienen kann als mit Arbeit sozusagen. Das ist schon. Er hat auch ganz konkrete Maßnahmen im Kopf oder so. Die redet auch die ganze Zeit drumherum. Das ist meine Meinung jedenfalls davon. Es muss ein Umdenken stattfinden, hat er noch gesagt. Und die individuelle Kraft muss in ein System von Regeln eingebettet werden, das ein Überborden in die eine oder andere Richtung verhindert. Diese Funktion muss ein starker Staat erfüllen. Der Markt löst allein keine Probleme. Ja, da stellen sich bei mir die Nackenhaare auf, Alter. Wer hat sich schon bei inklusiv alles aufgestellt? Weil das heißt ja auch wieder, dass eingegriffen und reguliert wird. Kein Wunder, hat Nassim Taleb gesagt, dass nur Idioten aufs Weltwirtschaftsforum gehen. Und dass das alles Intellectuals, die halt Idiots sind. Ich, keine Ahnung. Ich muss mir den Artikel in Ruhe durchlesen. Ich habe Aggression. Vor allem niemand kann Neoliberalismus definieren. Gut, dass ich schon beim zweiten Bier bin. Sonst hätte ich mich jetzt aufgeregt. Neoliberalismus, ist das nicht irgendwas mit Matrix zusammenhängend? Ja. Ja. Niederlande planen neue AKWs und setzen Deutschland unter Druck. Wer hätte es gedacht? Niederlande hat festgestellt, dass die Klimaziele nur mit nuklearer Energie haltbar sind und wollen jetzt den Spatenstich für neue Kernkraftwerke setzen und setzen damit Deutschland unter Druck, weil Deutschland irgendwie eine Utopie anstellen möchte, die in den Sternen steht und Niederlande tatsächlich real praxismäßig orientiert die Sachen angeht. Sind da auch schon die Einzigen, die das vertreten für Deutschland, dass AKWs wieder angefahren werden sollen? Wie die AfD. Haben die sich das Thema auch schon geschnappt? Ich meine, wenn sich das einer schnappt, das Thema, dann hat er doch sicher gute Karten in Deutschland auch gewählt zu werden, meine ich jetzt als Partei. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, die Deutschen sind schon ordentlich geimpft. Ja. Angeht. Ich hatte auch eine Umfrage, ich glaube, im Spiegel gesehen, da waren es auch 60%. Also so eine Also wenn ich hätte. gegen AKWs. Wobei halt, was bauen die denn jetzt für ein AKW? Bauen die eins von diesen neuen Dingern? Ja, die neuen Dinger, die cool sind, nicht die alten Dinger, die uncool sind. Oh, scheiße, sind die noch. Die holländischen werden, glaube ich, orange auch. Ja, wie war das? Ein IPCC-Szenario hält sogar die Verfünffachung der globalen Atomstromproduktion bis 2050 für notwendig. Ja, ja, der Planet wird nicht ohne Atomenergie gerettet. Aber in Luisa Neubauer ihrem Buch stand drin, dass Atomkraft absolut haram ist. Also, da habt ihr es. Mir relativ egal, was Luisa Neubauer darüber denkt. Dem Planet auch übrigens. Wirtschaft, Handel und Finanzen, Roundup, SPD-Ministerien zu CO2-Preis, Vermieter an Heizkosten plus beteiligen. Ja, Heizkosten plus. Hm. Also die Heizkosten nehmen, steigen wohl wieder wegen EEG-Umlage oder so. Und das ab nächstes Jahr dann schrittweise bis 2025, damit es nicht so wehtut auf einmal, wenn das Messer so tief reingleitet. Und bezahlen sondern das dann zur Hälfte die Vermieter. Hat die SPD sich so überlegt. Ja, das ist natürlich irgendwie Quatsch, weil die Vermieter machen ja irgendwie, die müssen ja vom Vermieten leben. Und wenn sie dann immer alles davon abdrücken sollen, dann klappt das nicht mehr so. Oder sie müssen die Miete eben anziehen, dann kommt es wieder auf selber raus. Wenn mal die Leute sollen noch von ihrem Lohn leben. Eine Selbstverarsche von der SPD, aber mehr ist das eigentlich nicht. Ne? Die Leute sollen auch von ihrem Lohn leben, Mammon, und trotzdem müssen sie da mehr als die Hälfte von abdrücken. Also. Ja gut, aber wer heißt es denn? Ne? Beteiligt. Es ist wieder der Kampf gegen die Leute, die halt sowieso schon wenig Geld haben. Ja, ich denke mal, dass man das auch so gemacht hat, weil die Mieter, Vermieter sind eine nicht so große Gruppe. Da hat man nicht so viele Feinde auf einmal, wenn man jetzt die Mieter so belastet ohne Ende oder höher, eben mit vollen 100%, dann hätte man wieder viel mehr Feinde und so. Das ist so ein taktisches Bla hier und ich finde es unmöglich. Also sorry, ich bin kein Vermieter oder so, aber ich finde es trotzdem unmöglich, weil die heizen eben nicht die Vermieter. Der Mieter heizt selber. Was macht er denn? Denn der Mieter, der denkt sich irgendwie, ja, die Hälfte ist ja umsonst, kann ich mal ein bisschen aufdrehen oder was. Das ist so Quatsch, sowas, ne? Finde ich jedenfalls. Ja, hier die Kalifornier wollen jetzt auch, wollen jetzt, also ab 2035, dann auch die Verbrennungsmotoren verbieten. Das steht hier, das angehakt. Newsom beschrieb die geplanten Vorschriften als wesentliche Maßnahme gegen den Klimawandel. Ja, das will ich auch mal bezweifeln etwas. Autos sollen nicht Gletscher abschmelzen und Meeresspiegel ansteigen lassen und damit die kalifornischen Strände und Küsten bedrohen. Ja, als wenn irgendwie Elektroautos irgendwie keine Emissionen verursachen würden, ne? Kindisch irgendwie. Ist das ja, genau, kommt ja auch nur davon. Obwohl, die haben ja Atomstrom da in Kalifornien. Von daher ja, okay. Ist es bei denen ja schon so ein bisschen dann die Wahl zwischen verbrennen oder spalten, wenn sie da Elektro machen. Ja. Aber trotzdem, ich meine, da brauchst du, glaube ich, doch noch ein bisschen mehr, damit die Gletscher nicht schmelzen, so als nur Kalifornien. Ja, das wollen man eben mehr Staaten, die mitmachen und Länder und so. Das auf jeden Fall. Und dann müsste ich doch ein paar andere Maßnahmen noch haben, weil das mit dem Elektroauto ist nicht so. Es dauert ziemlich lange, bis sich das rechnet. In den Plus rechnen. Ja, vor allem nach allem, was ich gehört habe, geht es Kalifornien gerade richtig dreckig mit den Leuten da. Also zumindest da. Ja, dann dauert der Strom aus schon und so, ne? In San Francisco hatten sie ja irgendwie einen der heftigsten Lockdowns und da sind jetzt irgendwie nur noch 45% von den Läden da, die vorher da waren. Das finde ich schon ganz schön übel. Das ja, der Rest ist kaputt, ne? Also nach monatelangem Sperren. Ach so. Krass. Ja, apropos Energieverschwendung, hier geht es auch um Energie, nämlich Frankfurt und die Rechenzentren, und sie sagen hier, dass das immer mehr halt ausgebaut wird wegen dem großen Knoten, der da ist, dem großen Internetknoten, diese ganzen Rechenzentren da hingebracht werden, damit sie dann möglichst nah am Knoten dran sind. Und dass jetzt schon irgendwie ein Fünftel der gesamten des gesamten Energieverbrauchs von Frankfurt geht nur für Internetrechenzentren drauf. Das ist schon geil. Und sie haben jetzt irgendwie Pläne. Und eins von diesen Rechenzentren macht das wohl sogar schon, dass sie die ganze Wärme, die da erzeugt wird, als Fernwärme dann benutzen wollen, um halt Wohnungen und also Gebäude halt zu heizen mit der Wärme von den Rechenzentren. Das ist jetzt irgendwie der Plan. Okay. Mit denen, um da nicht so viel zu verschwenden. Und das läuft wohl auch konträr zu den wunderbaren Plänen, die sie eigentlich haben, um nur noch erneuerbare Energien zu verwenden, dass dieser Energiehunger da so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung macht. Ja, ja. Weißt du, dann so Weihnachtsgeschichte ist dann so, Kinder, kommt, setzt euch ums Rechenzentrum, ja, lasst euch eine Geschichte erzählen. Wahrscheinlich, ja. Setzt euch ans Rechenzentrum. Nur weil wir hier streamen, ist in Frankfurt heiße Luft. Ah, das ist so toll, ja, ja. Eine Stadt einfach über dem Verdampfer Schornstein von einem AKW bauen. Ich würde ja auch meinen, dass sie einfach den Höllenschlund anzapfen können, aber... Weißt du was, die Erde innen drin ist voll heiß, lass mal dort was bauen. Sorry. Die Integration gescheitert, Schweden steuert um. Ah! Ja, scheinbar gibt es eine Debatte im Parlament und die stellen fest, dass mit der Migration auch die organisierte Kriminalität kam und dass das Probleme macht. Das gut, Mick Ehüvet, das hätte ja keiner wissen können. Ja, also das ist ja, wow, also man kann halt die Realität auch nur so lange ignorieren. Also, ja, so also, irgendwie Granaten explodieren und also irgendwie geschreddert werden. Ja, ihr müsst es vergleichen, so wie Baden-Württemberg ist, von der Größe her ist in etwa Schweden und da geht alle 2 Wochen eine Granate irgendwo hoch. Also, weiß nicht. Ist schon Harambe. Why Europe Wins. Das ist ein interessanter Artikel, der ist etwas länger, der eine Lobpreisung auf die EU ist. Die EU wird ja auch ganz gern mal geflamed und hin und her. Und ich fand den Artikel, der ist längerer, ganz interessant. Also wenn ihr mal eine Lobpreisung über die Achievements und die großartigen Sachen hören wollt, was die EU so geschafft hat, hier entlang. Also, weil kurz um die Top 3 Sachen, was hat die EU geschafft? Was steht da so drin? Das darf ich dir nicht verraten. Das musst du in Ruhe lesen. Oh. Aber jetzt werde ich nervös lesen, ja. Das ist nicht in Ruhe. Nein, zum Beispiel, Europeans have succeeded by developing non-military capabilities that they wield more effectively than anyone else in the world today. Foreign aid, trade and employment agreements, the imposition of regulatory standards, the cultivation of international law and organization, firm but quiet diplomacy and the promotion of democracy. Europe's distinctive pragmatic use of civilian power may be too dull, slow-moving and technocratic to attract attention. Yet in the end, it gets the job done more cost-effectively than other means employed by rival great powers, also weniger Militär, mehr Soft Power. Und okay, zum Beispiel, ja. was auch als Beispiel angepriesen wird, ist, dass als der Trump ein paar Tarife Richtung EU halt abgelassen hat, hat die EU direkt gekontert mit Tarifen, die Swing State Voting Leute halt ins Ziel nimmt. Also ganz interessante Taktik. Also ja, also lest den euch mal in Ruhe durch, wenn ihr mal was pro EU hören wollen würdet. Also. Foreign Policy heißt das, heißt die Seite, ne? Ja, genau. Why Europe Wins. Das ist ein schönes Bild. Ist das ein Wimmelbild? Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das speichere ich als Bild im Hintergrund. Das war der Louvre statt unten drunter. Ja, hier. Beleuchten, Leute beleuchten mit UV-Licht. Um Coronaviren abzutöten. Alle haben gelacht, als der Trump irgendwas dazu gesagt hat. Alle haben ihn für einen Deppen erklärt. Hier sind die Japaner. Die haben eine UV-Lampe gebaut, die ein wenig anderes Spektrum hat als die üblichen UV-Lampen. Und deshalb wohl bisher in ersten Tests halt viel verträglicher für Menschen ist. Das heißt, man entwickelt keinen Krebs, wenn man länger damit bestrahlt wird und solche Dinge. Und die Japaner wollen das jetzt halt benutzen, um praktisch so Sicherheitsschleusen zu bauen, wo man durchgeht, mit diesem UV-Licht bestrahlt wird. Das UV-Licht tut nicht dir nichts, aber es tötet das Coronavirus, wenn es auf deiner Haut oder auf deinen Klamotten oder irgendwo ist. Und wenn du da durchgegangen bist, sollten alle Coronaviren, die an dir waren, tot sein. In dir wird wahrscheinlich schwierig, aber zumindest könnte man so halt, wenn man das solche Schleusen an verschiedenen Orten, wo Gefahr droht, anbringt, halt das Risiko einer Ansteckung deutlich minimieren. Hat zwar auch schon Firmen für gegeben, die haben das auch zu der Zeit, als der Trump darüber geredet hat, schon, ja, waren die schon dabei, das zu entwickeln, dass man eben auch über den Rachen irgendwie ein bisschen nach innen leuchten kann oder so. Wie sinnvoll das ist, ist vielleicht eine andere Frage. Ne? Mhm. Naja, aber hier haben wir jetzt zumindest einen Durchbruch in Japan, der solche Desinfektionsschleusen praktisch. Also die Cyberpunk-Neon-Lichter, ne, die sind eigentlich nicht, damit sie schön aussehen da auf den Straßen. Die sind zur Desinfektion gegen alle möglichen Viren, weil es da so in der Zukunft gibt es 10 Pandemien, die gleichzeitig sind. Da brauchst du grünes UV-Licht und violettes UV-Licht und rotes UV-Licht und eins, was blinkt. Vielleicht kann man auch so eine Lampe in die Lunge reinbauen, dass sie da leuchtet. Und was machen die Amerikaner? Mit ihrem Geld, statt UV-Lampen zu bauen, geben sie $150.000 an einen Ex-Zuhälter in Seattle, der dafür Alternativen zur Polizeiarbeit entwickeln soll. Cool. Der war das wohl sehr gut vernetzt im Gang-Milieu. Wie gesagt, ein früherer Zuhälter und man glaubt halt durch seine super, super Verbindungen in die verschiedenen zu den verschiedenen Gangs und Ähnlichem könnte er da hilfreich eingreifen, um eine neue Art des Aufrechterhaltens von Law and Order zu entwickeln. Ja. Alter, wenn die Initiative nicht Pimps for Peace heißt, weiß ich auch nicht. Der gleiche Typ hat halt den Leuten gesagt, sie sollen plündern in Seattle. Er hat gesagt, er sei ein particular genius in a particular area und er kann mit Gangmembers, Pimps and Prostitutes reden, die sich sonst mit niemandem unterhalten würden, was natürlich auch echt wichtig ist für so ein Sicherheitskonzept, dass du mit den Tätern, also jetzt die Prostituierten ausgenommen, aber dass du mit den Tätern redest, Gangmembers und Zuhälter sind natürlich, wären die ersten, die ich auch ansprechen wollte, wenn es um öffentliche Sicherheit geht. Not too many people can talk to the gangbangers in their territory and then go talk to the government in their territory. Und dafür braucht er halt, was haben wir gesagt, $150.000, der Mann. I was born on the streets, I come out of the deep darkness. Rassistisch. Und er sagt auch, er hat Kinder mit Frauen, die er damals als Zuhälter betreut hat und so. Also richtig guter Typ. Sehe ich auf jeden Fall auch kein Problem drin, wenn man dem ein bisschen Geld in die Tasche gibt. Ex-Pimp, ne? Ex. Ja, da war auch wieder was los in Frankreich, ne? Von dem, wie heißt die Zeitung da? Charlie Hebdo. Haben sie wieder Karikaturen gemacht oder was? Über Mohammed? Nee, die haben die neu veröffentlicht. Als praktisch zum Jahrestag dieses Anschlags haben die nochmal neu veröffentlicht. Ja, und da in der Nähe haben sie mit der Machete irgendwelche Unbeteiligten angegangen. Ach so. Journalisten, aber wohl Medienleute. Der Typ hat inzwischen gestanden, dass er das getan hat, weil er die Wiederveröffentlichungen der Karikaturen nicht ertragen hat. Tja, so ist es. Wenn man halt ganz dringend gegen alles Mögliche kämpfen muss, aber gegen die Leute umbringen, gegen die kämpft man halt nicht. Wer hat das gesagt? Es ist so toll. Ich glaube, der Spiegel ist so toll, wie schnell die Pariser Polizei inzwischen auf sowas reagiert. Das ist ja der Hammer. Ja, traurig ist das. Das ist nicht toll. Das ist so traurig, dass die Pariser Polizei inzwischen so gut drin ist auf Terrorakte. Ach, boah. Kann man sich gar nicht ausdenken. Was haben wir bloß für Journalisten da sitzen? How is the US military pivoting in Europe? Der Artikel geht darauf ein, dass eben mehr Truppen nach Polen sollen, die rotieren sollen, weil in Polen dürfen ja keine stationiert werden, wegen den Abmachungen mit Russland, aber man rotiert die da. Seitdem in Ukraine Russland aktiv geworden ist und in Deutschland sollen weniger sein, sollen ein paar nach Italien verlegt werden. Und viele Leute sagen, oh, wie können die nur, die anderen EU-Staaten, die geben auch nicht 2% aus. Trump will halt ein bisschen in Deutschland rummäkeln, aber im Endeffekt passiert das halt auch alles auf Plänen, die halt Dekaden, ja, dekadenlang alt sind, wo dann halt auch wieder die Frage ist, ja, weiß nicht. Alles wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Also in den Medien steht dann groß, oh Gott, Truppenabzug aus Deutschland, und tatsächlich ist es halt ein Plan, der mehrere Jahrzehnte alt ist, wo man dann sich auch denken kann, ja, also ganz neu ist das jetzt auch nicht. Hey Bill, ich verstehe deine Essensmetapher nicht. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gemacht ist. Ja, Medien tun das groß an die Glocke hängen, dabei ist es ein alter Plan, also der schon lange umgesetzt werden sollte und man nur nach einem Grund sucht, ihn umzusetzen. Okay, verstehe. Okay. Ja. Das war es auch schon. The American Way of Irregular War ist ein schönes Dokument. Ich konnte es leider noch nicht lesen, aber es geht darum, dass die Amerikaner im irregulären Krieg häufig verloren haben, und mit häufig meinen sie halt sehr oft. The United States, despite the admirable performance of civilian and military tactical level irregular warfare formations, has failed to achieve its strategic objectives in nearly every population-centric military campaign during the past 40 years. The memoir concludes that the reason for this consistent failure is that the United States lacks the concepts, doctrine, and canon necessary to be effective in population-centric conflicts, and as a result is not well organized for irregular warfare. Also, Aufständische, die sich bewaffnen, die Teile von Städten übernehmen oder ganze Regionen, da sind die Amerikaner mit ihrem Militär nicht so gut. In der Regel wird einem geopolitisch immer erzählt, dass das ja ganz neue Methoden sind. Tatsächlich ist es so, dass aber Irregular War sozusagen der reguläre Krieg ist und dass sowas wie der Zweite Weltkrieg, der Erste Weltkrieg, so größere Vietnam, Tralala, so Geschichten, sind eigentlich eher der irreguläre Krieg. Also Terrortaktiken sind weit mehr und größer verbreitet durch die Geschichte, wie das ein tatsächlicher Krieg verbreitet ist. Und ich fand es halt ganz interessant, dass sie halt offen davon sprechen, dass halt die in asymmetrischer Kriegsführung, in der irregulären Kriegsführung, dass die Amerikaner da halt in den letzten 40 Jahren einfach nicht so stark aufgestellt sind. Und eigentlich sind das die Hauptkonflikte. Und da ist dann auch wieder die Frage, man kann dann hier, was war es, 700 Milliarden für Militär ausgeben und hat dann trotzdem bei den Hauptkonflikten eigentlich nichts in der Hand. Ich fand es ganz interessant, aber wie gesagt, ich habe es noch nicht gelesen, ich muss da noch reinschauen, aber ich wollte es euch unbedingt mitbringen, weil es ein wichtiges Dokument ist, was einem hilft, im 21. Jahrhundert die geopolitische Situation besser abzuschätzen, also was bei Konflikten rauskommen wird. Und mit Rassismus-Trainings kriegt man das aber in Ordnung, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Internationalität wird das du musst die Taliban richtig gendern, ja. Ja. Hegemony, a game of strategic choices. Ist ein Brettspiel, das werde ich mir holen. Muss ich noch Leute finden, mit denen ich spielen kann. Aber das geht halt so darum, dass man halt die Hegemonie von den Amerikanern verteidigen muss, man dann so ein Weltbrett und kann damit so Spielfiguren ein Spiel spielen. Und ich finde den Begriff Hegemony halt auch ganz lustig. Also eine Mischung aus Hegemonie und Hedgen, also absichern. Und ich finde es lustig. Also mal gucken. Ich werde euch später mal davon berichten, ob das Spaß macht oder nicht. Also. Würdest du auch ein Spiel kaufen, wenn das Hegemony heißen würde? Hm? Nein, ich hasse Hegel. Hegel ist furchtbar. Geh weg mit Hegel. Kumpels aus der Bibliothek einladen? Wie, was? Deine Kumpels aus der Bibliothek, du liest so andauernd Bücher. Nee, ich lese keine Bücher. Ich lese nur die Zusammenfassung und tue dann im Stream so, als ob ich sie gelesen habe. Also ich hab schon alle 24 Buchstaben, die es im Alphabet gibt, gelesen. Ich brauche keine Bücher lesen. Das ist auch nur eine Anreihung von den Buchstaben. Ja, hier haben wir einen Artikel, der auch um dekadenlangen Plan von der Türkei sich halt dreht, sich anders aufzustellen im Mittleren Osten, sozusagen Dreh- und Angelpunkt zu sein zwischen halt den verschiedenen Landmassen, die aneinander liegen, also halt Asien, Mittlerer Osten und der Westen. Turkey's new exhibitionary capabilities Resting on enhanced naval capacity and new forward bases is the logical result of Turkey's post-Cold War strategic reorientation. Moving beyond the Cold War framework, Turkey's strategic goal is to become an inter-regional power that will set the terms of a new pattern of connectivity between Europe, Africa, and Asia, reclaiming a foreign policy prerogative exercised by the Ottoman Empire, but discontinued after Turkey's founding following the 1923 Treaty of Lausanne. Turkey's policymakers are seeking to move beyond the Lausanne orientation that informed Turkey's 1952 NATO ascension and persisted throughout the duration of the Cold War. Also, wenn ihr geopolitisch richtig klug sein wollt, dann lest bitte den Artikel ganz. Also ich kann es euch nicht so zusammenfassen, dass ihr wirklich den Gist, also das Wichtigste davon bekommt. Es wäre wichtig, wenn ihr den Artikel lest, versteht ihr den Mittleren Osten wesentlich besser. Und das, was die Türkei macht. Also da habt ihr es. Meta-analysis with increasing age, individual differences in religiousness are increasingly determined by genes, a pattern known from the realm of intelligence. Hier geht es darum, dass sozusagen Religiosität halt zurück auf Gene geht und Religiöse haben mehr Kinder und dann steht da immer dieses Meme, sozusagen the religious shall inherit the earth, also dass du sozusagen die Säkularisierung der Gesellschaft über die Zeit, über die Reproduktion der Religiösen abgeschafft wird. Und das ist ein bisschen für mich als Atheisten so ein bisschen spooky Horror-Szenario, aber hier ist sozusagen ein Artikel, der sagt, Erzala hat das mit den Genen und Religion des der Sarambe. Also, da steht ein Drittel. Ja, ein Drittel, aber trotzdem. Also ich habe Angst vor dem Meme und ich das, ja, es geht nee, halt in den Narrativ. Das glaube ich aber nicht. Also ich meine, da gibt es immer noch genug Doofheiten, andere Richtungen, dass sich das wieder rauscancelt. Ja, schauen wir mal. Also, ja. Brainwashing, The Science of Thought Control war ein ganz interessantes Buch über den wissenschaftlichen Hintergrund, wie man sozusagen die Leute brainwashen kann und wie man Gedanken kontrollieren kann. Was man dazu tun muss, dass man zum Beispiel control the environment, also man geht da zum Beispiel auf in Vietnam hattest du Kriegsgefangene, die dazu gebracht worden sind, einen Lobpreis auf den Kommunismus und auf China zu schreiben und man geht halt auf verschiedene Taktiken und Ideen ein, wie man sozusagen Verhalten nachhaltig ändern kann. In der Regel brauchst du halt Leute, die vorher schon ein bisschen Zweifel haben und ja, also war ein ganz interessantes Buch, auf jeden Fall besser wie das Combating Cold Mind Control, also das hier war, hat mir wesentlich mehr gefallen. Also das ist ganz interessant und hilft auch, die Leute zu deprogrammieren, die in der Woken-Religion aktiv sind. Also. Ja, zuerst gesehen, ja, zuerst gehört hier Abel mag Sachen, die ihm gefallen, ja, und die findet er richtig und wichtig. Wenn sie ihn ja, genau. Ja, also kauft zwar Amazon und schickt es an Bundestagsbüros. Ja. Genau. Persuasion here, readers also enjoy this, auch gut, von Robert Cialdini. Der hat einen Präsidentschaftskampfwahl der Hillary geholfen, aber erst ganz spät, deswegen hat sie verloren. Ach so. Abel, sag mal, gibst du mehr Geld für Bücher als für Essen aus? Im Schnitt zwischen 1 und 2 Monatsgehältern pro Jahr. Also, boah. Ja, gibt die beste Rendite, wenn du Bücher kaufst. No brainer. Brain training did not produce the slightest benefit in improving cognitive performance. N war hier 1000. Leute, die das auch seit 5-6 Jahren verwenden und auch Heavy Users sind. Und in der Studie geht man davon aus, dass dieses Brain Games, dass es halt nicht hilft. Also wenn du so Puzzlespiele oder so Gehirnjogging-Apps verwendest, dass das halt nichts bringt. Ja. Sagt auf jeden Fall der Rolf Degen in seinem Tweet über die Studie. Studien zu Alzheimer und so, da hieß es immer, man muss was Schwieriges lernen, Klavier spielen oder Algebra oder so, wenn man es noch nicht kann. Ja, eine Sprache lernen zum Beispiel hilft. Mhm. Also. Ja, es hat schon den Effekt darin, dass du dich lokal auf das, was du tust, besser trainierst, weil du es öfter häufiger machst und so, ne? Aber also da steht halt Sachen wie Sudoku oder Kreuzworträtsel oder so. Genau, du wirst halt besser in den Regeln, weil du mehr von dem Zeug gesehen hast, so. Aber hier steht halt auch drin, was auch Sinn macht, so, dass du halt Cognitive Functioning in the real world, also so da draußen halt, ne? So, selbst wenn du richtig hart dich damit beschäftigst für ganz lange Zeit, so, hat das keinen merkbaren Effekt. Ja, wenn du halt lange Sudoku oder Kreuzworträtsel machst, bist du da gut in Kreuzworträtsel oder Sudoku. Ja, aber weißt du, der Punkt ist eigentlich so, dass du davon nicht dümmer wirst. So, also das haben die hier auch mit der Aussage nicht feststellen können, also dass du nicht dümmer wirst, wenn du sowas machst. Aber du wirst auch nicht schlauer. So, es ist einfach nur okay. Ja, dümmer wird man nur, wenn man Zap guckt, ne? Also Rolf Degen ist schlau. Beim KDW Ledermäntel kauft. Ja, den Rolf, den mag ich. Der postet immer nice Studien. Folgt dem nicht. Sonst ja, damit Abel mehr Rolf Degen für sich alleine hat, ne? Ja, genau. So. Damit er schlauer rüberkommt, wenn er hier den Rolf zitieren darf. Ja. Ach, schlau will ich doch nicht rüberkommen. Ich will am Ende des Tages eigentlich nur den Kulturmarxismus besiegen. Zerschmettern! Zerschmettern, ja. Also am Ende des Tages, da sind nur so 2 Stunden jetzt noch. Ich meine, das kriegen wir nicht hin, Abel. Kulturmarxismus wird morgen zerstört. 2 Stunden, 22 Minuten, das schaffen wir. Ja, das. Oh. Und die Freiheit zum Endsieg führen. Also war das jetzt, das Wort möchte ich nicht hören. War das jetzt die letzte Folge, Endsieg, oder wie? Ja, letzte Folge Weltraum machen hier, ja. Nein, ja, letzte Folge, nie wieder Weltraum machen. Was? Weil der Kulturmarxismus heute noch zerstört wird. Ja. Genau. Ja. Aber ja, nur dann. Also ihr werdet es in den Nachrichten wahrscheinlich dann hören. Kulturmarxismus zerschmettert. Ja, oder halt nicht, dann treffen wir uns nächsten Sonntag. Wir machen dann nochmal diesen Livestream von der Einweihung unserer Statue auf dem Freiheitsplatz in jeder Stadt. Ja. Aber ansonsten. Ja, ansonsten sind wir dann nur noch als Experten in so Rückschau. Ja. Wie war das eigentlich damals? Ach, ich genau, ja. Ach, dieses von Gamergate. Vom Greenscreen dann genau. Und dann so, ja, und dann hat General Ehre uns befohlen. Und wir waren aber auch viel im Wald, wenn ich mich recht erinnere. Aber jetzt auch ein Wort von unserem Sponsor Raid Shadow Legends, ja. Nee, unser Sponsor heute war natürlich OPEX, OPEX bringt euch russisch bei gegen Alzheimer auf alzheimer-safespace.org. Fördert es der freie Dienst, zerschmettert, was ihr schade. Und lasst euch nicht gendern. Ja, und vielen Dank fürs Zuhören, wollte ich mal sagen. Ne? Ja. Lasst euch da ein Abo mit oder so. Ja, und geht nicht in den gleichen Wald wie Selna und Malenki. Ja, und bitte tut in die Kommentare eure Lieblingszahl posten. Das wäre nett von euch. Meine ist 12. 12. 12.